Einen wunderschönen guten Abend! Wir sind live aus Stapelfeld, aus einem wunderschönen Keller. Es ist nass und eklig draußen und es ist voll cool, dass wir hier sind. Ja, wir haben alle Bock, wir haben Angst, ich habe Angst. Brian ist gut drauf, das reicht schon. Ja, wir haben richtig viele Announcements tatsächlich wieder und ich werde gleich einmal die Announcement-Keule Richtung Justus schwingen und dann einmal die Announcement-Keule Richtung Julian schwingen. Ist das ein Kursenamen für deinen... Egal. Wir haben... ich habe gerade gesehen, wir haben neue Abonnenten, das ist voll cool. Unser erstes Video hat 500 Views, das ist voll cool. Yeah. Unsere Facebook-Seite ist am vibrieren tatsächlich. Diese Woche. Das ist voll cool. Also es scheint, als würden diejenigen von euch, die tatsächlich jede Woche dabei sind, auch fleißig weitererzählen, dass sie jede Woche dabei sind. Das ist auch voll cool. Ja. Ich bin ein Mann der Adjektive heute. Ja. Dann, ja, die Announcement-Keule schwingt in deine Richtung. Hau raus. So, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, wie gesagt. Wir haben inzwischen schon ein paar Abonnenten. Wir danken allen, denen wir sonst danken, tatsächlich. Fuchsteufel allen voran, bei denen wir vor allen Dingen nächsten Donnerstag, nicht vergessen, am 15. Februar wieder eine D&D-Schnupperrunde machen wollen. Ja, wer, da kann man also, schnuppern. Wer also schnuppern will und uns beschnuppern will, gerne überall, der ist ab 19.30 Uhr am kommenden Donnerstag in Fuchsteufel, in der Eifelstraße, in der Schanze. Bitte meldet euch vorher an, weil ich fürchte, also was total geil ist, es wird voll. Von dem, was ich bisher gehört habe, wären das ziemlich coole Abenteuer. Kommt vorbei. Ja, ich sollte vielleicht auch mal anfangen, einzuschreiben. Wäre nicht schlecht. Ich bin schon fertig. Happy End, ja, 6 Uhr genau. Abiturstyle, Abend vorher. Was gibt es noch? Macht euch gefasst auf neue Formate. Dienstag werden wir dem 20., also Dienstag, nicht nächste Woche, sondern der Woche danach, wird es wieder einen Talk geben. Wir müssen talken wir noch den klären, Talk. Wer da den Talk talkt überhaupt. Auf jeden Fall mindestens 4 bis 5 von uns talken den Talk. I do the talk. Walken den Walk. I talk the talk. Welcher Tag ist das nochmal? Der 20. Dienstag. Dienstag, der 20.2. Und wie gesagt, markiert euch mal Ende Februar für ein neues Format, beziehungsweise mehrere neue Videoideen, die wir haben und die wir auch ausführen können. Es fehlt nur noch an der Organisation, aber das kriegen wir auch noch hin. Wie so oft. Und auch wieder ein kleiner Hinweis. Hey, wenn ihr uns abonnieren wollt, hier auf Twitch, könnt ihr gerne das sofort tun. Aber wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, habt ihr jeden Monat eine Channel-Subscription frei. Das heißt, ihr könnt uns abonnieren, ihr müsst nicht extra etwas dafür bezahlen. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Das heißt, ihr könnt unseren Stream unterstützen. Wenn ihr vielleicht auch seht, warte mal, also wenn ich die Seite richtig im Kopf habe, ist ungefähr hier eine Liste mit Affiliate-Links, wo ihr auf Amazon alle Bücher kaufen könnt, die wir auch benutzen. Also vom Player's Handbook bis zum Monsters Manual und auch den coolen Dungeon Master Screen, den wir hier haben, könnt ihr da alles kaufen. Und auch damit würdet ihr den Stream unterstützen. Was auch natürlich super geil wäre. Dann würde ich gerne weitergeben an meinen lieben Kollegen Julian Hauer. Hallo! Ja, es gibt uns jetzt übrigens auch als Podcast auf iTunes unter dem Namen Explorers Pack und ich glaube, das ging doch auch irgendwie über Android, oder nicht? Über Android gibt es eine Podcast-App, die heißt Podcast Addict. Hab ich, ist super. Ja. Nice. Die ist auch gratis und da kann man uns auch gratis laden, streamen und herunterladen, wer uns nicht angucken will, aber uns anhören möchte. Ist aber ab 18. Wir sind sehr explizit. Wir sind explizit. So, dann kommen wir zu den großartigen und ästhetisch befriedigenden Nachrichten des heutigen Tages. Wenn ich einmal nochmal... Ich habe mich rasiert. Wir haben handgemachte, mit Logo gebrandete Dice Trays, die ein Ritter persönlich gebaut hat. Michael Ritter vom Deutschen Schauspielhaus hat uns die handgemacht. Brian hat sie sozusagen entgefertigt. Gefinished, ja. Gefinished mit... allen möglichen geilen Zeug, riechen hervorragend nach Holzöl und haben wunderschönen weichen Filz als Unterlage zum Würfeln. Und haben unser super geiles neues Sendelogo drauf. Und was noch viel, viel besser ist daran, wir verlosen in den nächsten Monaten jeden Monat einen dieser Dice Trays an unter allen Abonnenten. Das heißt... Im Moment habt ihr eine 1:4 Chance, 1:5 Chance, eins dieser Dice Trays zu gewinnen. Aber hey, Jungs und Mädels, wenn ihr so einen haben wollt, könnt ihr uns abonnieren. Ja. Und wenn ihr uns so, ja, mal gucken, ob wir das vielleicht nicht auch einführen als Produkt. Aber erstmal gibt es diese wunderbaren handgemachten Dice Trays. Als wirklich Unikate. Unikate. Ich kann auch mal einen meinen zeigen, der ist immer noch super cool, aber er ist nicht ganz so cool, weil er nicht unser Logo hat. Nee. Also es gibt gerade nur zwei von dieser Sorte auf der ganzen auf Welt. Auf der ganzen Welt. Und an einem hat Brian sogar geleckt. Ja, verraten aber wir verraten welche. Nicht an welchen. Ja. Aber ich habe hier so einen kleinen... Naja. Minze. Auf jeden Fall, wenn ihr so einen haben möchtet, wir verlosen die nächsten Monate, jeden Monat einen unter allen Abonnenten. Ja. Ich glaube, das wär's. Dann wird das Ganze seinen gewohnten Lauf nehmen. Wir geben einmal gleich an Toni weiter, der unser Intro sprechen wird. Dann kommt eine kurze Vorstellungsrunde, falls ihr in der Zwischenzeit vergessen habt, wie die ganzen Charaktere aussehen und die Personen heißen, die sie verkörpern werden. Und dann gibt es noch eine ganz special Announcement. Wie manche von euch sehen, ist Kira heute nicht da und das wird sich auch leider noch auf die nächste und übernächste Woche erstrecken. Allerdings haben wir nicht untätig zugesehen, wie die Weiblichkeit aus diesem Raum verschwindet und haben eine reizende Gastspielerin organisiert, die ab nächster Woche dazustoßen wird. Wir freuen uns wahnsinnig und ja, die wird dann den Platz an dem Tisch einnehmen und ein bisschen für Eye Candy sorgen. Jetzt sehr intelligent und auch eine gute Spielerin. Das weiß sie. Ich dachte, wir müssen niemals zu sowas muss ich greifen, noch dazu aber sagen. Ja, dann würde ich sagen, überreichen wir an die Regie und spielen das allseits beliebte Intro vom Explorers Pack ab. In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung. Ablenkung. Und so flüchten sich 6 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voll schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, seid dabei. Ständig gesagt wird. Ja, ja, Papa. Bla bla bla, bizarre Unfälle, die mit schleimigen Wesen aus dem Tierreich zu tun haben. Ah. Wir sind wieder da. Wir beginnen die Vorstellungsrunde. Wir fangen links an. Keiner sieht das. Guten Tag. Aber ist Johnny Moll. Ich bin Linus Banner, aka Talir, aka Major Laser. Ich schieße gerne, ich schiefe Schar. Und schiefe Schaf. Ach, so eine Runde wird das, okay. Ich schieße aber auch das Schaf. Und weit. Dankeschön. Ja, mein Name ist Julian Harder. Ich spiele Lucien Elgard, einen Halbelfen-Paladin, Oath of the Ancients, der auf einer epischen Queste unterwegs ist und ja, ein paar Tage nachdem er seine Festung verlassen hat, auf diese Chaoten hier getroffen halt ist. Halt wirklich der einzige der epischen Queste. Er sucht Stein. Er sucht große Stücke Stein. Ja, doch. Mit Sachen drauf. Yes. Nicht einfach nur Stein. Brian. Ja, hi, ich bin Brian Sommer und ich spiele den Halbelf Barbaren Piraten Fimler Blackwater. Ich sehe gerade, ich habe mir hier notiert, Barbaren, Halbelf Barbaren. Das spiele ich, ja. Path of the Babylon. Genau, ja, habe ich heute nicht mehr dazu zu sagen. Lass uns überraschen. Das ist ein Hollywood. Der Halbelf Baba. Henne. Ich bin Henrik Müller. Ich spiele hier den Halblingbaten Finn Hiltoppel und einige merken es, ich bin wieder da und habe die Familienfestivitäten von letzter Woche gut überstanden und kann heute wieder über meine Feinde richten. Backstreet's back, alright. Oh Gott. Okay. Hallo, mein Name ist Justus Beckmann. Ich spiele den Halborg, Halbgoblin, Arcane Trickster Rogue, Shem. Wir haben ihn mal Shem Puppy Killer genannt, glaube ich. Es tut mir so leid. Ja, Shem ist gerade auch eher in einer merkwürdigen Situation. Wenn man ihn sich vorstellen will, er sieht eher aus wie ein rasierter Schimpanse und trägt etwas, was wir inzwischen immer noch den Gulhafen Tracksuit nennen, in dem man anscheinend sehr gut Messer verstecken kann, wie wir rausgefunden haben. Ja, dazu sehr und wir sind momentan in einer Situation, in der ich gerne nicht wäre, aber dazu gleich mehr mit meinem lieben Spielleiter Leon Töhle. Mein Name ist Leon Conner Töhle. Ich bin der Spielleiter heute Abend und an allen folgenden Abenden, außer an den Abenden, an denen ich nicht da bin. Wir vermissen heute Kira Plas, die druidische Elfe Laira spielt, die sehr hübsch und elegant, sehr aber, hübsch auch, und sehr elegant, aber auch sehr ungeschickt ist. Ja. ja. Für den Feminismus in dieser Runde habe ich mir heute diesen wunderschönen Finger und lackiert. Und auch schön so. Ey, wow. Das war jetzt kein Mittelfinger an den Feminismus. Ich möchte mich sofort von dieser Message distanzieren. Ja, wie viele Abonnenten haben wir jetzt noch? Ein mehr. Donald Trump. Hallo. Hallo, Mr. Trump. Das ist der neue Gorilla-Channel. Wir befinden uns im Kontor, dem großen Bürogebäude in Slavhaven, in der Lord Rix, derjenige, der die Peitschen und Ketten in dieser Stadt schwingt und verschließt, residiert über den Sklavenbezirk von Jalrast. Ihr habt nach Informationen über Khan gesucht, den Mann, der anscheinend irgendwie die Kontrolle über Jalrast innehat, der die beiden Brüder Wudun und Yonda unter Kontrolle hält und der, wie ihr vermutet, hinter dem Verschwinden des Jarlssohns Kong steckt. Ihr seid direkt in die Höhle des Löwen geschritten. Eure List wurde recht leicht durchschaut. Ihr habt euch gegenseitig als Sklaven ausgegeben und nachdem ein bisschen ausgenutzt wurde, dass ihr euch auf Kommando gegenseitig ins Gesicht geschlagen habt, wurdet ihr enthüllt und habt euch allerdings nicht lange was sagen lassen, habt das gesamte Haus mehr oder weniger in ein Schlachtfeld verwandelt, habt euch den Shield Guardian, den arkanen Bewacher von Lortrix, unter den Nagel gerissen und seid nach einem sehr, sehr bedeutend epischen Moment von Fimna selber verantwortlich dafür, dass der gesamte Slavhafenbezirk derweil in Flammen steht und sich Sklaven, entkommene Sklaven, soon-to-be-Sklaven und ehemalige Sklavenhalter, Piraten, die einfach nur sich darüber freuen, dass gerade was abgeht und alles andere, was an gesetzlosem Volk im vogelfreien Viertel Jalrasts rumkreucht und fleucht, zu den Waffen gegriffen hat, zu den Ketten gegriffen hat und gerade ordentlich am Säbelrasseln ist. Es ist ein gigantisches Chaos. Ihr seid im ersten Stock, in den ersten Stock vorgedrungen und seht euch jetzt einer Menge von ungewaschenen, goldzahn bewehrten, säbelrasselnden Schurken gegenüber, die nur ein kleiner Ausläufer der gewaltigen Masse an Gesetzlosen ist, die draußen gerade am Randalieren ist und die sich ihren Weg ins Kontor gebahnt haben, um wer weiß, was zu tun. An dieser Stelle steigen wir ein und ihr habt einen kurzen Moment, diese gesamte Situation noch einmal auf euch wirken zu lassen und ein kurzes, zwischen zusammengepressten Lippen herausgewispertes Gespräch zu führen. Wie viele Leute stehen da? Du siehst ungefähr 30, aber du siehst auch, sie verschwinden schon die Treppe runter. Und von dem, was du von draußen gesehen hast, von den Löchern, die mittlerweile durch die Wand gebrannt sind, und von draußen immer noch die wütenden Stimmen hörst, gehst du davon aus, dass es wahrscheinlich einige mehr sind im Gesamt, als die sich hier oben befinden. Wir müssen die Treppe runter, ne? Die 30 sehen schon aus wie ehemalige Sklavenhalter bzw. deren Wächter. Ja, okay. Sie scheinen definitiv Teil des kriminellen Unterbaus dieser Stadt zu sein. Von mir ein Stoßgebet hochzuschicken, sage ich. Sehen die aus wie ernstzunehmende Gegner? Feuer, dass die Haut verbrennt. Bang, bang. Ein Funkenstoß. Sehen die eher aus wie normale, so nicht sonderlich gebuffte Menschen. Also du lässt deinen Blick über die Menge schweifen und du erkennst beiderlei. Du erkennst eher dürre Gestalten, die mit rostigen Messern sich gerade den Zwischenraum zwischen den Zähnen sauber machen. Du erkennst aber auch große, bullige Männer mit großen Keulen, dicken Ketten, die wahrscheinlich ein bisschen mehr aushalten. Ja, die Fimler sehr ähnlich sehen. Du nimmst an, wenn Fimler vielleicht ein bisschen anderen Pfad im Leben beschritten hätte, wäre er vielleicht auf der anderen Seite gerade. Mir scheint, wir haben keine wirklich andere Wahl, als Diplomatie zu führen. Ja. Meine Spezialität. Ich gehe einen Schritt nach vorne und steck mein Schwert in die Scheide. Nun gut, geht uns aus dem Weg. Wir haben Ort, an dem wir sein müssen. Okay. Was macht der Rest von euch? Während seine Worte langsam im Raum verhallen. Ich lasse das Amulett so ein bisschen verschwinden, so gut es geht. Folgendes. Ich bin mir sicher, dass was jetzt hier in der letzten Stunde möglicherweise passiert ist, mag ein Schock für viele von euch sein. Und ich denke, viele von euch sind aufgebracht. Und ich denke, ihr habt alle das Recht dazu. Lortrix hat zuerst geschossen. Wir haben uns nur selbst verteidigt. Wir haben absolut kein Interesse an den Schätzen dieser Stadt. Ich weiß, anscheinend haben wir eure Sklaven freigelassen. Solltet ihr Sklavenhalter sein? Solltet ihr Sklaven sein? Wärt ihr Sklaven, wärt ihr schon lange aus dem Weg gegangen. Nun, ich will ehrlich mit euch sein. Wir haben absolut kein Interesse, uns weiter in eure Sachen einzumischen. Wir wollen einfach nur gehen. Das gesamte Kontor ist voll mit Gold. All dem Zeug, das der Typ angehäuft hat. Könnt es haben. Wir heben keinen Anspruch. Wir wollen einfach nur gehen. Wir wurden selbst in diese Situation gezwungen. Dürfen wir bitte passieren? Gib mir einen generellen Charisma-Check, um zu gucken, wie viel Aufmerksamkeit gerade dir geschenkt wird, ob du es schaffst, die Menge am Hoden zu greifen. Great. 9. Okay. Als auch deine Worte im allgemeinen Gewusel verklingen, steht zwischen dem Geschrei von draußen, den klirrenden Kampfgeräuschen und dem Herzen in euch, das laut pocht, und ihr merkt wirklich, wie eine Welle der Unruhe durch euch geht. Jedes Pochen ist gerade dabei, eure Rippen zu zerbersten. Als ihr diesen kurzen Moment der Ruhe habt, nach dem Sturm oben, und ihr euch jetzt gerade mit dem nächsten Kampf konfrontiert seht, ihr müde seid, ihr ausgelaugt seid, jede einzelne Schrunde, die ihr davongetragen habt, vom Schweiß brennt, jede einzelne Rippe, die euch gebrochen wurde durch die harten Schläge des Shield Guardians, der jetzt beschützend immer noch vor euch steht und von dem alle einen respektvollen Abstand halten. Das alles lasst ihr für einen Moment auf euch wirken. Und die Menge vor euch sieht ähnlich geschunden aus. Alle haben Kämpfe überstanden, um zu euch durchzuringen. Ihr seht vor euch die Sieger des Gemetzels, das vorne auf dem Sklavenmarkt stattgefunden hat, nachdem Fimler praktisch das Pulverfass entzündet hat. Als dieser Moment der Stille vergeht und ihr Schreie von draußen hört, und sie werden lauter. Ihr hört ein dumpfes Pochen, ihr hört schwere Schritte, ihr hört das Geräusch eines Aufpralls und ein langgezogener Schrei, der sich euch nähert. Sein Krachen ertönt. Und der komplett zerschundene Körper eines Mannes wie eine Kanonenkugel durch die Wand bricht, in einen der Schreibtische bricht und in einem Blätterhaufen zusammenzuckt. Er am Boden liegt, einen Arm nach hinten verdreht, ein Bein halb ausgerissen und er einfach nur ein rauslässt. Der allgemeine Kampflärm von draußen lässt schlagartig nach und plötzlich werden die Flüche, Drohungen und das allgemeine Säbelrasseln einfach nur noch zu Entsetzensschreien und Kommandorufen, die den Rückzug anordnen. Als ihr durch das Loch, das der Körper gelassen hat, durch die Nordseite eingeschlagen ist, jetzt seht, wie mit ausdruckslosem Gesicht einer der Jarlsöhne durch die Masse schreitet, wie als würde er einfach nur durch einen hohen Sumpf gehen, mit jedem Schlag einer langen, stählernen Stange Leute beiseite schlägt und fliehende Sklaven, ihre ehemaligen Halter und die Menge von marodierenden Piraten sich langsam zur Seite wegbewegt. Manche greifen zu den Waffen, rennen auf ihn zu. Allgemeines Chaos bricht draußen aus. Und ein Brodeln geht durch die Menge vor euch. Das ist der Fette? Das ist Yonda. Das ist der etwas schmalere. Oh. Wie mir scheint, haben wir eine Gelegenheit bekommen. Jetzt hier. Wir sind im ersten Stock. Wie tief ist es nach unten ungefähr? Gute 8 Meter. Handy. Wir haben groß da ein böses Handy. Weiß nicht. Handy ist aus? Aus. Okay. Die Jungs vor uns, die Schurken, sind gerade auch erstmal genauso verwundert wie wir, ja? Vor euch ist jetzt gerade so ein... Ungefähr das. Okay. Entschuldigung, immer noch Handy. Meins ist... aus. Ich mach's komplett aus. Ich bin im Flugzeug. Auch Flugzeug, aber ich mach mal ganz aus. Sorry. Ja, ich hab vergessen, wie ich mein Handy öffne. Gibt's eine Möglichkeit, dass ich mich nach unten bahne auf dem Platz, wo er ist? Ihr steht praktisch gerade an der Südseite des Ganzen und er ist auf der Nordseite. Du müsstest einmal durch den gesamten Raum gehen. Kommt ihr auf das Haus zu? Er schreitet langsam auf das Haus zu, ja. Okay, ich sag euch Folgendes. Er prügelt eindeutig euch. Vielleicht will er auch uns prügeln. Vielleicht. Folgende Sache. Ihr könnt hier bleiben, uns weiter hässlich angucken und aufs Maul kriegen von ihm. Oder ihr könnt rennen. Wir rennen auch. Vielleicht wird einer von uns geklatscht. Vielleicht werden alle von euch geklatscht, wer weiß. Aber wir haben eine bessere Chance, wenn wir dieses Gebäude genau jetzt verlassen. In dem Moment ertönt ein Knirschen und ein Krachen, als ihr merkt, wie der Boden über euch, die Decke für euch gerade, angehoben wird. Wo ist die Fette? Eine riesige Axt durch die Wand fährt, Teile der Decke mitnimmt, wegfegt und jetzt das Sonnenlicht reinflutet. Das ist der Fett. Seht eine große, fleischige Hand, die durch das Holz bricht und das Kontor einfach hochklappt, als wäre es ein Puppenhaus. Das ist nicht der Fett. Dort, wo die Decke war, füllt nun das fleischige Schweinsgesicht von Voodoo in euren Blick. Ihr seht die Augen tief hinter seinen massiven Backen versteckt, die Schweinsaugen, die vorher mit diesem Funken boshafter Intelligenz geglitzert haben, jetzt einfach nur milchig weiß, als er zu seinem Bruder blickt, der keine 100 Schritte entfernt ist und einfach nur auf euch runterguckt, eine Hand sich ablässt, die andere Hand zum nächsten Axthieb ausholt und einfach nur sagt, brecht nicht die Ketten, die wir euch gaben. In Gefangenschaft liegt Sicherheit. Das ist das neue Recht von Jalrast. Und ich einen Dexterity Savings Throw von euch allen bekomme, als die Axt einen weiten Bogen durch den gesamten Raum schwingt. Ja, oh, kann ich ihn. Kann ich ihn Warding Flare? Sure. Und dann irgendwie Advantage darauf kriegen oder so? Mm, ja, doch, machen wir. Hätten dann alle Advantage? Nope. Okay. Aber das ist sowieso schon so gut wie es sein kann. Finde ich, glaube, ich, glaub, ich bin hops. 19. 16. 10. 26. Okay. Kann ich mich irgendwie noch unter jemandem verstecken, weil ich klein bin? Nope. Verdammt. Ihr alle schafft es rechtzeitig, auf euch den Boden zu pressen, in die Knie zu gehen oder irgendwie seht ihr die Gefahr kommen und schafft es ihr zu entgehen. Du hingegen bekommst 25 Slash. Ja, das muss ich. Als die Axt dich in der Mitte trifft, dich einmal halb durch den Raum schleudert, du merkst, wie sämtliche Rippen nach innen gebrochen werden, du einmal Blut hustest und ihr seht, wie Finns Körper einfach nur leblos gegen die Decke geschleudert wird und liegen bleibt. Hinterher. Die Axt gräbt sich einen absolut blutigen Pfad durch die Menge. Niemand von denen war darauf vorbereitet. Niemand von denen, außer die, die ähnliche Größe wie du haben, nur vielleicht ein bisschen kleiner, haben es geschafft, irgendwie dem zu entgehen. Es stehen noch ungefähr zwei Leute da, als mehrere Beine umbrechen und einfach die gesamte Wand rot gesplattert wird von Knochensplittern und allem anderen. Ich kletter auf den... einen Schritt zurück und zum nächsten Schlag. Okay, ich kletter auf den Shield Guardian und sag, weg hier. Und guck, was er tut. Ich hab keine Ahnung. Fimler, nimmst du Finnen? Ungern. Also ich lauf schon zu Finnen rüber. Ich bin mir und dabei. Ein Lay on Hand. Du bahnst dir praktisch einen Weg durch abgetrennte Körperteile. Ich sprinte. Rennst durch, greifst nach Finnen, pumpst wie viele Lebenspunkte in ihn rein? Ein, das ist mein letzter. Pumpst einen letzten Lebenspunkt in ihn rein. Du kommst zu dir, hustest einmal Blut auf, du guckst an dir runter. Deine Haut schließt sich gerade über dir, mehr oder weniger, aber du merkst, du bist nur noch ein Sack Organe, der gerade zusammengehalten wird von der Magie, die ihm innewohnt und der letzten Lebenskraft, die du noch in deinem Körper hast, als er dich packt und ihr Richtung der zerborstenen Wand sprintet. Der Shield Guardian setzt sich langsam aber sicher in Bewegung, packt zwei schützende Hände über dich und springt einfach runter. Absorbiert den Blow, kriegt, Sekunde. Achso, von dem Fall. Zwei, 7 Bludgeoning Damage. Jetzt muss ich mein Handy wieder holen. Wofür? Was brauchst du? Obwohl, der hat eh, der hat bis zum über 100. Arsch. Also, so. Als es du auf ihm landest, du bekommst die Hälfte, bekommst 3 Bludgeoning Damage, wovon er wieder die Hälfte bekommt. Das heißt, er bekommt 9 Bludgeoning Damage und du bekommst 1 Bludgeoning Damage. Okay. Als ihr zusammen auf dem Boden landet, du dir so ein bisschen die Eier anhaust, an seinem harten Nacken. Genau. Und zu den anderen hochguckst. Finnen, hast du ein Seil? Ich habe, glaube ich, tatsächlich ein Seil da. 50 Fuß ungefähr müsste er Seil haben. Ja, okay, gut, dann kannst du es hier irgendwo festmachen. Ich um den Fall zu die Treppe runter, ich habe keine Zeit dafür. Du bahnst dir den Weg bis gerade runter als ein neuer Dexterity Saving Throw von dir und dir. Ich warte auf den nächsten Axtschwung. Wie groß, der Schildgarn ist ja so 9 Fuß, nee, der ist ja so 3 Meter ja. etwa. Kommt er bis zum ersten Stock, also ist der Kopf so auf Höhe des ersten Stockwerks? Gerade so. Alter, ey, klettert über den runter. Du hast Advantage auf den Saving Throw wegen deinem Barbarian-Kram. Der ist 9 Fuß hoch, oder? Das ist ein Monster. Und ich warte auf ja, aber wenn wir in 8 Meter Höhe sind. Wir sind nicht in 8 Meter Höhe, wir sind im ersten Stock. Aber du meinst doch von 8 Meter hoch. Nein. Dann habe ich das falsch verstanden. Doch. Aber, ja? Aber egal. Okay. Ja, dann spring ich auf den Shield Guardian und dann von dem runter. Okay. Du hattest vorhin nämlich wirklich gesagt, 8 Meter. Okay, sorry, dann habe ich irgendwas anderes gedacht. Von 1 ja, du schaffst es gerade praktisch zu schwingen, als die Axt einmal zurückschwingt. Okay. Fimmer, du bist der Letzte, dem die Axt noch entgegenkommt. Hä? Hast du was ausgedacht? Während wir Dungeons & Dragons spielen? Wo bin ich denn hier gelandet? Anderes gedacht. Ich möchte versuchen, auf die Axt zu springen oder mich festzuhalten. Gib mir einen Dexterity Saving Throw, I guess. Ist das, ich habe gerade gewürfelt. Immer noch mit Advantage durch deinen Barbarian Danger Sense. Mhm. Ich habe gerade gewürfelt. Soll ich nochmal würfeln? Nee, wenn du schon gewürfelt hast. Dann habe ich eine 9. Okay. Mit Advantage gewürfelt? Also zwei. Auch du bekommst 25 Slashing Damage. Als du zumindest in unsere Richtung geballert. Als du für einen Moment, du wartest ab, machst dich bereit, die Axt schwingt zurück. Du wirst kurz abgelenkt, als Lucien und Talir rennt die Treppe runter. Lucien springt auf den Shield Guardian, guckst wieder zurück, die Axt ist ein bisschen näher. Du springst hoch, in der Mitte wirst du getroffen. Das Einzige, was dich gerade rettet, ist, dass die Axt so enorm ist, dass es eher eine Kante ist, von der du getroffen wirst, als eine Klinge. Als du einfach merkst, wie sämtliche Luft, die du noch in deinem Körper hast, aus dir gepumpt wirst und du gute 30 Meter in die Luft geschleudert wirst, auf den Boden, auf den Platz, irgendwo in die brodelnde Menge, die gerade dabei ist, sich auseinander zu bewegen, wo Yonda langsam in Schrittes durch die Gegend geht und verfolgt, dasselbe skandiert, was sein Bruder gerade gesagt hat. Brecht nicht die Ketten, die euch gegeben sind. Gefangenschaft ist die neue Sicherheit. Das ist das Recht von Yaras. Habe ich gesehen, wo Fimla gelandet ist? Damit bin ich da. Du warst gerade auf der anderen Seite des Hauses praktisch. Du hast nur ein gehört. Ich springe durch das Fenster, das am ehesten in seine Richtung zeigt. Okay. Und dann, während ich das mache, rufe ich, es ist Khan! Sie werden von Khan kontrolliert! Wir können nicht mit Ihnen reden! Lass uns rennen! Nein! Okay. Hol Fimla. Nee? Kommt nichts. Okay, ich kletter von ihm runter. Mhm. Und ich laufe in die Richtung und sage ihm, komm, beschütz mich. Okay. Da er einen besseren Movement Speed hat als du, schafft er es tatsächlich. Du sprintest los, er schafft es, sich zu überholen. Und wie ein massiver Rugby-Spieler, ein Sport, den du aus Gulhaven kennst, sehr gewalttätig, Waffen verpönt, nicht verboten, okay. Rennt er dadurch, schlägt einen nach dem anderen zur Seite, kümmert sich nicht drum, ob Mann, ob Frau, ob Sklave, ob Sklaventreiber. Scheiße. Du hinter ihm her hältst, versuchst den Kopf so gut wie möglich unten zu lassen. Gib mir einen Dex Saving Throw. Ich laufe auch hinter Shem hinterher. 23. Okay. Als du ein Rauschen hörst, du dich umdrehst und diese massive Eisenstange siehst, die dir entgegenkommt, du dich auf den Boden presst, der gerade über dich hinwegfegt, der Shield Guardian ist ein weiter und du siehst jetzt mitten auf dem Platz in einfach einer Soße seines eigenen Blutes dahin gesplattert, Fimla selber. Geschundener Körper, ein Death Save bitte. Du? Ich laufe mit Finnen zusammen, Shem hinterher und dem Shield Guardian. Okay. Wir laufen gerade auf Fimla zu. Fimla zu. Und auf den. Den schmaleren. Auf Yonda. Ja. Ja. Boah, das ist übel. Das wird knapp. Aua. Würde gerne versuchen, also ich mach Divine Sense, ob ich irgendwie die Aura von Fimla spüren kann. Nope. Ich würde gerne Hideous Laughter auf Yonda casten. Okay. Dann. Das ist ein gefailter Saving Throw. Yes! Allerdings ist er in dem derzeitigen Status immun gegen Charm oder Charm-ähnliche Effekte, sowohl deshalb nimmt es der Samen in seinem Kopf keinen. Wieso habe ich das vermutet? Frucht, Körper. Wieso habe ich das vermutet? Stichworte. Es wirkt nicht. Dann, wenn ich ihn nicht spüre, dann suche ich nach Fimla, während ich Shem hinterherlaufe. Shem scheint relativ genau zu wissen, wo Fimla ist. Und auf dem Platz ist mittlerweile nicht mehr viel. Wie verstreute Insekten suchen sie jetzt Deckung in den Häusern. Du siehst auch erste Amos-Bolzen, die in Richtung von Yonda schießen. Sie treffen ihn, er scheint nicht besonders interessiert zu sein. Leute haben ihr Sklaven verkauft. Ja. Sind hier irgendwo Karren und Pferde? Dutzende Karren, wenig Pferde. Kein Pferd, um genau zu sein. Ich nehme Richard mit und ich... Keine Pferde? Keine Pferde. Kein einziges Pferd? Auf dem gesamten Platz? Warte. Das sind wahrscheinlich auch abgehauen. Nein. Scheiß drauf. Dann mache ich aber das, was ich vorher gemacht habe. In dem Moment, wo du dich nach Richard umsiehst, siehst du ihn jetzt hinter dir, wie er hinter einer Ecke hervorkommt. Was machen wir? Renn einfach weg! Renn zurück zu dem Zelt, wo wir gewohnt haben. Renn einfach weg. Und Richard verschwindet hinter der nächsten Häuserecke. Die Leute, die sich Fimlas zerschmettertem Körper genähert haben, das waren du und einmal der Shield Guardian. Jetzt gib mir bitte einen erneuten Deck Saving. Finnen musst du auch dabei sein, oder? Finnen auch. Stimmt, weil du mich mitgenommen. Ich hab dich ja. Ja. Oh nein, das wird doch wieder nichts. 20 nicht natural. Okay. Achso, Dex 18. 20 nicht natural. Okay. Ihr hört wieder das Rauschen. Drückt euch einmal wieder zu Boden, als erneut die große Eisenstange über euch hinweg fegt und ihr jetzt vor seinem Körper steht. Ist Yonda 120 Fuß von mir entfernt? Ja. Also er ist in Reichweite. Ich schieße einen Sunray in sein Gesicht. Okay. Und dann schrei ich ihn an. Hey! Du riesenhafte Mistgeburt! Willst du die Leute in Ketten legen? Ich bin frei! Fang mich, wenn du kannst! Und dann darte ich einfach durch eine der Straßen weg, falls er reagiert. Gib mir einen Attack Roll. Oh, ist ein Wack. 11. Das trifft tatsächlich nicht, als du ihm den Strahl entgegenschießt, ihn aber verfehlst. Schieß nochmal. Okay, das machst du als nächstes. Ihr seid mittlerweile an Fimla angekommen. Ja. Nimmst du ihn? Und noch ein Death Save, bitte. Ich achte auch darauf, dass sein Bruder mir nicht zu nahe kommt. Mhm. Versuche ihn zu stabilisieren. Mhm. Ich heile ihn sonst. Okay, dann, wenn du heilen ich kannst, heilen. Okay, ist ein Geschaffter. Du merkst, als du dich nach Rudun, ne, umguckst, wie er einfach gerade dabei ist, das Haus, das Kontor auseinanderzunehmen, mit seinem großen Pranken reinzudehnen und reinzugucken, sich nach euch umblickt, anscheinend nicht gecheckt habt, dass ihr den Haus das Haus verlassen habt. Wirft er dabei zufällig die ganzen Schätze und das Gold aus dem obersten Stockwerk über diesen ganzen Platz. Nice. Du siehst tatsächlich eine Art Fontäne von Goldmünzen, die in unregelmäßigen Rasensprengerabständen zu allen Seiten wegfliegt. Ich schieße den zweiten Sunray in das Gesicht von dem. Okay, gib mir einen Angriff. Also ich stehe wieder, falls es keiner mitbekommt. Wer hat ihn geheilt? Zeit, ein Slot weg. 19. Okay, jetzt sind sie weg. Sehr gut. Okay. Auch du wirst einfach durch so eine letzte Adrenalinwelle an Energie überströmt. Nimmst deine Gedärme in die eigene Hand, schiebst sie dir wieder rein, versuchst mit der anderen Hand deine Rippen irgendwie zu stabilisieren, damit sie dir nicht in die Lunge pieksen. Stehst jetzt ächzend und keuchend da. Während Yonder jetzt seine Aufmerksamkeit vollkommen auf euch gerichtet hat. Fürs Protokoll, ich muss für Laira wahrscheinlich auch noch einen machen. Die wird wahrscheinlich, die bleibt dann bei ihm. Laira hält sich aus der Gefahr raus. Okay, wundervoll. Weg hier. 19. Weg. Und weg. Radiant Damage. Okay. Ich jetzt, ungern sagen, aber jetzt auch hast recht. Kann der Schild Guardian Zeit verschaffen. Der Strahl fliegt ihm genau in die Augen. Für einen Moment ist er geblendet. Der nächste Schlag von ihm geht weit an euch vorbei und ihr habt jetzt ein Zeitfenster, um wegzukommen. Ja, alles klar. Okay. Da den Fersengeld. Du sprintest einfach in die nächste Gasse. Godric Style, ich nehme einfach den anderen Weg. kein gelatinous Cube für mich. Okay. Und Shield Guardian. Richtung Smorgon. Was habe ich geschaffen? Okay. Yes! Ihr nennt mich Master und Blaster. Ihr lasst den Platz hinter euch und ihr hört weiter, wie jetzt Häuser aufgebrochen werden. Ihr hört, wie die beiden Brüder immer noch dasselbe Mantra skandieren. Ja. Und lasst es allerdings hinter euch. Jetzt, ihr werdet Teil von mehreren Gruppen, die sich jetzt in verschiedene Richtungen auflösen. Ihr seid mehrere Gruppen, die immer noch bewaffnet und immer noch den Willen zum Killen haben, Richtung Smorgon aufbrechen. Ihr seht jetzt, ihr hört Gruppen, die darüber reden, nach Rickholzen aufzubrechen und ein bisschen zu gucken, was da jetzt gerade abgeht. Rickholzen? Der Reichenbezirk. Oh. Und wo auch Kahns Haus ist und so weiter. Wie will er rum, muss ja. Und ja, die Stadt scheint gerade komplett in Feuer aufzugehen. Ihr hört jetzt Schreie. Es gibt keine Wache in dieser Stadt, wie ihr gemerkt habt. Der Marktbezirk wird gerade vollkommen geräumt. Von überall strömen Leute durch die Gegend. Ja, ihr rennt Richtung Smorgon? Ich renne Richtung Smorgon, ja. Oder habe ich das gehört, wie er gesagt hat, mit dem Zelt? Würde ich sagen, tatsächlich nicht. Nee, ich habe das mehr aber so das hat zu Richard gesagt. Ja, gut. Ja, stimmt, ihr wart ja nicht bei uns. Ihr habt, ja. Auf dem Weg in dem Chaos liegt da irgendwo ein Schild rum? Nein. Allerdings würde ich auch tatsächlich Smogen als Ziel anstreben. Okay. Wo genau? Du kennst mittlerweile, so, du hast tatsächlich einen Blick für die Gosse entwickelt. Was steuerst du an? Naja, das Quartier vom kleinen König. Okay. Ab und zu taucht ihr in irgendeine Gasse, als ihr seht, wie irgendwelche größeren... Ja, scheiße, Alter. Größeren weiß. Gruppen von marodierenden Leuten durch die Gegend dingen. Ihr seht, wie Häuser aufgerissen werden, wie Feuer gezündet wird. Ihr hört wenig Schreie. Es scheint, als wären die Häuser im Moment gerade verlassen. Bis ihr aus einer Gasse hervortretet und jetzt den tiefen Stiefel erkennt, das Hauptquartier des Kleinen Königs, wo ihr eine Gruppe von Männern seht, die gerade im Begriff ist, das Ganze anzugreifen. Ihr von drin das vertraute Geschrei deines Vaters: Verpisst euch, bevor ich euch die Eier einreiße! Okay. Shield Guardian. Ich kletter runter und sag: Verscheuch sie. Alrighty then. Kann er nicht einfach so mit so ein AOE machen? Nee. Also die Folge ist auf jeden Fall schon wieder explizit. Naja, mein Vater ist mit. Mein eigentlicher Vater würde sowas nie sagen. Ist aber schöne Zeit, ja. Obwohl, wenn er wütend ist. Dann kamen die Riesen. Ich stelle mir manchmal vor, dass dein Vater sich irgendwann einfach im Archipel zur Ruhe setzt, mit so einem spanischen Lover, und dann endlich zugibt, was eigentlich seine Faszination mit Eiern ist. Das wäre super. So. Ich bin ein Stück von oben mit Kanaka. Ich wollte schon mit der Mira von uns drehen. Ich wusste nicht. Hamlet. Hamlet immer so mit Kanaks Prag gemacht. Ich war aber auch so fick, der ich bei der Prag und verlangt. Ich bin aufgestanden. Das ist mein Mann und Jagor zu sagen. Fickt euch. Ist rausgegangen. Das Stück war aber auch wirklich schlecht. Kann ich mir vorstellen. Aikaramba. Von hier dartet ihr jetzt dahin. Okay. Du gibst das Signal und der Shield Guardian bricht hervor. Ich muss jetzt leider mein Handy wieder anmachen oder mir das Monsters Manual von dir. Das kannst du gerne ausladen. Haben. Dann machen wir das. Das heißt, acht Peoples, die davor stehen. Überhaupt gar kein Problem. Zwei davon sind gerade im Begriff, sich gegen die Tür zu stemmen. Von innen immer noch durch in wüstesten Goblin-Flüchen beschimpfend. Die mittlerweile. Du hast tatsächlich nie die Stimme deines Vaters auf diese Art und Weise gehört. Du kennst ihn eher als diesen. Aber jetzt hörst du wirklich in einen kreischenden Tonfall wütende Kriegsgesänge. Johlend siehst du aus einem Fenster eine blutige Schaufel, die geschwungen wird, sich aber schnell wieder zurückzieht, als mehrere Armbrustbolzen dort einschlagen. Sind das Menschen, die davor stehen? Ja, tatsächlich. Sind hauptsächlich Menschen. Mhm. Das ist der Shield Guardian, den du da aufgestellt hast? Yes, Sir. Der rote Ork? Ja, wunderbar. Ich sprinte hinter dem Shield Guardian her. Ich bin auch dabei. An dieser Stelle würfeln wir dann bitte einmal alle Initiative. Level. Yeah. Alter. Ach, Digga. Nice. Na gut. Kann man ja irgendwie noch ein bisschen mit arbeiten, glaube ich. So. Einmal raushauen, bitte. Wir fangen bei Justus an. Ja. Danke. Shem hat eine 18 und der Shield Guardian hat eine 16. Mhm. Finde eine 15. Mhm. Natural 20. Mhm. 19. Bist du da automatisch Erster? Ich glaube, ja. Sei denn einer von denen hat auch einen Natural 20 und einen besseren Dexwert. Du bist aber so gewürfelt, Leon, nicht. Dabei. Nicht heute. Das ist ein Natural 20. Ja. Eh nicht. Zeigen. Der ist eben. Nö. Ja, es war tatsächlich einer. Das ist die Frage, ob er mehr Dex hat als Fimmler. Was ist dein Dexwert? Meine Fresse. Das ist meine Frisur. Mann, dann bist du als Erster dran. Jetzt volle Modo. Was mach so. Ich würfel nämlich auch regelmäßig auf Initiative. Wir beginnen tatsächlich mit Fimmler. Ich rage. Greife. Was ist das? Der allererste da vorne? Was ist das für ein der Kupan? Hier scheint Kapuze, mehrere Dolche und scheint eher ein bisschen eine sneakigere Gestalt zu sein, der die beiden etwas muskelbepackteren Männern, die gerade dabei sind, sich mit ihren schweren Schultern gegen die Holztür zu werfen, anzufeuern scheint. Ich halte voll auf den zu. Okay. Reckless Attack und renne auf ihn zu mit der Axt im Anschlag und versuche ihn in der Mitte zu zerteilen. Ja, gib mir einen Angriff mit Advantage. Ein Gobbo, der einfach nur zurück ins Haus will. Der so, ja, mach die Tür auf, bitte, ich will da rein. Gobbo möchte nach Hause. Ne, 18. Das trifft, gib mir deinen Schaden. Die 12. Ups, die 100 geworfen. Huch, 88. Shit. Eine 9 plus 11. Okay. Vollkommen überrascht dreht er sich zu dir um, gerade als seine schweren Stiefel auf ihn zu tanken. Kann gerade noch machen, als die schwere Axt in seinen Brustkorb fährt und er automatisch einen Schritt zurückstolpert. Er scheint noch am Leben zu sein, ist aber sehr überrascht über den Verlauf, den der Tag für ihn genommen hat. Dadurch sind die allerdings auch dran. Er wendet sich dir zu. Sein Kollege, der gerade dabei war, Deckungsfeuer für die da unten zu leisten und auf den kleinen König geschossen hat, kommt jetzt zu dir rüber. Der Rest siedelt sich auch eher in einer Art Abwehrposition ein. Du bekommst einen Angriff von ihm, als er jetzt auf dich zurennt und mit seiner schweren Keule nach dir schlägt. Und ein Armbrustbolzen von ihm, während die beiden anderen immer noch dabei sind, die Tür einzurennen und die beiden hier vorne euch noch nicht bemerkt haben. So. Ja, Idioten. Das wäre eine 15 gegen dich. Trifft nicht. Das trifft nicht. Als du dich blitzschnell zur Seite umdrehst und sein Kurzschwert, pam, einmal mit dem Griff deiner Axt parierst. Er allerdings zurückschlägt, der vor dir ist, das ist eine 18. Aber das stimmt. Ja, natürlich. Blitzschnell ein Dolch hervorzieht und ihn in dir vergräbt. Sneak Attack. Du 12 Piercing Damage bekommst. Als er nach dir sticht, sich blitzschnell umdreht und 1, 2, 3, 4. Hast du das schon halbiert oder? Nee, hab ich noch nicht. Ich kann sagen, ey, seine Bonus-Action zum Disengagen benutzt und in der Menge verschwindet. Hey, Kollege! Die beiden sind weiterhin damit beschäftigt, die Tür einzurahmen. Das ist einmal. So, das trifft Beine. Ja, wie viel hat Pia so eine Tür? Genug. Es allerdings noch nicht schaffen, mit ihren Waffen durchzudrängen. Ihr von oben jetzt weiterhin goblinoides Geheule hört. Das ist auch in Natural 20. Das bringt uns zu Lucien. Ich schreite an Pimlas Seite und versuche dem anderen Banditen, der sich gerade mit ihm im Nahkampf befindet, mein Schwert mit beiden Händen in den Bauch zu haben. Okay. Du hast Advantage dadurch, dass Pimlas Pack-Leader Arte dich inspiriert. Das ist eine 18. Das trifft. Dann ist ja sogar ein D10. Das sind 5 Schaden. Im letzten Moment sieht er dich so halb kommen, schafft es, dir so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, schneidest einmal an ihm lang, ziehst ihm eine lange Wunde über den Bauch, die Lederrüstung schafft es, den Hauptimpact zu absorbieren. Mhm. Allerdings siehst du jetzt, wie so langsam mit jedem Herzschlag ein bisschen Blut darunter hervorkommt, er dich anguckt und einen Schritt von dir zurückgeht. Allerdings nicht genug, um aus deiner Nahkampfreichweite zu kommen. Das, das bringt uns zu Shem. Außer du möchtest was machen, sorry. Nee, ich bin durch. Ich komme an den Typen ran, ne? Wenn ich mich so zwischen Fimla und Lucien platziere. Würde ich tatsächlich sagen, hätten sie normale Bases, würdest du es schaffen. Also ja. 1, 2, 3, 4. Ah, du müsstest an dem Shield Guardian vorbei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Also gerade eben. Kommst gerade so dran. Ja, ich komme nicht mehr weg. Aber hast Advantage durch Fimla? Mhm. Das sind 17. Das trifft. Sneak Attack. Mhm. 4. 16. Okay. Er guckt sich um, kriegt einen Schnitt ab, stolpert einen Schritt zurück, als du von unten praktisch vor ihm hochschwingst und einmal einen sauberen Schnitt mit Rostscherbe setzt. Er ist gerade so schafft, den Kopf zur Seite zu legen, du ihm jetzt praktisch so eine Salamischeibe vom Hals absäbelt. Siehst, wie ihm langsam Blut da rauskommt, er sich jetzt umguckt und weiter zurückweicht. Er sieht sehr fertig aus, immer noch nicht tot. Okay. Willst du noch was machen? Bonus-Action? Ich disengage. Okay. Wo willst du noch irgendwo hin oder trittst du einfach nur einen Schritt zurück? Ich trete einfach nur einen Schritt zurück von ihm. Alrighty, dann. Zack. Das bringt uns zum Shield Guardian. Ja, der Shield Guardian rennt herum. Direkt in die Meute rein da. Direkt zu den beiden Typen. Wenn er eine Attack of Opportunity abkriegt, I don't care. 1, 2, 3, 4. Hier hin? Nee. Oder hier hin? Ja. 5, 6, er hat 40 Fuß Movement, ne? Und dann noch 7, 8. Ja, hat er 40 Fuß Movement? Das war Achso, entschuldige. Was sollst du sagen? Ich will nee. Metagame, aber hat er Multi-Attack? Ja. Warum soll er dem Typ nicht auf dem Weg dahin noch eine Faust ziehen? Der ist sowieso fast tot. Weil er nicht ankommen würde, tatsächlich. Also, okay, doch, hier. Ja, doch, würde. Einen Schritt kann er noch. Ja, klar, aber also du willst da rein. Ich will erst die beiden anderen aus dem Weg räumen. Gut. Würdest an beide rankommen, tatsächlich. Ja. Und er verpasst jedem von denen einmal eine. Okay. Das erste ist eine 23. Das trifft. Nee, true, 24 sogar. Das trifft nicht. Und das zweite ist eine 15. Mhm. Trifft auch. Mhm. Also jedem einen Schlag. Mhm. Das erste ist eine 8. Okay. Und das zweite ist eine 15. Okay. Oh, okay. Also jedem eine. Boom, ja, er stapft nach vorne, stellt sich hin und verteilt zwei pneumatische Presslufthammerschläge. Einer kriegt ihn praktisch zwischen die Schulterblätter, wird gegen die Tür geprügelt, dreht sich um, scheint einen der bisschen fleischigeren, kräftigeren der anderen zu sein, nimmt jetzt seinen Hammer zur Seite und wendet sich dem Shield Guardian zu. Der andere scheint ein bisschen fragiler zu sein, kriegt den Schlag ab, geht so ein bisschen nach unten, richtet sich den Kiefer so halb, wenn so zwei Zähne ihm an der Seite rausbröckeln und er einen Schritt zurückweicht. Das bringt mich zu Finnen. Ich bin der kleine Boy da. Mhm. Genau, der Grüne. Der kleine Grüne. Ah, muss ich einmal kurz hier gucken. 60 Fuß. Ein Quadrat sind 5, ne? Yes. Ja, das passt ja dicke. Und die beiden hier vorne, das sind Gegner, ja? Der ist ein Gegner. Die beiden, das ist Fimla, das ist Lucio. Ah, das ist, ja, genau. Kann mal die Crew markieren. Mit gib ihm wieder rote. Das wäre super. Diesmal mit blauen. Blaue Gummiringe. Das ist einmal Lucien. Das ist einmal Fimla. Bald haben wir Miniaturen. Stimmt. Schön, die sind bestellt. Wir haben heute individualisierte Miniaturen bestellt. Yeah, boy. Hero Forge. Danke. Die uns sponsern. Die uns überhaupt nicht sponsern. Aber während wo ihr tatsächlich ziemlich geile Miniaturen erstellen könnt, wenn die einer bemalen will, hey. Da würde ich mich gerne an die Häuserecke zwischen also zwischen Cem und die Thronsaalwand stellen. Thronsaalwand vor mir? Ja. Ich bin ja klein. Ich bin König. Und rufe der Masse entgegen, in deren der Shield Guardian steht. Rufen ist ja keine Action, ne? Kommt drauf an, was du machst. Ist eine Interaction. Ich rufe ihnen zu. Ihr habt gesehen, was unser stählerner Freund kann. Und das war nur seine Fäuste. Wenn ihr nicht seine wirkliche Macht spüren wollt, dann rennt ihr jetzt. Gib mir einen Intimidation-Check. Wenn sie zu einer Spannung-Check. Ich glaube, es ist eine 14. Okay. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, auf Intimidation habe ich, glaube ich, nur 1, weil ich bin da. Aber was hast du gewürfelt? Eine 13. Ja, ein plus 5? Ja, achso, aber es ist nur Intimidation. Ja, Alter, aber guck mal hier, plus 5. Du hast automatisch plus 5 auf den Skill, ne? Ach so. Das war das. Henne lernt Dungeons and Dragons. Nee, das macht vieles einfacher. Ja, dann sind es 18. Plus 1, oder? Jack of all trades? Wenn er keine. Wenn du nicht proficient bist? 19. So dann sind es sogar 19. Ja, du merkst, deine Worte dringen durch. Vor allem die Gestalten, die gerade die stählerne Faust der Gerechtigkeit kassiert haben, scheinen sehr beeindruckt von ihr und von deiner Ankündigung zu sein. Kriegst aber keine direkte Reaktion, weil sie noch nicht dran sind. Gut, dann würde ich gerne Shattercasten. Mhm. Und zwar, das ist ein 10-Foot-Radius. Und zwar so vor den Kollegen, vor den Shield Guardian, dass ich ihn nicht treffe, aber quasi alleine. Das ist in der Tat nicht möglich. Du kannst die drei treffen und ihn auch. Oder wenn du alle treffen möchtest. Nee, alle treffe ich so. Hoppla. Jetzt wissen wir, wie es passiert ist. Die drei kannst du treffen. Ja, dann. Wenn du ihn nicht treffen darf möchtest. Darf ich? Okay, nee, nein. Du bist ein großer Junge. Aber ich stehe neben dir. Aber ich sehe ja nicht. Shem weiß nicht, was passiert, wenn man Shattercastet. Das ist ein Constitution. Ein Constitution Saving Throw. Mal 3, das ist eine 18, das ist eine 17 und das ist ein Fail. Also zwei schaffen, einer schafft ihn nicht. Wo hat er den jetzt hingecastet? Die drei Party Peoples. Aber nicht auf die Tür. Sind betroffen. Nicht auf die Tür. Aha, lass ich durchgehen. Gut, okay. 8, 12, 18. Okay. Also 2, dann 9 und eine 18. Mhm, okay. Ein enorm lauter Knall ertönt, als eine Geräuschexplosion sich zwischen diesen drei Gestalten hervortut. Sie sich die Ohren zuhalten müssen und du merkst, wie sie für einen Moment in sich gehen und versuchen, das Klingen einer dreht sich ein Map. Map. Map, Map. Map. Schafft es dann irgendwie, das so ein bisschen aus sich rauszuschütteln. Der kennt das schon. Einer sieht sehr mitgenommen aus, ein zweiter sieht recht mitgenommen aus und der dritte sieht ein bisschen weniger mitgenommen aus. Ist das ein Bogenschütze? Ein Archer sozusagen? In der Tat ist er das. Das ist der da vorne. möchtest du noch irgendwas machen? Ja gut, ich glaube, ich stehe hinter der Häuserecke. Da stehe ich ganz, ganz gut, relativ verborgen. Okay. Sonst weiche ich ein Stück an die Mauer. Dass ich quasi hervorluke, wie beim Zelt damals. Miep. Exactly. In diesem Moment hört ihr ein schmetterndes Brechen, als die beiden Fensterläden oben zur Seite aufgehen und aus der Seite dein Vater springt. Du siehst einen rötlichen Nebel vor seinen Augen, du siehst die Waden dick pulsierend an seinem Hals. Sein schmaler Körper ist praktisch ein Gerüst für die ballonartigen Muskeln, die an ihm dran sind. Als er hier raus. Scheißegal. Hier raus crasht. Wie eine Kanonenkugel eingerollt, springt er. Von mir aus auch das. Und den Archer, den du gerade schon erwischt hast, einfach eine Attacke gibt und die Dame, die da aufreizend steht, die in Wirklichkeit keine aufreizende Dame, sondern ein blumenkohl-ohriger Meuchelmörder ist, die hier ein bisschen misrepresented wird, eine zweite Attacke gibt. Der sieht quasi aus wie die Viecher aus Last of Us. Blumenkohl. Das erste trifft, als er ihn einfach nimmt, zur Seite schmettert. Er seinen Strength Save schafft, stehen bleibt, er frustriert anguckt, sich seinem Blick dem nächsten zuwendet und auch dem Reckless Attack. Das trifft auch. Mein Vater ist ein Goblin Barbarian. Geiler Typ. Reckless, ey. Mit einer Schaufel. No. Die Schaufel immer noch blutüberkrustet, in weiten Bögen schwingend, die Halsschlagader an der Seite auch aufgeritzt wird. Er sich jetzt mit seinem anderen aufgeschützten Kollegen panische Blicke sendet, sein Schwert fallen lässt und der andere, der was abkriegt, praktisch die Schaufel mit beiden Händen einmal zwischen die Rippen geschoben bekommt und er einen lauten Goblin-Kampfruf ausstößt, der nicht übersetzt werden kann. Du siehst, wie sie sich angucken und fragen, ist das der richtige Moment für Blutsbruderschaft? Das bringt uns zu Fimla. Warum wird der Kampfschrei nicht übersetzt? Nimmt uns iTunes sonst vom Programm. Ich sehe, da ist ein Gewässer. Ja. Fließt der Fluss oder steht das der? Das ist das Meer. Also es ist praktisch die Firnbai, die Bucht okay. eines eiskalten Flusses, der vom Meer hier runterführt. Ja, ich nehme meine Axt, die ja zweischneidig ist, und halte sie so, dass ich mit der flachen Seite ihm ins Gesicht schlage und ich versuche ihn ins Wasser zu schießen. Okay, gib mir einen Athletics-Check mit Advantage, weil du ragest. Was, Athletics? Mhm. Mit Advantage. Natural 20. Yes, boy. Yeah. Fuck that. einmal und er zuckt. Zweimal und er zuckt nochmal. Das dritte Mal ziehst du einfach durch, erwischt ihn im Schwerpunkt seines Körpers mit der flachen Seite. Ziehst einmal durch, perfekte Form, bindest deinen Fuß ein bisschen ab, guckst ihn noch hinterher, als er dich verwirrt anguckt und im Wasser versinkt. Nur eine Bratpfanne hätte es besser machen können. Das war's für ihn. Willst du noch was anderes machen mit deiner Bonus-Action? Kann ich noch ein bisschen gehen? Klar, du kannst noch volles Movement benutzen. Ich würde mich hinter dem Shield Guardian positionieren. Mhm. Wankst nach vorne, nur noch durch Wut zusammengehalten und beziehst hinter dem Schild gerade in Reichweite an einen Gegner? Ja, da bin ich ja schnell um die Ecke. Willst du den Gegnern nah sein oder willst du nicht nah sein? Gerade nicht nah sein. Gut. Dann hier. I guess. Das lässt sich rausschneiden. Das bringt uns tatsächlich auch zu den Gegnern. Er schafft es, sich am Shield Guardian vorbeizuschieben. Ist klar. Greift dich an. Hashtag Plot Convenience. Greift weiter den Shield Guardian an. Er lässt jetzt auch von der Tür ab, fängt an, auf ihm rumzuhacken. Er weicht zurück, versucht ein Messer auf die Schaufel zu werfen, kriegt einen Opportunity Attack von der Schaufel. Yes. Und auch er wendet sich ihm zu und versucht ein Messer in seinem Hals zu versenken. Die beiden Kollegen hier vorne haben mittlerweile auch mitbekommen, dass hier was abgeht. Einer geht auf ihn, einer weicht zurück und schießt auf ihn. Das sind drei Attacken gegen die Schaufel. Der trifft, der trifft, der trifft nicht. Als ein Armbrustbolzen, ein Messer in ihm versinken und er einen Knüppelschlag von hinten auf den Kopf kriegt, er sich aber komplett unbeeindruckt einfach umdreht und zur Kopfnuss ansetzt. Du kriegst einen Schlag ab, als er die Armbrust fallen lässt, ein rostiges Kurzschwert hervorzieht und nach dir sticht. Das ist eine 17. Trifft. Sag doch nein. Das sind 7 Piercing Damage, als es sich in deine Bauchmuskeln gräbt. Halt, also halb wir ab also oder runden wir auf? 4. Das ist, ich bin down. Die dünne Membran, die deine Organe davon abgehalten hat, sich über deine Füße zu ergießen, wird erneut durchstochen, als ihr mehrere Organe, die eigentlich nicht draußen sein sollten, seht, wie sie sich langsam nach draußen ergießen und Fimla wieder mal röchelnd zu Boden sinkt. Niemand rennt während dem Intimidation-Check? Nope. Noch nicht. Aber es scheint auf jeden Fall angekommen zu sein. Ja. Ich dachte, nach dem Shatter tut sich vielleicht noch was, aber... Gegen den Shield Guardian ist das einmal eine 14. Trifft nicht. Und einmal eine 17. Die trifft. Aber jetzt, okay. nachdem was passiert der ist, der 17 sind das einmal 7 Slashing Damage. Okay. Die einfach an einer seiner Metall... Pranken abprallen, mehr oder weniger. Ach so. Okay. Hast du Spaß? Naja, er regeneriert am Start seines Turns. Ich weiß. Ich weiß. Lucien, du bist dran. Ich laufe zu Fimler und versuche ihn zu stabilisieren. Mach schütteln, seine Wunde irgendwie zusammenzuhalten. Gib mir einen Medicine-Check. Natural One. Okay. Versuchst mit Mund-zu-Mund-Beatmung, versuchst langsam wieder durch Hand auflegen, du merkst, ah, da ist nichts mehr drin, versuchst Herzrhythmus und mit jedem Druck presst du seine Organe nur weiter aus seiner Brust. Oh Gott! Das war deine Action, möchtest du noch was machen? Gern geschehen. Nein, sonst kann ich nichts mehr machen. Okay, Shem, du bist dran. Shem kümmert sich um den Fleischberg direkt beim Shield Guardian, also der, der mir näher ist. Ja, der hier. Ja, hinrennen, Messerchen. Hui. Kein Advantage. Ich weiß, weil er down ist. Allerdings Advantage, also allerdings Sneak Attack durch Shield Guardian. Ja, genau. Das ist eine 15. Das trifft gerade. Oh. Oh. 13, 18. Der ist Matsch. Der ist sowas von Matsch. Ist er tatsächlich nicht. Aber er ist abgelenkt dadurch, dass seine Ohren immer noch klingeln. Er hat zwar nicht direkt was davon abgekriegt, aber scheint auch die Lautstärke des Ganzen lauter gewesen zu sein, als Finn das eingeschätzt hätte. So fast schon an ihm hochkletterst, ihn ein bisschen runterziehst und ihn einmal das Messer in den Hals steckst. Out of er dich beiseite schiebt ist zu spät. Und jetzt sich dir zuwendet. Okay, ich disengage mit meiner Bonus-Action. Yippie! Und gehe wieder so ein bisschen, ich stelle mich wieder neben Finn. Komm. Hey, Bob. Boy. So. Yo, Boy. Shield Guardian. Shield Guardian, wieder einen Schlag auf Mr. Fleischberg. Okay. Und auf seinen dünnen Kumpel. Okay. Das ist eine 12. Das trifft nicht. Mr. Fleischberg. Und schafft es mit seinem Hammer zu parieren. Sein dünnen Kumpel ist eine 18. Das trifft tatsächlich. Das sind 10 Schaden gegen Mr. Dünner Kumpel. Okay. Schlägt ihn ein, wird pariert, nutzt das Momentum, um sich zur Seite umzudehnen, rotiert einfach einmal auf seiner Basis und mit einem sauberen Schlag trennt er den Kopf von diesem Typen. Nee, ist eigentlich der Typ an der Tür, oder? Achso, du meinst den? Ja. Sorry, der lebt noch. Was? Der hat doch schon richtig abbekommen. Naja, also ich versuche halt die Tür freizuräumen. Also verstehe ich. Gerade die Taktik. Yep. Ihr bekommt den Eindruck, dass gerade die Individuen diejenigen sind, die deutlich mehr aushalten als alle anderen. Das bringt uns zu Finn. Schaffe ich es mich, weil ich ja klein bin, hinter dem Shield Guardian zu verstecken? Ja, würdest du schaffen. Es wäre allerdings deine Action, dich zu verstecken. Echt? Ja, ja. Das ist die Hide-Action, die nichts mit Haut zu tun hat, sondern mit sich verstecken. Das ist übel. Das ist übel. Aber ich, das ist alles Scheiße. Okay, dann, doch, ich mach das aber trotzdem. Ich klammer mich quasi unten an das Bein des Shield Guardian. Scheiße. Und verschwinde. Okay, gib mir einen Stealth-Check. Ich muss da reinwürfeln. Ja. Aber es sind trotzdem 17. Okay. Ach nee, warte. Plus Dex oder dein Proficiency, wenn du halt so Proficient darin bist. 17, 23, 22. Alrighty. Das bringt uns zur Schaufel, als du unter den Beinen des Shield Guardians verschwindest. Der erstmal auf ihn zurennt, zwei Attacks Opportunity kriegt. Eine trifft nicht. Steckt ganz schön ein, der gute Mann. versucht die Gestalt mit einer Attacke weiter Richtung Wasser zu treiben. Schaufel rast einmal über den Kopf hinweg. Angepisst dreht er sich zu seinem vorherigen Ziel um. Kriegt eine weitere Attack of Opportunity. Das trifft auch. Schafft es aber jetzt von hinten dem Bogenschützen praktisch seine Schaufel langsam von hinten zwischen die Rippen zu schieben, vorne aus seinem Brustkorb herausbrecht und mit einem Ruck der flachen Kante einfach die Wirbelsäule nach hinten durchknickt. Oh Gott. Und raus sieht, dass der Mann an ungefähr 3 Stellen knickt. Einmal oben, einmal in der Mitte und einmal mit seinen Knien, dass er langsam zur Seite wegkippt und langsam von sich geht. Und jetzt auch tot ist. Sehr würdevoll. Das bringt uns zu Finder. Ein Death Saving Throw. Failure. Okay. Alter, du brauchst neue Würfel, Mann. Aber eben hat er die 20 gewürfelt. Ich hab 2 Crit. Das bringt uns erneut zu der Gruppe. Der nimmt dich nicht wahr, weil du versteckt bist. 3 Leute prügeln weiterhin auf dem einen, die da hinten merken, dass sie in einer ganz guten Position sind, von ihm vergewaltigt zu werden und rennen weg. Du weißt ja, Balls out, ne? Er hier ist auch glücklich darüber, einem blutigen Schaufelschicksal entgangen zu sein und entfernt sich auch einmal. Nicht ohne ihm jedoch noch ein Messer hinterher zu werfen. Diesel. Das trifft. Scheiße. Papa! Ich hab dich da schon mal. Als ihr seht, wie ein Zucken durch ihn geht und er merkt, dass er sich umdreht und sich das Messer raus und wegwirft, aber seine Bewegungen ein bisschen langsamer werden. Und ihr jetzt seht aus mehreren Wunden, die sich geöffnet haben und seine Muskeln, die fast aufgeplatzt sind, weil sie zu groß und zu schwer für seinen kleinen Körper sind. Und wenn man innehält, sehr mitgenommen aussieht mittlerweile. Ansonsten. Die Miniatur fällt gleich runter. Tatsächlich 3 Attacken gegen. Ja, ich seh's. 3 Attacken gegen den Shield Guardian. Jo. Das eine ist eine 16. Trifft nicht. Das eine ist eine 17. Trifft. Das andere ist eine 19. Trifft. Das sind einmal 6 Bludgeoning Damage von dem Hammer. Einmal 9 Bludgeoning Damage. Als Slashing Damage meine ich nicht, dass es einen Unterschied macht. Als eins der Schwerter an ihm vorbeikratzt. Ich muss gerade mal gucken. Nee, Resistance hat er nicht. Und weitere. Wie viel? 9 waren das? 9, genau. Mhm. Und weitere 6 Slashing Damage von einem weiteren rostigen Kurzschwert. Die allerdings merken, dass das alles nicht so viel Sinn macht und langsam aber sicher sich Blicke zu werfen, die wohl auf Rücktritt und Rückzug hindeuten, als sie sich umdrehen und die Gestalt des kleinen Königs, der Schaufel, deines Vaters sehen, wer sich fest um eine mittlerweile von Blut und Organen umschlungenen Schaufel festhält und sie aus immer noch unterlaufenden Augen pulsierenden Muskeln anblickt. Und im Moment die einzige Auswegssituation, die sie sehen, die kalten Wasser der Firnbei sind. Das bringt uns zu Fimla. Nee, Fimla war gerade, das bringt uns zu Lucien. Ja, während ich versuche, irgendwie die Wunde von Fimla zusammenzuhalten, kriege ich mit, wie Finnen sich dem Ganzen nähert. Und sure. Die wird gleich geholfen, Freund. Und dann stehe ich auf, schnapp mir einen Wurfspeer und werfe ihn auf dem, der direkt hinter Fimla steht. Der er. Genau, richtig. Ja. Gut, gib mir einen Angriff. Das ist eine 13. Das trifft. Das sind 9 Schaden. Okay. Piercing. Alter. Wieder einmal zeigen sich deine Speere als die Waffe, die du eigentlich benutzen solltest. Auslöst und ein Wurf, wie bei den Olympischen Spielen, ist ihn einfach durchdringt. Die Wucht dreht ihn einmal um die eigene Achse, als er nach hinten fällt und sich praktisch selber noch weiter aufspießt. Jetzt, wie es ein Monument des Sieges aus ihm herausragt. Oh Gott. Alles klar. Und ein dann ziehe ich mein Schwert und gehe so in Haltung, um Fimla zu verteidigen. Das war mein Zug. Cem. Messerchen. Auf. Auf Fleischberg. Okay. Fleischberg mit Klops. Das ist eine 19. Trifft. Sneak Attack kriege ich auch. Ja, wundervoll. Achso, mit Fleischberg, nicht dass wir gleich. Meinst du ihn oder meinst du ihn? Ihn. Der mir näher ist. Gut, danke. Sorry. 15. Okay. Also mit der Unterhand einmal Rostscherbe fliegen lässt und. Rostscherbe nicht fliegen lässt, deine Füße fliegen lässt, als du auf ihn zurennst, dein Messer in seinem Hals vergräbst, ihm die Kehle rausreißt und dich wieder zurückbegibst und er gluggernd und blubbernd zu Boden geht und tot ist. Shield Guardian. Ja, dann 2 Angriffe auf den Typen, der noch da ist. Okay. Yep. Finn, du bist als nächstes dran. Eine 17? Das trifft. Und das zweite ist auch eine 17? Das trifft beides. Zum ersten Schlag ausholt und er es schafft, einmal mit seiner Klinge zu parieren, mit seiner Reaction, die zweite jedoch trifft, also eine Attacke. Ah, okay, cool. Mit seinem Hammer. Das sind trotzdem 13. Oh, okay. Was genau ist, was du gebraucht hast, um einmal beide Hände nach vorne zu nehmen und mit einer klatschenden Bewegung das, was sich zwischen seinen Fäusten befindet, zu Mus zu verwandeln und auch der jetzt kopflos zu Boden geht. Und damit keinerlei Gegner noch dastehen. Dein Vater beruhigt sich langsam wieder. Du siehst, wie seine Muskeln ein bisschen zusammenschrumpfen, wie deine Augen sich wieder ein bisschen weißen und er anfängt, Pfeife hervorzunehmen und irgendwo an seinem Körper es schafft, Tabak zu finden. Wahrscheinlich in seinen Bauchnabel. Es reinstopft, anzündet. Ich mach das Gleiche. Und langsam und ungesund anfängt zu husten. Du hast einen enormen Knall gehört. Bist davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich dort ist, wo sich deine Freunde aufhalten. Ich nehme an, du hast dann in diese Richtung dich aufgemacht zu laufen. Um ehrlich zu sein, weil ich keine Ahnung von Smogen habe, weil ich nie da war. Was war ist? Würde ich tatsächlich, sobald ich da bin und mich so in relativer Sicherheit von dem Sklavenmarkt weiß, würde ich tatsächlich, du meinst, viele der Häuser sind verlassen. Ja. Würde ich die Tür zum ersten verlassenen Gebäude aufbrechen und ich würde dann Shortways. Das war eigentlich mein Plan. Okay. Dann bist du die nächste halbe Stunde raus und Shortwestest, kannst würfeln und bla, weißt du ja alles. Ja, ihr steht da vorne, ihr hört noch die hastigen Schritte von zwei Gestalten, die sich entfernen. Und in relativem Frieden öffnet sich jetzt eine der Türen und ihr seht einen der bekettenhemdeten, bebärtigen und behelmten Zwerge, die vorher Wache gestanden haben vor dem tiefen Stiefel, als ihr das erste Mal dort eingetroffen seid, hervorguckt und recht jovial durch die Gegend blicken, dem kleinen König einmal zunicken und sich wieder ins Innere zurückziehen. Finnen, kannst du Fimbler helfen? Sie! Ach ja, gib mir noch ein Death Save. Niemals. Ich war jetzt eigentlich dran. Geschafft. Okay, eingeschafft. Ich benutze meinen letzten Spellslot und caste Cure Wounds auf Stufe 2, okay, um meinen lieben oberkörperfreien Freund das Leben einmal mehr zu schenken. Okay. Mit sage und schreibe 8 HP. Plus Wisdom? Plus Charisma, meine ich? Ja, ist drauf. Okay. Leider. Du regenerierst 8 HP, als du wieder einmal in das Inferno zurückgeholt wirst, das dein Körper derzeit darstellt. Schmerzen ungeahnten Ausmaßes in dir, sämtliche Rippen gebrochen, sämtliche Arme zerschmettert, bist ein Brei aus Knochen und Organen, der merkwürdigerweise nach 8 Stunden Schlaf wieder intakt ist. Aber hey, so funktioniert die Welt. Irgendwas. Ich hatte heute noch eine Diskussion darüber. Passt, der würde der Shield Guardian durch die Tür passen? Nein. Gut, dann lasst uns doch alle reingehen und vor die Tür stellen. Nur für in Flavor. Hier steht, dass der Guardian Kommandos versteht in jeder Sprache. Klar. Dann sage ich ihm, sobald wir hier drin sind, bis ich wieder etwas sage, setzt du dich vor die Tür und machst das. Nein, am besten so. Nachdem alle, die das Gasthaus betreten wollen, das Gasthaus betreten haben, in einer Art Schneidersitz setzt sich der Shield Guardian vor die Tür, hebt eine massige Faust, hebt eine zweite. Zahnräder drehen sich, arkane Funken springen, als dieses Meisterwerk von Arcano-Technologie dazu benutzt wird, einen doppelten Mittelfinger zu zeigen. Und ihr jetzt alle im tiefen Stiefel hockt. Es riecht nach altem Tabak, es riecht nach deinem Vater. Und es scheint für einen Moment sicher zu sein. Hast du eine Zigarette für mich? Ja. Performance-Check. Performance, ne? 13, komm. Bisschen durchweicht, aber ist genug Tabak dran. Ist es eine Shortrest eigentlich jetzt? Wenn ihr jetzt eine halbe Stunde euch nehmen möchtet, um zu Shortresten, ist das in der Tat eine Shortrest. Ich würde gerne eine Shortrest machen. Ja, die tot. Dann würfelt eure Würfel. Du hast dein Song of Rest. Ich wollte sagen, ich gebe mit der blutbespritzten und leicht angeknacksten, dem leicht angeknacksten Kazoo eine leichte Melodie zum Besten. Darf ich? Was denn? Nix. Das ist halt so geil, weil ich bin wieder vor. Und ich hab. Boah, Alter, ey. Wenn ich fertig bin, fange ich an, mich umzugucken, was so geht. Shortrest würfeln wird. Kannst auch jedes Mal konzentrieren. Du kannst bis zu. Du bist Level 4, also kannst du bis zu 4D6. Die schweren Schritte langsam aber sicher entfernen. Die letzte halbe Stunde, die letzte, die du da verbracht hast, plus die Zeit davor, waren die beiden Riesen immer noch dabei, das gesamte Viertel auseinanderzunehmen, alle zusammenzutreiben in die Mitte des Dorfplatzes, wo sie weiter das skandiert haben, was sie die ganze Zeit skandiert haben. Irgendwann hast du beobachtet, wie alle auf die Knie gegangen sind, alle mehr oder weniger sich wieder unterworfen haben, gesenkten Blickes in die jeweiligen Häuser und auf ihre jeweiligen Schiffe zurückgekehrt sind und sich die beiden Riesen in Unisono mehr oder weniger zurück ihren Weg Richtung Zentrum der Stadt, Richtung des Firnthrons gemacht haben. Liegt da noch Gold? Nicht in dem zusammengehämmerten Notunterschlupfschuppen, in dem du dich gerade befindest. Ja, ja, auf dem Platz, so in der Nähe so. Von dem Haus. Durchaus, durchaus. Es ist jetzt nicht so, dass sich ein Goldregen ergossen hat, aber hier und da glitzern sie fröhlich in der Sonne. Entschuldigung. Ah, ich fange an, nach Smogen zu gehen und ich will noch ein bisschen. Das ist nicht der neue Knigge. Immer wieder, je weiter du von Slavhafen entfernt bist, siehst du wieder größere Banden von marodierenden Leuten, die Smogen gerade ein bisschen dabei sind, auseinanderzunehmen. Du sie hörst Rauch auf, siehst Rauch aufsteigen, hörst Schreie aus Richtung von Riekholzen, schaffst es allerdings, sich relativ undercover durch das Ganze zu bewegen, weil alle ein bisschen mehr mit Plündern und Brandschatzen beschäftigt sind, als dir Aufmerksamkeit zu schenken. Und ja, wonach genau suchst du? So, ehrlicherweise, guck mich einfach um, ob ich eine Spur von den anderen finde. Wenn nicht, dann ich nehme vielleicht so 10 Minuten. Oder wie groß ist der Bezirk ungefähr? Der Bezirk ist ungefähr, man kann ihn in 20 Minuten einmal ganz durchlaufen. Nehme ich für die 20 Minuten, wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, gehe ich einfach okay. zurück. Am Ende eurer Shortrest hört ihr ein, als du vor dem tiefen Stiefel ankommst und den Shield Guardian siehst, wie er dich mit zwei Metallfingern begrüßt. Neat. Unhöflich, aber gut. Hörst du von draußen? Oh, lass ihn rein. Und du schaffst es, dich dran vorbeizuquetschen. Du bist jetzt in der Tür. Und ihr seid alle wieder versammelt. Das ging ja gerade noch mal gut. Meine Fresse. Ich verstehe es, ich hätte mir das auch nicht länger gefallen lassen. Aber ich sollte mich entschuldigen. Das müsst ihr nicht, ich hab den Tod verdient. Und ich... Ja, aber solche Sachen... Ich habe bereits darüber geredet, wie wir als Gruppe aufeinander vertrauen sollten und... Das war ganz schön gefährlich. Durchaus. Nun, ich habe euch einige... Schläge und Tritte verpasst, ihr fühlt euch frei, sie mir jetzt zurückzugeben. Oder seht die Chance für immer vergangen. Ich durfte euch heute einen Zahn ziehen, ich glaube, das reicht mir. Ich bin nicht so ein... lassen wir das. Ich schmunzle und sag, weißt du, Talir, das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit im Gulhafen. Okay. Später. Hast du da auch öfter was? Na. Und damit hat der Tatsache, dass ich euer Gesicht nicht mit meiner Faust gesegnet habe, habt ihr auch keinen Freischlag. Ah, du hast öfter zugeguckt, während Leute. Stehst du auf sowas oder? Mögt ihr mir das Großschwert geben, solange ich mein Schild noch nicht wieder habe? Also ja. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Nämlich überhaupt keine. Gut gearbeitet, etwas grob, mit Leder umwickelt. Stahl. Kein bloßes Eisen, aber grob gehämmert. Keinerlei magische Aura. Keinerlei magische Aura. So, was haben diese komischen, was haben die beiden Jarlsöhne skandiert? Durchbrecht nicht die Ketten. Die Ketten, die wir euch gaben. Gefangenschaft ist Frieden. Ist die neue Freiheit. Sicherheit. Ist die neue Sicherheit. Ich. Wen, ich denke nicht, dass ihr Gerede von Belang ist. Das glaube ich auch nicht. Nein. Es ist offensichtlich, was passiert ist. Khan hat sie hingeschickt, um das Ganze zu verhindern. Ja. Und jetzt ist wieder Ruhe da drin? Nun, es scheint so, sie haben die letzten Leute zusammengetrieben und die Unruhe hat sich gelichtet. Allerdings ziehen immer noch Banden durch die Straßen. Das wäre unsere Gelegenheit gewesen. Ich glaube, der Lothric hat die Wahrheit gesagt. Die Augen waren ja milchig, glasig von beiden. Khan nichts am Kann ich mich an deren Gesichtsausdruck erinnern? Ich denke schon, sehr stoisch. Ich habe eine ganz gute Sicht für Leute. Ich denke, Khan hat die Wahrheit gesagt. Ich denke auch, dass jemand wie Khan nicht unbedingt wie ausgesehen hat, als er das die meisten gesagt Kontakte pflegt. Er scheint sich lieber im Hintergrund zu haben. Okay. Dann waren die Riesen wahrscheinlich auch hinter uns her. Nach denen, die den Bezirk zerstört haben. Er hätte zu dem Zeitpunkt nicht wissen können, dass wir das waren. Das ist er auch wieder wahr. Mächtige hellseherische Fähigkeit. Ist Gobbo da? Was nicht auszuschließen ist. Ich frag die Schaufel. Papa, wo ist... Ich mach mir so ein bisschen Sorgen. Wo ist Gorbo? Gorbo hat einmal ordentlich was eingesteckt. Der hat sich in irgendein Loch zurückgezogen und leckt sich die Wunden wahrscheinlich. Von wem hat er was eingesteckt? Von dir? Nee, der hat um das Haus von Kahn rumgeschnüffelt und dann haben sie ihn gepackt und naja, kann von Glück reden, dass sie ihn mit nur einem gebrochenen Schwanz und zwei Armen zurückgeschickt haben. Beide Arme gebrochen? Amateur. Shit. Während ich zur Menge gesprochen habe, habe ich diesen Gobbo gesehen. Okay. Er scheint sich also in der Nähe zu befinden. In der Nähe von dem Kontor, in dem wir waren. Genau. Ja, da sind wir ja nun nicht mehr. Vielleicht ist er uns gefolgt. Und wenn er schlau ist, ist er da auch nicht. Der wird wahrscheinlich früher oder später eh hier auftauchen, oder? Davon gehe ich aus. Ich guck mal aus dem Fenster auf die Dächer. Ob ich du siehst Gorbo. Die Fenster sind alle verrammelt und zugenagelt. Okay. Also du müsstest dich rausbewegen, um irgendwo rauszukommen. Dann gucke ich auf das Holz und denke, na gut. Wo ist das kleine Volk? Also, alle sind so. Der ganze Raum ist voll. Hier! Okay. Hier auch! Ich bin auch das kleine Volk. Ich und meine Frau, wir sind auch das kleine Volk. Okay. Der ganze Raum ist voll mit kleinen Leuten, ja, die sich alle da verrammelt haben. Ja. Ihr hättet diese Leute eure. Oh, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Nevermind. Bist du nicht dabei? Doch, aber ich habe die Leute nicht gesehen, die versucht haben, das Haus einzubringen. Ja, den Kampf haben wir mitgekriegt. Ja, stimmt. Jetzt hätte ich jetzt eine vollere Rede gehalten. Gut. Ich werde das ungute Gefühl nicht, bitte das gute Gefühl nicht los, dass Yonda und Wogun. Wudun. Gegen den Zauber von Kahn gekämpft haben. Kahn ist ein sehr mächtiger Mann. Ich habe es ja festgestellt, als ich danach noch allein im Thronsaal geblieben bin und die beiden quasi apathisch sich bewegt haben. Aber dieser Satz lässt mich einfach nicht los. Dieses sprengt nicht die Ketten, die wir euch gaben. Gefangenschaft ist die neue Sicherheit. Es ist so, als wenn sie uns damit hätten schützen wollen vor Kahn. Finnen, ich möchte dieses Gedankenschiff nicht direkt am Anfang zum Kentern bringen. Doch. Aber doch. Folgendes. Die beiden, Kahn mag ein mächtiger Mann sein. Wir wissen nicht, wie mächtig, aber seine Macht ist die Zeit. Er verzaubert die beiden wahrscheinlich schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, vielleicht seit einem Jahrhundert. Ja, seinen Zauber sind sie komplett erlegen. Das Mantra, das sie geredet haben, war nicht, um uns zu schützen, es war, was Kahn den Sklaven eintrichtern will, damit sie zurückgehen in ihre Käfige und sich nicht weiter aufmüpfig benehmen. Offensichtlich, das, was sie geredet haben, das, was sie getan haben, spricht Bände dafür, dass sie immer noch genauso unter seinem Zauber stehen. Ich glaube ja eher, dass Kahn auch kontrolliert wird von jemandem. Nun, das mag sein, doch er hat zumindest noch, wie soll ich sagen? Habt ihr nicht mit Yonda gesprochen? Wir sprachen alle mit beiden. Ja. Oder redet ihr von Bashtu? Also Bashtu, ja. Also was wir wissen ist, dass Kahn definitiv eine Schlüsselrolle in der ganzen Geschichte spielt. Alles andere darüber hinaus wäre, glaube ich, reine Spekulation. Ich glaube, wir müssen das Chaos, was gerade in der Stadt herrscht, ausnutzen, um... Naja, wir können Glück oder Pech haben, aber entweder ist das Haus von Kahn gerade nicht ganz so stark bewacht wie sonst oder stärker. Herrscht denn noch Chaos? In diesem Moment ein Fleischsack in einer Rüstung, der darauf wartet zu sterben. Ich bin nicht in der Lage, auch nur einen Finger zu heben, geschweige denn einen ordentlichen Zauber zu benutzen. Gut. Ja. Ich muss dir zustimmen, Shem. Das Auftauchen der Jarl-Brüder war das Beste, was uns passieren konnte in dieser Situation. Denn jetzt haben die Sklaven gesehen, dass nicht nur Lordrix ein Feind ihrer Freiheit ist, sondern auch die beiden Jarl-Brüder. Wenn wir dafür sorgen können, dass die Sklaven erfahren, dass sie unter Kahns Kontrolle stehen, schaffen wir es vielleicht, ihn gemeinsam anzugreifen. Du bist derjenige, der dafür da ist, Revolutionen anzuzetteln. Ich denke, der Fakt, dass sie ihre Freiheit vor sich gesehen haben, die dadurch zerschmettert wurde, dass ihr Unterdrücker nicht nur ein kleiner Mann in einem kleinen Haus in diesem Bezirk ist, sondern die oberste Instanz dieser Stadt, eher demoralisierend wirkte. Zumal in der Meute, die vor uns hingerichtet wurde, ja anscheinend Sklaventreiber als auch Sklaven gewesen sein sollen. Tim. Was sagt das kleine Volk dazu, was hier passiert ist? Du guckst dich um und du siehst hauptsächlich Furcht und Resignation. Sie sind froh, dass sie hier Unterschlupf gefunden haben. Du siehst, dass sie sich hier zusammengerottet haben. Und du siehst, dass ihre Augen einfach an deinem Vater kleben. Und das, was er für richtig hält, wird wohl ankommen. Aber du siehst keinerlei Kampfgeist oder den Willen, irgendwas am Status quo zu ändern, sondern einfach nur die Furcht ums Überleben. Was sagt der kleine König dazu? Nun, ich wollte den Bastard umlegen. Du hast gesagt, gib uns Zeit, wir kümmern uns darum und jetzt ist meine Chance, ihn umzulegen, wahrscheinlich verflogen. Noch lange nicht. Also, ich hoffe, dass sie die Werkstatt von Archibald nicht auseinandergenommen haben. Ist Archibald hier? Nein. Und, dann hoffe ich mal, dass Khan immer noch die Einladung der Skalden heute Abend wahrnehmen wird, damit ich ihn in die Luft jagen kann. Und ihr mir das nicht versaut habt. Weil irgendwas werde ich bestimmt in die Luft jagen. Und wenn es nur diese Stadt ist und ich mich dann alleine verpisse. Ich gucke mich nochmal so um. Und ich suche mir ein Kind raus. Ein Halblingskind oder so. Mhm. Halblingskind? Ein Viertel Mensch? Ein Viertel Mensch. Ein Achtel Mensch am besten noch. Möglichst niedlich. Und ich zeig drauf und ich sag, siehst du das? Hm? Woran erinnert dich das? Nicht an mich, das ist mir schon klar. An den Mittagspausen-Snack in meinen guten Zeiten. Du hast hier sowas... Du hast dich hier in eine merkwürdige Situation gebracht, Dad. Du hast Verantwortung für andere. Ich komme alleine klar. Mama ist tot. Aber das hier... Guck, wie die sich anschauen. Spürst du das? Spürst du, wie sie sich angucken? Wie sie danach lechzen, von dir etwas zu hören? Wie sie sich hier versammelt haben? Das hier ist deine Verantwortung jetzt. Und ich weiß nicht, du könntest abhauen, aber... Guck einfach mal ein paar von den Augenpaaren. Willst du, dass sie sterben? Weil das wird passieren ohne dich. Gib mir einen Perception-Check. Shitty lucky. Satt. Persuasion? 19. Du hast... Okay. Oh. Was? Ich dachte gerade, da kommen jetzt... Ich war gerade bei mir und dachte... Okay, Alter, ich habe eine 18 gewürfelt. Ja, das war gut. Zu viel Zeit mit deiner Mutter verbracht. Dich weich gemacht. Dich anscheinend auch. Oh, du Bastard. Na gut, Mr. Oberklug, was schlagen du und deine hübschen Freunde vor? Nun, Und er redet jetzt abkommen. Wenn ich vorher auch noch ein Wörtchen einwerfen dürfte. Na klar, jeder sagt ja jetzt, was es ihm beliebt anscheinend. Ihr alle. Schem hat recht, ihr guckt diesen Mann an und ihr legt euer Vertrauen in ihn. Ich kann es verstehen, dass man Zuflucht in einer Sache sucht. Doch eure Leben werden niemals gut sein, wenn ihr sie nicht in eure eigenen Hände nehmt. Ihr redet über eure Zukunft, ihr redet über die Zukunft eurer Kinder. Dieses Bezirks, dieser Stadt. Und ihr versteckt euch hier und guckt einen Mann an, eure ganzen Probleme zu lösen? Das ist peinlich. Haltet eure Kinder in der Hand und wendet euch an einen anderen, sie zu beschützen. Was, wenn wir euch die Freiheit geben? Was, wenn wir es könnten? Was, wenn wir die Tyrannei dieser Stadt stoppen würden? Was hält einen anderen davon ab, zu kommen? Und ihr verkriecht euch zurück in eure Häuser? Ist das das Leben, das ihr wählt? Als du dich an die versammelte Mannschaft wendest, siehst du, wie ein älterer Gnom aufsteht. Siehst schütteres, weißes Haar, Platte oben, ein bisschen lang an der Seite, krumme Nase, vom Alter gebeugt, gichtgekrümmte Finger, die sich an einem Tisch hochziehen. Junge, guck dich um. Siehst du einen wehrfähigen Knaben? Siehst du einen Halbling, ein Gnom, ein Zwerg, der in der Lage ist, einen Unterschied zu machen. Was meinst du, wo sie sind? Was meinst du, wer sie uns genommen hat? Was meinst du, ob sie noch leben oder nicht? Ich bin glücklich, dass sie hier, sie hat vielleicht noch ein paar Monate mit ihrem Kind, bevor es ihr genommen wird. Was du versuchst zu entfachen, ist Hoffnung. Wir warten hier einfach darauf, dass uns vielleicht nicht das Schlimmste passiert, was uns passieren kann. Und niemand von uns kann was daran ändern. Wofür lebt ihr dann? Warum seid ihr dann nicht? Warum sterbt ihr dann nicht direkt? Auf dem Punkt hier. Warum werft ihr euch nicht in die Klinge von einer dieser marodierenden Truppen, die hier durch die Stadt ziehen? Wenn ihr keine Hoffnung habt, ist euer Leben nichts wert. Danke. Ihr habt die Atmosphäre des Raums sehr gut gelesen. Und unseren Willen, euch beizustehen, gesichert. Ich will nicht, dass ihr mit mir steht. Steht mit euch. Steht standhaft. Steht für euch. Der Thron ist ja, oder der Chefsessel ist ja ein bisschen erhöht, denke ich mal, aufgestellt. Es gibt einen Hocker und der steht vorm Kamin. Und ansonsten gibt es keine Erhöhungen in diesem Raum. Es gibt ein paar Tische. Ich kann dir eine Räuberleiter auf meine Schulter geben. Ich kletter auf Talias Schulter, einfach nur fürs Bild. Ich gucke verwirrt. Und Richard, es tut mir leid, ich habe eure Trittleiter leider nicht. Ich musste eng packen. Alles gut. Die hast du gekauft und ich habe sowieso nicht verstanden, warum. Nun, falls ihr auf dem Pferd klettern wolltet, als ihr noch nicht so... Ferner. Schön, dass diese Zeiten vorbei sind. Die sind alle jetzt, die hören ihm zu, ne? Ja, der Fokus liegt definitiv bei euch. Ja, bei dem, bei ihm. Bei den beiden. Eurer Gruppe. Ich spreche zum kleinen Volk. Es ist schwer nachzuvollziehen, was meine aktuelle Trittleiter gerade euch zu versuchen. Wir wissen um eure Situation, wir sehen eure Blicke, wir sehen eure fehlende Kraft. Was wir für euch tun können, ist hier und heute den Grundstein zu legen dafür, dass euer Leben wieder einen Wert hat. Wir werden euch nicht zwingen zu kämpfen, wir werden euch nicht zwingen, in den Tod zu gehen. Alles, was wir brauchen und wo ich mir sicher bin, was wir verlangen können, ist jegliche Unterstützung, die ihr uns geben könnt. Und es gibt Hoffnung. Seien es Tränke. Ablenkungsmanöver. Mixed messages, ladies. Seien es Tränke, Ablenkungsmanöver, vielleicht ein Geheimtipp, ein Geheimgang in den Thronsaal, man weiß es nicht. Aber ihr habt hier heute und jetzt die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Das wäre mein Spruch. Und dieses neue Leben, wie auch immer es aussehen mag, jetzt mitzubegründen. Wir zwingen euch nicht, wir sind jetzt hier. Wir könnten unser Leben hier lassen. Dann haben wir es versucht. Wenn ihr uns geholfen habt, habt ihr es ebenfalls versucht. Aber ansonsten ist es, wie der Kleriker sagt, ansonsten wartet nur der Tod. Gib mir einen Persuasion-Check mit Advantage. 25. Als der Halbling das Wort ergreift und ihr Erkenntnis in ihren Augen seht, als sie von der einzig anderen starken Gestalt ihrer Größe, die sie wahrscheinlich jemals gesehen haben, deinem Vater, die Blicke abwenden und eine neue Gestalt erblicken, eine, die jetzt erhöht dasteht auf den Schultern von Talir, die geduldet wird anscheinend in seiner Gruppe, die frei das Wort ergreifen kann, siehst du... Nee, du bist so eine schattenhafte Gestalt im Hintergrund, die auf Goblin mit deinem Vater flüstert. Zu dir guckt niemand auf, Alter. I'm sorry. Genau, du meinst, ich bin die graue Eminenz? Siehst du, wie ihre Geister offen erscheinen. Und als du das sagst, als du ihnen das Gefühl gibst, trotz ihrer Lage irgendwas leisten zu können, um wenigstens annähernd eine bessere Zukunft für sich schaffen zu können, für ihr Volk, siehst du, wie mehrere sich erheben. Du siehst Alte und Kranke, du siehst mehrere bärtige Frauen mit kleinen bärtigen Babys. Du siehst, wie sie sich zuwispern, du siehst, wie sie rumkramen. Es werden dir keine Tränke gereicht. Es werden keine Waffen in die Höhe gestreckt, es werden keine Trinkhörner aneinander gestoßen. Aber du hast zumindest das Gefühl, du hast ihre Herzen erreicht und du hast die Möglichkeit geschaffen, mit dem, was ihr habt, zu arbeiten. Als der kleine König jetzt aufsteht und sich nochmal kratzen. Wenn ihr was vorhabt, die beiden Jungs und ich, wir haben noch ein bisschen Kraft in uns, und er deutet auf die beiden beinahe identisch aussehenden Zwerge. Haschlich und haschlichig. Er sagt Bescheid, wenn ihr den Scheiß stürmen wollt oder so. Ich hau morgen ab. Ich nehme mit, wer mitkommen kann. Bestimmt können wir uns irgendwie ein Schiff klar machen, uns verpissen. Alles ist besser als der Drecksort hier, aber wenn ihr das bis morgen nicht geregelt habt, dann scheiße auf alles. Such mir Gobbo, ich muss in das Haus. Denkst du, ich hab einen Knopf, den ich drücke und dann taucht Gobbo hier auf? Ja! Nein! Mist! Eine Tür fliegt auf. Du hast den kleinen Verrückten rausgeschickt, es ist deine Verantwortung, auch wieder zu ihm zu finden. Okay! Gottes Willen! Wenn wir in dem, weshalb wir hergekommen sind, erfolgreich sind oder gewesen sind, hoffentlich, dann wird weiter im Süden, in Schneeflock, wo auch ihr herkommt, bald das Leben wieder blühen. Vielleicht ist dort der richtige Ort für eine neue Zukunft für diese kleinen Leute. Und ich bin sicher, ihr werdet sie an der Hand nehmen und dorthin führen. Und wenn das Ganze nicht mehr mein Problem ist, dann vielleicht schicke ich euch eine Karte von der sonnigen... Ihr wolltet sie doch irgendwo hinführen. Bring sie nach Gulhafen. Bring sie auf das Schiff und gut ist. Ja, bring sie nach Gulhafen und dann führe sie nach Schneeflock. Der Weg ist wenigstens angemessen. Soll ich in Schneeflock? Soll ich am Grab meiner Frau rumstehen und Trübsal blasen? Nein, aber bring sie dahin und dann kannst du machen, was du willst. Aber warum soll ich sie dahin bringen? Schau dich um! Haben wir dieses Gespräch nicht gerade? Dann bring Susi doch dahin! Bring er sie dahin! Ihr seid doch so voller Hoffnung! Ich will einfach Titten und Geld und Wein! Okay, dann bring ich sie dahin! Ja, dann mach das doch! Ich klatsche ihm eine. Oh, forget it! Forget it, du fasst sie nicht an! Dann halt mich zurück. Gib du mir einen Initiative-Roll und du mir einen Initiative-Roll. So dringend jetzt. Ja. Natural 20. 9. Ohne mit der Wimper zu zucken, greifst du nach vorne und ein Zentimeter vor dem Gesicht deines Vaters schaffst du es, seine kleine Hand aufzuhalten. Und du siehst jetzt, wie der kleine König einen Schritt nach vorne geht und gefährlich anfängt zu lächeln und sich mit seiner spitzen Zunge einmal über die spitzen kleinen Zähne leckt. Versuch's erst gar nicht, okay? Mhm. Oh, bitte. Also gut, wir sollten planen. Ja. Habt ihr einen zweiten Stock? Nein. Ich habe nur diesen einen Stock. Entschuldigung. Okay, ihr ruht euch aus. Ich suche Gobbo. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Was glaubst du von Gobbo zu erfahren? Ich will wissen, was er gesehen hat. Vielleicht hat er irgendwas gesehen. Der Junge ist aber immerhin, wer weiß. Meine ist ums Haus geschlichen. Lucien und ich sind auch ums Haus geschlichen. Wir wissen, wie das Haus aussieht. Ja, aber er weiß so wie ich, so ein bisschen wenigstens, wie man sich versteckt. Vielleicht weiß er auch, wie es aussieht. Auch wenn er anscheinend nicht ganz besonders erfolgreich drin war. Aber ich will einfach wissen, was er gesehen hat. Ich kletter noch einmal auf Talias Schulter und frage in die Runde, das wird keine Sache, ob jemand weiß, wo Gobbo ist oder wo er sein könnte oder wo sein und seine Höhle ist. Und eine etwas ältere Zwergendame kommt auf dich zu und kratzt sich ihren gräulichen Bart. Und, Gobbo, ist das der kleine Kobold? Der immer von sich in der dritten Person spricht. Manchmal, meinst du? Okay. Er hat sich so einen kleinen Unterstand selber gezimmert, an den Docks. Ein bisschen weiter im Norden, ein bisschen weiter im Osten. Da verkriecht er sich meistens. Ansonsten, er kann überall sein. Immer da, wo man ihn nicht haben möchte und auch nicht braucht gerade. Wie weit ist es zu den Docks? 5 Meter. Gehst aus der Tür raus und du stehst vor den Docks. Dachte ich mir. Dann gehe ich ins Ihr, ruht euch aus. Mir geht's gut. Würde ich gerade sagen. Ich gehe ihn kurz suchen. Mhm. Lässt du das Amulett hier? Er trägt das Amulett nicht mehr. Ja. Wieso trägst du das Amulett nicht mehr? Weil ich es nicht mehr habe. Okay. Wo ist das Amulett hin? Es ist da, wo es gerade sinnvoller ist. Ja, ich. 20. Shame hat sich entschieden, nach Gobbo zu suchen. Was macht der Rest? Mach dir das kurz auf. Tatsächlich ist gerade schlimmes Timing, aber. Schlimm. Ich kann nicht, sonst mache ich Gobbo ins Häuschen. Da müssen wir irgendwie mal dran arbeiten, Leute. Ja, es tut mir so leid. Also, was macht der Rest? Ja, eure Brandreden haben irgendwie nicht gefruchtet, oder? Ja, wenn man einen Raum voller Rassisten vor sich hat, die nur halbgroßen Leuten zuhören soll, kann man halt nichts machen. Also gut, lass uns in eins der Nebenhäuser gehen und lass uns planen. Gut, machen wir das. Der ältere Gnom kommt jetzt nochmal zu dir und zieht so an dir und gibt dir einen Schlüssel. Und wenn ihr einen Platz zum Schlafen sucht, ihr könnt sonst in meiner Hütte nächtigen. Sie ist nicht besonders groß, aber ich habe vielleicht noch ein paar Überreste Essen da, die euch... Ich weiß, ihr meint es gut und ja, nun. Na? Und klopft jetzt einmal auf die Schulter. Kurze Frage am Rande. Wohin bringen Sie eure Angehörigen? Auf den Sklavenmarkt, auf die Schiffe und weg? Oder gibt es hier... Okay. Es tut mir leid. Ich richte noch mal kurz, jetzt wo Shem schon weg ist, gehe ich zur Schaufel. Ganz ruhig, ganz behutsam. Wäre auch gut. Trete aber nah an ihn heran, gucke ihm tief in die Augen und sage: Ihr hättet es durchaus verdient gehabt, aber wisst ihr, Shem hat für diese Reise einiges auf sich genommen und einiges getan. Dinge, die er wollte, Dinge, die er nicht wollte, Dinge, die er musste. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihm zu zeigen, dass ihr genauso handeln würdet wie er. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch, dass ihr nicht nur ihm und euch, sondern auch eurem Volk, das immer noch euer Volk jetzt hier ist, diesen Gefallen tut. Ich denke, ihr werdet das Richtige tun. Von kleiner Mann zu kleiner Mann. Zwei Leute, die mir ins Gewissen geredet haben heute. Ich bin mir sicher, Shem wird seinen Weg finden. Und es freut mich, dass er jemanden gefunden hat, der bereit ist, mir eine runterzuhauen. Wenn er nicht mit dem übereinstimmt, was er von sich gibt. Wenn ich was achte, dann ist das der Knochen, der dich aufrecht gehen lässt. Und von dem scheinst du eine Menge zu haben. Und wenn du mir nochmal so nahe kommst, esse ich deine Hoden. Ab jetzt. Ich versuche mir schlecht das Lächeln zu verkneifen und ich gebe ihm zu und folge den anderen nach draußen. Hm? Niemand geht raus gerade aus. Achso, wir gehen erst in ein Nebenhaus. Nee, wir gehen in ein Nebenhaus. Achso, ja, stimmt. Ja. Ihr geht in ein Nebenhaus, benutzt den Schlüssel, Tür geht auf. Kleines Gnomenhäuschen, kleine Möbel, alles recht klein. Bietet euch genug Platz, um euch auf den Boden zu setzen und ein Powwow zu halten. Ja. Ich würde die Essensreste mal aufwärmen, Feuerstelle anfangen. Findest du ein bisschen Hammelreste, ein paar Knochen, wo noch nicht alles abgekocht ist, ein bisschen Fett, ein paar Kartoffeln, halben Apfel. So basically it. Mache ich einen Eintopf draus, mit dem, was ich sonst noch habe. Meisterkoch Lucius zaubert einen weiteren Eintopf, alles drin. Ja, es gelingt dir. Sehr gut. Und ja, du findest relativ schnell einen aus Treibhölzern, Restbrettern, haariger, filziger Wolle und krummen Nägeln zusammengezimmerten Unterschlupf, der schlecht mit Seetang und ein bisschen Fellresten überdeckt ist und eine klapprige Hälfte einer klapprigen Tür als Tür hat. Und du hörst von denen an: Herein, herein, wenn es kein Lichtstrahl ist! Classic Gobbo. Da drin siehst du um ein winzig kleines trauriges Feuer, eine winzig kleine traurige Gestalt zusammenkauert und gerade an einem halben Kürbis nagend, Gobbo. Ich bin's nur, Shem. Du erinnerst dich? Ja, doch. Gut. Hast du versucht, bei Khan einzusteigen? Ist das, was dir passiert ist? Mhm, ja, ja. Gobbo hat's versucht. Es tut mir sehr leid. Nun, Gobbo hat schon schlimmeren Schmerz erlitten. Und es war schön, ein bisschen was von dem schöneren Bezirk zu sehen. Gobbo sieht es als Urlaubsunfall. Gut. Ich gebe ihm noch ein Goldstück. So viel. Hast du irgendwas gesehen? Hast du einen Eingang gesehen? Irgendeine Möglichkeit in dieses Gobbo Haus? Hat eine Tür gesehen. Gobbo hat ein Fenster gesehen. Gobbo hat noch ein Fenster gesehen. Fenster. Verschlossen oder? Nun? Verschlossen, ja. Gobbo hat Khan gehen sehen. Gobbo hat Khan aber nicht wieder zurückkommen sehen. Wie lange ist das her? Lange? Gobbo ist aufgebrochen, als ihr es ihm gesagt habt. Und Gobbo war da und Gobbo blieb da und Khan ging und kam nicht wieder. Ein Tag? Eine Nacht? Okay. Hast du sonst noch irgendwas? Ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Nein! Wer hat dich erwischt? Mit den Schnurrhaaren, mit dem grauen Pelz. Einer von den Wächtern, von den Privatwachen. Er war wenigstens freundlich zu mir. Und dann hat er meinen Schwanz gebrochen. Und deine Arme. Und meine Arme. Das tut mir so leid. Gobbo, halt schnell. Das tut mir so leid. Okay, Gobbo. Gobbo hat sehr dünne Knochen. Die wachsen schnell wieder zusammen. Einfach so ein freundliches Gespräch führen, während der Tabaxi ihn langsam nimmt, ihn so auf den Boden legt, beide Arme nimmt, so einmal aus Rückgrat tritt und dann einmal, ja, und du findest deinen Weg alleine schon nach Hause. Knack! Ich brech dir ja nicht die Beine. Gobbo, wenn du hier verschwinden willst, kannst du gerne mit uns kommen. Ich weiß nicht, ob das Leben mit uns nicht noch gefährlicher ist, als das, was du hier erlebt hast. Gobbo wird über dieses gut gemeinte Angebot nachdenken. Allerdings, seit Gobbo euch kennt, noch mehr seiner Knochen sind gebrochen als vorher. Aber mir ist gerade was eingefallen. Gobbo ist an seinem Haus hochgeklettert, um zu gucken. Sein Dach, ganz stinkig. Stinkig? Ekelhaft, ekelhaft. Verrottet? Stinkig. Stinkt es da raus? Ja! Wonach? Verwesung? Wie eine Leiche, wie ein Toter? Der hält so einen durchgesickerten Verband hoch. Stinkt wie Blut. Aber älter, wie mein Kissen. Und er zeigt so auf so eine Ecke und es sind mehrere durchgeblutete Verbände, aus denen er sich das Kissen zusammenbaut. Oh Mann, Gobbo. Gobbo macht das nicht aus. Gobbo hat keinen Geruchssinn mehr durch die Kälte. Scheiße. Aber dieser Geruch... Durchgedrungen bis ins Hirn ist an mir. Meine Augen haben fast getränt. Aber vom Dach aus hat es verrostet gerochen. Okay, Gobbo, danke. Danke, Gobbo. Dann hast du alles getan, worum ich dich gebeten habe. Gobbo hat keine Haare gefunden. Das macht nichts, Gobbo. Und Gobbo hat keinen Weg in den Thronsaal gefunden. Das macht auch nichts. Gobbo hat erfahren, dass es nur einen Weg in den Thronsaal gibt. Durch die Tür? Danke, Gobbo. Hast du auch herausgefunden, wie man durch die Tür kommt, wenn man den Schlüssel nicht hat? Wie sollte Gobbo das rausfinden? Ich weiß es nicht. Ich fand ganz schön viel von Gobbo. Nein, Gobbo. Du hast mehr getan als ich überhaupt erwartet habe. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Gobbo nimmt das als Kompliment. Ja. Das na gut, Gobbo kann euch ein bisschen labbrigen Kürbis anbieten. Nein, danke, Gobbo. Ansonsten würde Gobbo euch bitten, ob ihr den Kürbis kurz halten könnt, damit ihr ihn knabbern kann, seine gebrochenen Arme tun weh. Und während du Gobbo den Kürbis hinhält, vergräbt er seine Zähne tief darin. Habe ich noch eine Ration dabei? Jetzt mal so. Oh. Also ich habe noch 6 Rationen. Gobbo kann kein gewöhnliches Essen essen. Seine Zähne sind viel zu empfindlich. What the fuck? Okay, Gobbus. Ja. Gut. Das Veganer. Das Lachen. Gobbo ernährt sich nur von vergammeltem Gemüse. Okay, Gobbo. Sogar die Regie hat gewonnen. Gut, Gobbo. Gut. Wenn das deine Wahl ist. Danke für den Hinweis. Ich halte das so noch ein bisschen. Hältst den Kopf, ja. Immer wieder spritzen diese Kürbisspritzer, Kürbiskerne, Koboldsabber. So, Gobbo. Dann muss ich jetzt wieder zu meinen Freunden, um zu gucken, was wir tun. Es war Gobbo eine Freude, mit einem bekannten Gesicht zu reden. Eine Frage noch, Gobbo. Du bist von dem großen weißen Drachen weggelaufen. Oh ja, ja. Ganz bibber, zitterkalt und böse ist dieser Drache. Ja. Weißt du, wie man wieder, wenn man seinen Hort finden wollen würde, wie man das machen würde? Könntest du den Weg... Gobbo könnte versuchen, tief in verdrängten traumatischen Erinnerungen zu graben. Gobbo würde diesen Schmerz für sie auch auf sich nehmen. Aber Gobbo hat vieles verdrängt, was ihm dort passiert ist. Das verstehe ich. Gobbo, dann würde ich dich... Dann nehme ich Zeichenkohle und Papier raus. Und sag... Dann versuch mir das doch zu erzählen. Das, was wahrscheinlich so eine halbe Stunde dauern wird, denn derzeit können wir zueinander. Du musst Gobbo mehrere Mal in den Arm nehmen und seinen Kopf tätscheln und deine Schulter von Koboldschnodder zu entfernen. Und innerhalb dieser halben Stunde enthüllt er dir ein wenig über seine Zeit dort. Und wahrscheinlich braucht es wöchentliche Stunden auf einem sehr gemütlichen Sofa in einem sehr sicheren Umfeld, um tief in der Psyche des geschändeten Kobolds zu graben. Du scheinst allerdings den Eindruck zu kriegen, dass immer, wenn er sich versucht, an Orte zu erinnern, an denen mehrere Kobolde waren, ja, dass dann die Erinnerungen schwammiger werden und er scheint sich klarer erinnern zu können, wenn er alleine auf sich selbst gestellt war. Okay. Du kriegst vermittelt, dass es wohl mehrere Höhlen gibt, die unterschiedlichen Anforderungen angepasst sind. Du kriegst mit, dass er selber nie direkt zu ihm gesprochen hat, dass er ihn auch eigentlich nie gesehen hat, sondern dass er hauptsächlich von einer Kolonne Hobgoblins, die ihm unterstellt waren, versorgt wurde. Und Gobbo hat ihn meistens nur gesehen, wenn er halt abgehoben ist, um seine Runden über dem Wald zu drehen. Und Gobbo hat ansonsten einen seiner Horte polieren dürfen. Das war so sein Ding. Und da weiß er ungefähr, wo das ist. Und er sagt dir, halt bei den heißen Quellen scheint eine seiner Höhle sich zu befinden. Mhm. Das ist so, okay, was du aus ihm rausbekommst. Okay. Ansonsten viel, viel verdrängten Schmerz, viel Pein. Okay. Gobbo, willst du hier weg? Gobbo führt hier ein akzeptables Leben. Gobbo hat genug vergammelten Kürbis von der Schädelstube. Gobbo hat ein Haus. Ein eigenes Haus. Und er muss es nicht mit 10 weiteren Kobolden teilen. Und es riecht nicht nach 10 weiteren Kobolden. Hast du aufgeräumt früher, Gobbo? Hast du Sachen sauber gehalten? Ja, auch. Sauber geleckt. Die Schuhe von den Hobgoblins. Gobbo, ich habe ein Haus, das jemanden braucht, der auf dieses Haus aufpasst. Gobbos Zunge macht bestimmt noch 1-2 Jahre mit. Ohne Zunge. Aber wie macht man dann sauber? Wie macht man sauber? Ohne Zunge ist das extra. Ich versuche ihm das Konzept eines Lappens näher zu bringen. Oh. Stell dir vor, du hast eine Zunge, die aber nicht in deinem Mund ist, sondern die kannst du immer wieder... So, und ich werde euch... Na, ich habe das Versprechen gegeben. Ich werde versuchen, den Rest des kleinen Volkes noch Schneeflock zu führen. Und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Du hilfst mir doch gerne, Gobbo, oder? Gobbo hilft allgemein recht gerne, ja. Robo, wenn sich Gobbo gebraucht fühlt, fühlt sich Gobbo gut. Gut. Glaubt Gobbo zumindest. Gobbo weiß nicht ganz, wie sich gut fühlen anfühlt. Gobbo. Dann werde ich morgen wiederkommen. Hoffentlich. Und dann nehmen wir dich mit hier raus. Nun? Könnt ihr Gobbos Haus mitnehmen? Nein. Dann wird Gobbo sich jetzt von seinem Haus verabschieden. Oh, Scheiße. Oh, ist das. Ja, und dann geh wieder zurück zu den anderen. Oh, okay. Gott. Diese Verrichtung. Wie spät ist es? Tageszeit technisch. Nachmittags. Später Nachmittag. Du hast erzählt, dass die. Er hat auf die Sonne geachtet und dann ist er in diesen Raum gegangen. Ja? Die. Ich denke, die Bombe wurde ein essentieller Bestandteil unseres Plans. Die Frage ist nur, wo wir sie an. Wir sollten nicht mehr allzu viel Zeit verlieren. Es ist wir sollten die aktuellen Ereignisse nutzen und ich bin heute sie zu unserem Vorteil drehen. Ruht euch eine halbe Stunde aus. Ich habe mich bereits eine halbe Stunde ausgeruht. Shit. Ich denke, wir sollten die Bombe holen. Wir müssen, also ich zumindest, muss eine Nacht rasten. Und kümmert. Wir sollten, sag mir einfach, wenn ich wieder bei dem bin. Ich denke, wir sollten die Bombe nicht an Karns Haus zünden. Das wäre idiotisch, weil wir die ganze Stadt darauf aufmerksam machen würden. Ich denke, wir sollten damit die Türen zum Thronsaal sprengen. Ich kümmere mich um ein Ablenkungsmanöver und versuche, die Jarl-Brüder aus dem Thronsaal zu locken. Nutzt die Zeit und bringt Khan zu Fall. Fimla, wir brauchen dich. Meint ihr nicht, dass wir diesen etwas unwichtigeren Auftrag irgendeiner anderen Person geben könnten? Nein. Ich bin das Gesicht dieser Revolution und nur ich... Es gibt schon T-Shirts mit ihm, wo er so drauf ist mit einem Ball. Und nur ich kann die Sklaven dazu bewegen, auf unserer Seite zu kämpfen. Über die Sklaven nutzen. Gut. Ich möchte die Sklaven nicht nutzen, ich möchte ihnen die Freiheit schenken. Ich komme rein und ich gebe Lucien als erstes hier. Was das, was das? Ich aufgezeichnet habe von Dings. Du Komm. Suchst doch diese komischen. Für dich. Was genau hat er mir da gegeben? Er hat dir eine krude gezeichnete Karte von den heißen Quellen im Grendelwald gegeben, wo ein Teil des Hortes vermutet wird. Und das ist der Hort des Drachen? Ja. Nun gut. Das ist nichts, woran ich mich in naher Zukunft versuchen möchte, jedoch danke für die Information. Also, ja. Gobbo hat ein wenig herausgefunden. Das und also und ich sag es, ich gebe es weiter. Also das Dach hat nach Verwesung gestunken, nach getrocknetem Blut und Leichen. Das Dach des Hauses von Khan. Die Leiche ist nie die Leiche von Dingsbums. Wie heißt er? Kong. Was für ein Name? Ist nie gefunden worden. Vor 100 Jahren. Ah ja, richtig. Ihr sagt, dass der Mann 100 Jahre lang diese Leiche in seinem Haus gehalten hat. Nein. Nekromantie? Aber wer weiß, was der da unter seinem Dächlein hat. Nun, es... Wir müssten mit Untoten rechnen wahrscheinlich. Das sollte für uns beide kein besonderes Problem sein. Cleric ist da. Und wie wir wissen, ist die Frage, ob Khan zu der Skalden-Veranstaltung geht, die jetzt wahrscheinlich in ein paar Stunden stattfindet. Oder nicht, durch das Chaos, was wir errichtet haben. Wie viele Stunden ist es bis zur Veranstaltung? 2. Ich kann die Entscheidung nur euch überlassen. Mir geht's gut. Ich sehe aber, dass es euch nicht besonders gut geht allen. In dem Moment erschüttert eine Explosion für einen Moment den Raum. Und ihr hört laute Stimmen und ihr hört die Druckwelle, die kurz einmal an den Fensterläden rührt. Und der kleine König schreckt auf vor dem... Verdammt! Archibald. Und er rennt raus. Ich hinterher. Wir sind nicht im selben Haus wie er. Stimmt. Kann sein. Dann bist du nicht. Naja, stimmt, dann kriegt ihr das nicht mehr. Habe ich mitbekommen, dass sie ins Nebenhaus gegangen sind? Also, hat mir das jemand gesagt? Ja, würde ich sagen. Dann bin ich zu denen. Aber die Explosion haben wir ja. Die Explosion habt ihr mitgekriegt, ja. Ich gucke trotzdem raus. Du siehst eine schwarze Qualmwolke aus Richtung Nordosten aufsteigen. Schlafhafen? Nope. Weiter in den Smogenbezirk rein. Oh shit. Sehe ich meinen Vater? Gib mir einen Perception-Check. 17. Du siehst einen Punkt, der deinem Vater vom Hinken her ähnelt, in der Richtung verschwinden, in der untergehenden Sonne. Also hat eine der Gruppen den Laden des Mannes gefunden, der die Bombe baut? Die Bombe ist wohl in die Luft gegangen. Ich werde euch Folgendes sagen. Ich denke, wir sollten hingehen, wir sollten uns angucken, was gerade passiert ist. Ich bin heute nicht Ventkan. Wir reden seit Tagen davon, dass Khan ein mächtiger Mann ist. Egal, wie mächtig Khan ist. Wenn wir ihm jetzt gegenübertreten, Finnen, wie viel Zauberkraft habt ihr noch? Nichts. Exakt. Ich bin komplett ausgebrannt. Lucien hat immer noch sein Schwert, aber... Kein Schild, keine magische Unterstützung. Und Magie sind wir nichts in diesem Kampf. Lasst uns möglichst vorsichtig diese Explosion anschauen, also schauen, was da passiert ist. Na gut, etwas Kraft habe ich noch übrig. Nun, was ist mit dem Eisenkoloss? Wo habt ihr das Amulett? Rennt der Eisenkoloss hinter meinem Vater her? Hm. Das habe ich meinem Vater übergeben. Warum habt ihr das getan? Weil da 40 Leute sind, die beschützt werden müssen. Wir können wenigstens irgendwie für uns selber sorgen. Es hat aber nicht so gewirkt, als würde euer Vater diese Leute beschützen wollen. Das überlassen wir meinem Vater. Ja, wir sollten zu dem Laden gehen. Okay. Ihr folgt der qualmenden Rauchsäule am Horizont und kommt nach guten 15 Minuten entspannten Weges. Euch begegnen keine weiteren marodierenden Truppen. Ein paar Häuser brennen noch nieder, ein bisschen Gejohl im Hintergrund. Aber größtenteils scheint sich alle wieder eingekriegt zu haben, bis auf Rikholzen, wo ihr weiterhin Kampfgeräusche und Signalhörner herhört. Kommt an eine kleinere Holzhütte, wo ihr seht, wie die Türen nach außen ausgebrochen sind und dichter Qualm von innen die Tür ausfüllt, aus dem Schornstein. Teile des Daches sind weggefetzt und es ist eine einzig große Rauchsäule, die aufsteigt. Geht rein, seht einen großen schwarzen Fleck auf dem Boden und die Wände sind tapeziert mit Blut und Körperteilen. Und ihr seht, wie die Schaufel in der Mitte steht und die Augen zusammenkneift, sich den Nasenrücken reibt und schwer atmet. Und ihr seht eine kleine Gestalt, eine schwere Lederschürze, die unter einer Werkbank zusammengekauert ist, sich zuhält und mit mehreren Staubschichten und Körperteilen umgeben ist und leise hustet. Und kommt gerade dazu, als ich die Schaufel umguckt und die Gestalt sagt: Gott sei Dank war noch was da! Gott sei Dank war noch was da! Gott sei Dank war noch was da. Hat nicht mehr für viel gereicht. Krude, aber wirkungsvoll, würde ich sagen. Und war das jetzt die Bombe? Schaufel guckt sich um. Was? War das alles? Ist das... War's das? Also, nein, die Jungs haben heute Mittag schon die Fässer abgeholt. Es ist alles da, samt Zünder. Sollte bereit sein. Skyl wissen Bescheid. Auch sie sind bereit. Ich fühle mich immer noch schlecht, aber ich denke, es sind zu viele. Wir haben darüber geredet, sie haben sich darauf eingelassen. Scheißen wir drauf. Ja. Diese Fässer genauso leicht explosiv wie das, was ihr in eurem Haus gelagert habt? Oh, diese Fässer sind gefüllt mit dem, was ich in meinem Haus gelagert habe. Und das wird bei der Skalden-Veranstaltung gezündet? Ja. Um wen genau umzubringen? Die Skalden sprachen von einem Zeichen, das gesetzt werden soll, dass Jun noch lebt. Und sie wollten in einem glorreichen Feuer diese Welt verlassen. Und im besten Fall Khan und Lortrix mitnehmen. Um Lortrix brauchen sie sich auf jeden Fall nicht mehr kümmern. Und ob Khan da hinkommt, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und ihr hört die Schau. Wir jagen den Laden einfach in die Luft und dann verpissen wir uns. Wir machen weiter. Und der Grün geht wieder raus. Seid ein Mann. der schreckliche Pläne hat und Jungchen, schreckliche Dinge tut. Ich höre mir jetzt keine dritte Rede heute an. Kümmert euch um euren Scheiß. Ich mach, was ich möchte und kümmere mich um meinen Scheiß. Geht weiter aus dem Ding raus. Ich will dieses Amulett zurück. Euer Vater ist ein Mann, dem ich auf keiner Basis, weder moralisch noch auf irgendeiner anderen Basis, auch nur die geringste Hoheit zuspreche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Leute wirklich verteidigen kann. Will, wird. Ich frag ihn auf Goblin. Wo ist das Amulett? Klopft sich auf die Arschtasche. Wo ist der Guardian? Vom Stiefel. Was hat er für einen Befehl? Da bleiben. Beschützen? Nicht angreifen. Okay. Hört das Wesen überhaupt, wenn man das Amulett nicht trägt? Was weiß ich, niemand hat mir eine Bedienungsanleitung gegeben. Du trägst dieses Amulett und er hört auf dich. Okay? Sonst gibt's mir wieder. Er wirft's dir zurück. Ich rufe ihn nicht zu mir. Das ist doch zu weit entfernt. Nee, bin ich nicht. Ich bin auf derselben Existenzebene. Also. Oh, tatsächlich. Du bist so weit entfernt. Eine zweite Sonne geht auf. Das Luke Skywalker-Thema fängt an zu spielen. Verbranntes Glätteln. Mach, was du tun musst. Oh Mann, du machst mich wirklich müde, Vater. Also wenn Khan nur halb so mächtig ist wie Lothrix und Lothrix hat seine Fähigkeiten nur durch Geld erkauft, werden diese Bomben ihm wahrscheinlich nichts anhaben können und ihr werdet damit nur Unschuldige in die Luft jagen. Die Skalden haben das ganze Zeug jetzt. Wir sollten mit ihnen reden. Ich möchte kein weiteres Wort an ihn verschwenden. Nun gut. Und ich gehe raus. Okay. Ich folge Talia. Ich gehe zu ihm hin und frage, gibt es irgendwas, womit wir euren Plan unterstützen können? Benja, sorry. Gibt es irgendetwas, womit wir euren Plan unterstützen können? Ihr könnt dafür sorgen, dass... Ich habe keine Ahnung. Ich bringt Khan um. Lasst es bleiben. Ich denke, das ist der ganze Sinn dieser Veranstaltung. Ja, eben. Wenn er tot ist, müssen wir diese Veranstaltung nicht halten. Die Veranstaltung wird stattfinden oder nicht. Ob dabei alle sterben oder nicht, das... Hey, die Skalden haben den Todeswunsch. Okay, redet mit denen. Ich hab den Draht zu Archibald. Archibald hat den Draht zu großen Explosionen. Er ist draußen. Die beiden unterhalten sich. Lucien ist auch draußen. Ihr steht alle in einem Umkreis von 10 Metern. Es ist keine große Hütte und niemand ist bis jetzt gegangen. Nein, er hat gesagt, er geht raus. Dann steht er 5 Meter von der Hütte entfernt. Er geht auch raus. Dann steht auch er 5 Meter von der Hütte entfernt. Er unterhält sich mit meinem Vater? Der 5 Meter von der Hütte entfernt steht. Hier, nimm das scheiß Amulett. Ich schleich mich raus. Archibald ist auch da? Archibald ist auch noch da und wischt gerade ein bisschen Ruß raus. Archibald, habt ihr irgendetwas, womit man ein blaues Feuer entzünden kann? Blaues Feuer? Ja. Ich glaube, der Großteil meiner Werkstatt ist durch meinen uneleganten Versuch, Eindringlinge von hier fernzuhalten, draufgegangen, ehrlich gesagt. Bevor ich rausgehe, sage ich noch eine Sache. Wollen wir uns, und das sage ich sehr laut und auch sehr wütend, einmal alle absprechen, was jeder von uns vorhat, bevor wir alle in verschiedene Richtungen rennen, weil wir alle so angepisst sind? Wollen wir das einmal tun? Nun gut. Ja? Ich hinter dir her. Nichts passiert. Lalala. Gut. Mann! Gut. Wir sind alle vor der Tür? Ja. Außer jemand ist 5 Meter weiter gegangen in der Zwischenzeit. Seid ihr jetzt alle noch im unmittelbaren Umkreis um die Hütte? Finnen hat jetzt das Amulett. Im reichen Viertel ist gerade Chaos. Hier scheint es einigermaßen ruhig zu sein. Die Skalden wollen sich und wahrscheinlich alle anderen Zuschauer in die Luft jagen. Was wir anscheinend verhindern können, wenn wir vorher Khan umbringen. Die Zeit läuft. Es sind wahrscheinlich noch anderthalb Stunden. Eine Stunde 40. Eine Stunde 40. Siehst du auf, auf meiner imaginären Uhr. So. Entweder ruhen wir uns alle aus, gucken, ob dieses komische Zelt in die Luft flog, wo übrigens auch dein Liebchen ist. Sie ist nicht mein Liebchen. Oder wir gehen jetzt in dieses Viertel, versuchen, in dieses Haus zu kommen und den Typen umzunieten. Ist mir scheißegal. Wir müssen nur zusammen eine Entscheidung treffen. Oder alleine werden wir alle sterben. Oder wir reden mit den Skalden, überzeugen sie davon, dass wir einen besseren Plan haben, nehmen die Ware, die sie haben, an uns und folgen dem Plan, den wir vorher hatten. Das Ganze, was jetzt passiert ist, wäre in unserem vorherigen Plan auch keine Sache gewesen. Gut. Das ist wenigstens ein Plan. Dann machen wir das jetzt. Ihr macht euch auf den Weg in den Leinen des Galden. Ja. Okay. Lauft gute 10 Minuten, bis ihr dort ankommt. Euch Anfortas mit zerstrubbelten Haaren, tiefen Augenringen und ja, die da hinten hin, aha, verteilt das gut, jawohl. Ah, meine Freunde, ihr lebt noch wundervoll. Was kann ich für euch Gutes tun? Zieh ihm eine Faust. Anscheinend doch nicht, meine Freunde. Was? Wer von euch Idioten ist auf diese gottverdammt beschissene Idee gekommen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Wir waren bei dem kleinen Volk, wir kennen den Plan, den ihr habt. Und weiter? Was nützt euch das? Seht ihr nicht, was hier vor sich geht? Seht ihr nicht, wie der Glaube an Yun an allen Ecken und Enden unterdrückt wird? Natürlich sehen wir, was hier vor sich geht. Seht ihr, wie wir dabei sind, seit einigen Tagen die Probleme in dieser Stadt zu lösen? Die Probleme in dieser Stadt zu lösen? Habt ihr nicht gesehen, was in Slavhaven passiert ist? Ne? Habt ihr nicht gesehen, das Gemetzel, das veranstaltet wurde? Habt ihr nicht gesehen, dass jetzt hier was passiert? Hier war Stillstand, aber man hat gelebt. Jetzt ist kein Stillstand mehr. Jetzt ist einfach nur noch Horror. Und das wollt ihr lösen, indem ihr sterbt. Nun, ihr euch selbst und die Menge in die Luft jagt. Nun, bei dem Versuch zu sterben, die Vergangenheit zu bewahren, was gibt es für einen ehrenvolleren Weg, für einen Skalden zu gehen? Ihr dummer Spast. Ihr dummer, dummer Mann. Nun, außer dem Knaben, hat noch jemand anderes das Wort an mich zu richten oder seid ihr nur hier, um eure Sachen zu holen? Dieses Chaos ist der erste Aufschrei der Freiheit. Wenn ihr euch jetzt in die Luft sprengt, dann war alles umsonst. Wir haben den ersten Schrei gehört und dann haben wir den zweiten Schrei gehört und dann haben wir das lange verzweifelte Kreischen von jemandem gehört, der an dem Kopf gepackt wurde und auseinandergezogen wurde. Das war euer Schrei nach Freiheit. Das war ein Leuchtfeuer aus Stroh und alles wird schlimmer. Jetzt hat er gesehen, dass hier was passieren kann. Jetzt hat er gesehen, was passiert, wenn Einflüsse von außen kommen. Ihr seid Geschichtenerzähler, oder? Ihr erzählt Geschichten. Ihr erzählt Geschichten von Ehre und Mut und Verlangen und Liebe und Heldentaten und diesem ganzen Kram. Und was ihr jetzt vorhabt, wie würde darüber geredet werden in dieser Geschichte? Oh, die edlen Helden, die sich geopfert haben für die Sache, oder die verdammten Feiglinge, die sich in die Luft gesprengt haben, um damit wahnsinnig viele Unschuldige des Todes preiszugeben? Was denkt ihr, was erzählt wird über euch? Was diejenigen, die eure Berufskollegen in Zukunft über euch sagen werden. Hm? Noch dazu kommt, ihr beschwert euch darüber, dass das, was wir getan haben, den Tod nach sich gezogen hat. Ja? Und das, was ihr hier jetzt macht, ist das besser? Ihr schaut uns an, als würdet ihr uns beleidigen wollen? Ihr nennt meinen Freund, der mir mehrmals das Leben gerettet hat, einen Knaben mit der Verachtung, die ich vorher noch nie gesehen habe bei euch? Ja, ihr seid Geschichtenerzähler, ja? Gut. Ihr wollt hier etwas ändern? Gut. Dann bleibt lebendig, zieht euch nicht raus wie Feiglinge, die sich selbst in die Luft sprengen, um was zu beweisen? Um, dass sie moralisch größer sind als alle anderen hier? So, dann helft uns, dieses Chaos zu nutzen, um etwas wirklich Gutes zu tun. Helft uns, Khan loszuwerden. Der wird heute Abend wahrscheinlich nicht hier auftauchen. Gesehen davon wollt ihr zwei Leute töten, wenn ich das richtig verstanden habe. Lothrix und Khan. Richtig. Den einen davon hat dieser Mann enthauptet mit seiner eigenen Klinge. Wir haben hier schon mehr geschafft, als ihr in eurer gesamten Zeit hier. Also frage ich mich, Lasst es mich folgendermaßen sagen. Lasst mich ehrlich sein. Khan wird durch eure Bomben nicht sterben. Ihr gebt ihm damit ein Mittel. Ihr gebt ihm damit das Mittel, diese Stadt noch weiter zu unterdrücken. Ihr lasst ihn einen Präzedenzfall setzen. Dann sagt ihm, was wir tun sollen. Leben ist keine Option mehr. Sterben ist keine Option. Sollen wir weiterhin in diesem Zustand der absoluten Aussichtslosigkeit existieren? Ihr wollt sinnvoll sterben? Ihr wollt sinnvoll sterben? Dann stürmt mit uns dieses verdammte Haus. Wenn wir Helden wären, würden wir nicht über Helden singen. Wir können nichts. Wir können nur Juns Namen ein weiteres Mal ins Gedächtnis rufen, bevor die Aktion hier für ewig seinen Einfluss aus unserer Welt zieht. Gebt uns einen Tag. Einen weiteren Tag. Wir müssen rasten. Wir müssen unsere Wunden lecken. Und morgen. Wo wollt ihr rasten? Sie suchen euch. Wisst ihr, ihr seid der Funken, der das Fass, das Khan geschaffen hat, zum Explodieren gebracht hat. Und es war die ganze Zeit ein Fass. Und es war Stasis. Nichts ist passiert. Und ihr kamt. Und jetzt brennt ein Bezirk. Der nächste Bezirk brennt. Ein Bezirk ist fast entvölkert. Wart ihr auf dem Markt? Niemand ist mehr auf dem Markt. Alle haben sich verkrochen. Sie sind lieber in den eisigen Weiten, als zu riskieren, dass Wudun oder Yonda in ihre Richtung stapfen. Wir haben keinen Tag. Sie waren in Slavhafen. Wo kommen sie als nächstes hin? Sie waren auf dem Markt. Wo kommen sie als nächstes hin? Es gibt zwei Optionen. Sie kommen hierher. Nach Rikholzen gehen sie nicht. Sie kommen hierher oder sie gehen nach Smurgen. Dann gehen wir nach Rikholzen. Ja. Verzichtet darauf, euch heute in die Luft zu sprengen. Gebt uns eine weitere Nacht. Gebt uns den Sprengstoff. Und wir geben euch die Hoffnung zurück. Wenn ihr etwas wirklich Heldenhaftes tun wollt, seid unsere Ablenkung am morgigen Tag. Es gibt keinen morgigen Tag. Dann von mir aus jetzt. Dann seid jetzt unsere Ablenkung. Fucking hell, wenn ihr unbedingt sterben wollt, dann reißt wenigstens nicht irgendjemand Unschuldiges mit. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Wer gibt den Zündbefehl? Nun, der Geschichtenerzähler selber. Nicht ihr? Ich bin der Geschichtenerzähler. Dann klatsche ich ihm eine mit meiner Axt, wieder mit der flachen Seite. Er dreht sich einmal im Kreis und liegt und du siehst jetzt sein. Nicht umbringen, nur K.O. schlagen. Verstehe schon. Er scheint noch zu. Also klar, würfel deinen Schaden. Er wird dem Schlag nicht ausweichen. Obst-Tomo. Macht 10. Ihm gehen einfach die Lichter aus. Er liegt am Boden. Alle drehen durch. Nun ja, jetzt kann keiner mehr den Zündbefehl geben. Okay, das ist Barbarenlogik, das kann ich verstehen. Barde, ihr seid doch ein guter Geschichtenerzähler, nicht wahr? Durchaus gelernt. Wollt ihr euch nicht in die Luft sprengen? Was haltet ihr davon, wenn ihr heute Abend die Show übernehmt? Sehe ich es richtig, dass ihr heute... Was war eigentlich genau die Geschichte, die heute erzählt werden sollte? Der Wille von Jun sollte wieder auferstehen? Warum erzählen wir dem Volk nicht eine neue Geschichte? Eben. Ja. Warum halten wir nicht die Füße still und machen eine riesige Farce draus? Und heucheln Gehorsam. Denkt ihr, irgendjemand würde sich noch für diese Veranstaltung interessieren, während die Stadt langsam in Trümmer fällt? Dazu mal. Selbst so. Wenn irgendjemand kommen würde. Wir müssen Zeit gewinnen. Ich werde schauen, wer heute zu dieser Veranstaltung kommt. Sicher können wir davon ausgehen, dass es Khan nicht ist. Vielleicht werden einige kommen. Einige, die die Hoffnung genauso haben wie diese Skyden. Okay. Vielleicht die Skyden, die ebenfalls diesen Wunsch hegten, als Helden diese Welt zu verlassen. Okay, stell dir vor, Ghulhafen brennt. Überall marodierende Banden. Also Ghulhafen, Alter. Schlimmer noch. Ghulhafen brennt nicht. Ghulhafen brennt nicht nirgendwo. Ordnung. Würdest du ins Bordell gehen? Denkst du, du würdest auch nur eine Nutte dort vorfinden? Unwahrscheinlich. Deswegen sage ich ja, wenn die Leute, die Skyen kommen, die diesen Plan heute ausführen wollten. Die sind doch alle hier! Hallo! Ich bin auch hier! Ich bin kein Skalde! Die haben alles mitbekommen, was gerade passiert ist, ne? Ja. Wunderbar. Du bist doch auch tot! Wurun und Yonder sagten, brecht nicht die Fesseln. Gefangenschaft ist die neue Freiheit. Vielleicht Nein, ist das. Das sagten sie nicht. Die neue Sicherheit. Ihr wisst, was ich meine. Sie haben gesagt, was ich dir für dein badisches Gedächtnis noch einmal ins Gedächtnis rufen werde. Benutzt dein badisches Gedächtnis, um das Brecht nicht die Ketten, die euch alles gaben. Kniet und lebt, erhebt euch und sterbt. In Gefangenschaft liegt Sicherheit. Das ist im Kampf so niemals gesagt worden, aber ich. Doch wurde es. Exakt so. Zweimal. Okay, lass es uns simpel machen. Eine Abstimmung. Heute oder morgen? Heute. Morgen. Wir benutzen gerade zwei verschiedene Systeme. Benutzen wir die Hände oder die Stimme? Wollen wir einfach durchgehen? Heute. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Shem, euer Vater scheint nicht die Integrität zu besitzen. Laira enthält sich und Richard stimmt für heute. Ist immer noch eindeutig. Hat Richard eine Stimme? Euer Vater scheint nicht die Integrität zu besitzen. Wie heißt das Wort? Integrität. Du hast es schon gesagt. Was ist mit dir? Seine Leute zu retten. Dann muss Nehmt ihr es in die Hand. Ja. Talia. Überzeugt sie. Den Sprengstoff. Zu unserem Vorteil. Der Sprengstoff ist hier! Ja! Das sind nicht meine Leute, das sind die Skalden! Ich rede von dem Duckvolk. Excuse me? Entschuldigung. Ja! Ich rede von den Goblins und Halblingen. Ja? Wie heißt das? Smogen. Smogen, genau. Überzeugt sie davon, den Sprengstoff. Um den Thronsaal zu verteilen oder um Kahns Haus. Findet heraus, wo Kahn ist. Okay. Ich sorge dafür, dass die beiden Jarl-Brüder abgelenkt sind. Lasst uns das. Warum? Aber wir haben keine Chance, wenn die Jarl-Brüder bei Kahn sind. Während ihr innen am Diskutieren seid, legt ihr Richard die Hand auf die Schulter. Herr, können wir einen Moment. Hol ihn her, bitte. Draußen reden. Talia. Ich bin ein Knappe. Ich bin euer Knappe. Ich bin dir weit gefolgt. Und. Warum nicht? Wofür fürchtest du dich gerade? Ich will dieses Ding nicht in unserer Gruppe haben. Das weckt nur begehrlich. Ich fürchte mich davor, dass wir der letzte Schild sind, den diese Bevölkerung noch hat. Und wenn wir heute unser Leben machtlos wegwerfen. Würde es niemanden geben. Vielleicht für die nächsten 100 Jahre, der sich darum kümmert, dass sie befreit werden. Talia, warum denkst du, wurde dir das Geschenk gegeben, das du in dir trägst? Warum kannst du, was du kannst? Warum bist gerade du etwas Besonderes? Meinst du, es ist dir vorbestimmt, heute dein Leben zu lassen? Meinst du, es ist dir vorbestimmt, zu sterben, weil du gewartet hast? Meinst du, es ist dir vorbestimmt, ein Zeichen zu setzen? Warum denkst du, dass du bist, was du bist? Meinst du nicht, dass du vor einem so einfachen Tod gefeit bist? Wie könnte ich es wissen? Ich, Lass es mich anders formulieren. Vielleicht solltest du zusehen, dass du dir dein Geschenk dadurch verdienst, dass du es würdigst. Vielleicht solltest du dich darauf besinnen, wer du bist, ohne das, was du kannst, wenn du einfach nur du selber bist. Es ist nicht so, dass die Kräfte zu dir kamen, weil du bestimmt warst, die zu haben, sondern du warst etwas ohne diese Kräfte. In dir wurde etwas gesehen. Und jetzt bist du wieder dieser Mann. Sei nochmal der Mann, in dem was gesehen wurde. Aber was weiß ich schon. Es tut mir leid. Was ist mit Finne? Was ist mit dem Weibling? Was ist mit Leere? Ohne ihre Kräfte sind sie Ziele. Mehr nicht. Nun, manchmal... Manchmal müssen Opfer gebracht werden, um Ziele zu erreichen. Und sie alle würden dir folgen. Und ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich bin hier, um euch zu folgen. Und ich würde euch überall hin folgen. Und ich bin sicher... Ich bin sicher, sie würden euch lieber in einen schnellen Tod folgen, als zu warten, um schließlich doch zu sterben. Und ich bin sicher, dass wer auch immer auf euch herabblickt, sich um seine Diener kümmert. Und nun. Ich wünschte. Und ich gehe zurück in das Zelt. Ich sage, ich habe gerade mit Richard geredet und das Gespräch hat mir ein wenig Einsicht verschafft. Shem, ich weiß, wir haben keinen Tag. Ich weiß, wir haben ihn nicht. Ich wusste es auch, als ich gesagt habe, wir sollten ihn warten. Die Wahrheit ist, wir haben ihn nicht und nichts kann das ändern. Es tut mir leid, dass meine Schuld ist. Durch das, was ich in Slavhafen losgetragen habe, sind wir erst in diese Situation gekommen. Die Riesen suchen uns und wir sind irgendwo in der Stadt sicher. Sie werden uns finden, bevor wir gerastet haben. Sollten wir uns in den reichen Bezirk verirren, sind dort genug Wachen, um uns zu richten, bevor wir eine lange Rast vollendet hätten. Wisst ihr... Finnen. Ihr seid ein begabter Magier. Doch ihr seid auch ein guter Fechter. Ein guter Schwertkämpfer. Und Lucien, ich weiß, eure Klinge ist viel wert, mit oder ohne Magie. Ich sage es ungern, doch. Und wenn wir bis zum morgigen Tag warten, auch wenn ich es sehr gerne würde, ist diese Stadt möglicherweise nur noch Asche. Und hier ist nichts mehr, um uns zu verteidigen. Ich denke, wir müssen die Stunde nutzen. Wir hatten gerade eine Idee. Und ich habe sie gerade sogar noch weitergesponnen. Dann, Finnen, bitte. Aurelie? Finden? Wir haben den Shield Guardian. Durchaus. Wir haben den Sprengstoff. Durchaus. Wir haben ein Ziel. Ja, welches Ziel? Da war ich mir nämlich noch nicht ganz sicher. Und wir haben hunderte Karren. Was? Ohne Pferde. Aber wir haben Seile. Wir haben zwei Möglichkeiten. Kahns Haus oder den Thronsaal. Was ich mir gerade gedacht habe, ist, wir verwenden unsere Seile, um den Shield Guardian mit so viel Sprengstoff zu bestücken, wie es geht. Oder wir lassen ihn einen Karren ziehen. Wir lassen ihn einen Karren mit ziehen. Mit viel Sprengstoff darauf. Ja. Oder das. Damit er nicht kaputt geht, wir können ihn immer noch gebrauchen. Gut, also wenn ich mir das Haus angucke ja. Also gut, ihr wollt entweder diesen metallenen Wächter nutzen. entweder das Haus, ich sage euch, warum ich glaube, dass das Haus eine schlechte Idee wäre. Es wird die ganze Aufmerksamkeit der Stadt dorthin ziehen und die der beiden Riesen. Ich möchte die beiden Riesen so weit von uns weg haben wie möglich. Das wird sehr schwer. Nun, es wird nicht schwer, wenn wir an einer anderen Stelle der Stadt eine große Explosion passieren lassen. Zum Beispiel am Thronsaal. Denn Khan wollte nicht, dass wir in den Thronsaal kommen und herausfinden, was dahinter liegt, in der Schatzkammer. Er wird es immer noch nicht wollen und wenn er sein Gut in Gefahr sieht, denke ich, wird er sie dorthin schicken. Und an dieser Stelle machen wir eine Pause. Machen wir eine Pause. Ja. Lassen das Gesagte auf uns wirken, geben euch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen euren Schlachtplan zu schmieden. Bedanken uns bei allen, die zugeguckt haben, bis jetzt. Und sind in 15 Minuten wieder da. Puh, das war intens. Aber dafür, falls ihr den heutigen Tag überleben werdet, könnte ich natürlich schon mal so langsam auf Level 5 freuen. Wir sind übrigens wieder auf Sendung. Das ist live übertragen worden. Kleines Schmeckerle. Ah, jetzt muss ich's einhalten. Wieso sagt man mir nicht mehr, dass wir... Naja. Oh, wenn man Level erreicht, dann ist auch... Ja, ich weiß. Liebes Publikum. Dann hat man auch... Ist man wir wieder sind wieder da. Halten. Wir haben intensive Zeit am grünen Tisch verbracht. Aber während ich herablassende Kommentare über die... Erfolgswahrscheinlichkeit ihrer Pläne abgelassen habe? Nein. Nein. Wer will, dass wir schlafen? Aber ich träume jetzt nicht mehr, wo Matt Mercer Status hat. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Wir freuen uns über all die lieben Kommentare. Wir freuen uns über die, die von Anfang an dabei waren und dran geblieben sind. Und wir freuen uns, dass es jetzt weitergeht. Mhm. Nach einer sehr eindringlichen Rede von Richard seid ihr jetzt zu einem Entschluss gekommen. Und sitzt immer noch im lallenden Skalden. Ihr seht mehrere Barden, die durch die Gegend laufen und Fässer angucken, anheben, wieder lassen, zum Körper von Anforters blicken, der immer noch mit blutigem Gesicht ohnmächtig auf dem Boden liegt. Wie wird das Zeug gezündet? Hey. Fragst du dich das? Ich frag einen der Skalden das. Ich kann es dir nicht sagen. Ach, du bist Freund. Ich schreibe nur auf. Wer wusste das? Antwort das. Naja, es sind Fässer voll mit leicht entzündbaren Zeug. Der Gnom hat von einem Zünder gesprochen. Nur im Normalfall ist der Zünder für sowas Feuer, nicht? Ich weg genau. So, wir nehmen die Bombe mit, halt die Klappe. Wie wird das... Vorher sag mir, wie wird das hier gezündet? Wir haben einen Feuerspucker in der Truppe. Touché. Dankeschön. Wohl, es ist Schießpulver. Meistens macht man das mit... Nein, ja. Ja, ohne Scheiß. Alles klar. Lasst uns... die Frage ist jetzt nur... Was wollen wir sprengen? Das Haus? Den Thronsaal. D&D in a nutshell. Die Frage ist, was wollen wir sprengen? Dieses Spiel? Die Grenzen unserer Fantasie? Das ist schon lange passiert. Hashtag Explorers Pack. Seid dabei. Explore your mind. Ich habe vergessen, den Gnom zu fragen, ob er mir ein Konstrukt bauen kann, das meine Augen vor der Sonne schützt. Verdammt. Das müssen wir auf den nächsten Gnom warten, der das kann. Oder du musst es lernen. Du meinst auf die nächste Stadt und das musst du dann machen, bevor wir sie quasi wieder abbrennen. Ja, diese Stadt war traurig und sie ist wärmer, wenn sie brennt. Wie heißt es so in diesem alten Buch? Chaos ist eine Leiter. Also. Gib mir mal einen Religion-Check, jetzt, wo du wohin meine subtile Nachricht nicht realisiert hast. Du meinst subtil? Du hast nicht gewürfelt, also war sie offensichtlich zu subtil. Subtil ist kein Waschmittel. Ah, das ist eine 19. Oh boy. Weißt du, von wem ich das habe? Nee, du bemerkst. Ja, natürlich. Eine milde, göttlich angemutete Präsenz in diesem Zelt, die kurz aufflackert und wieder verschwindet. Mhm. Loki? Who knows? Also, wie kriegen wir jetzt diese Fässer? Wohin? Ja, können wir das jetzt mal klären? Thronsaal. Also, meine geografischen Kenntnisse sind zu mir zurückgeeilt und ich habe mich erinnert, dass der Thronsaal und das Haus sehr, sehr nah aneinander sind. Ja, ziemlich. Das heißt ja nicht, dass wir nicht... Ich meine, 40 Meter sind 40 Meter. Ich meine, wenn wir uns gut reinschleichen. Was ist mit der Katze? Oh, ihr habt die Katze nicht gesehen. Ja, es läuft so eine gräuliche Katze da rum. Die Katze, die den Schwanz gebrochen hat. Zwei Hände. Von Gobbo. Jedenfalls, dieses Wesen scheint sehr gut zu sein mit seinem Zweihänder und zumindest halbwegs treu. Lass das mein Problem sein. Na gut, ich würde mich allerdings ungern damit... Ich würde das bisschen Kraft, das ich noch in diesem Körper habe, gerne benutzen, um... Kahn? Möglichst direkt zu töten. Also gut, was sprengen wir? Die Weinsense würde ich gerne mal einsetzen. Den Thronsaal. Ich bin für den Thronsaal. Wollen wir wieder abstimmen? Thronsaal. Ich bin ratlos. Ich habe ehrlicherweise kein Eisen in diesem Feuer, entscheidet ihr. Also, das Ding ist, wenn wir von dem Haus ablenken, ist es schön und gut. Wenn wir noch im Thronsaal haben, ist es sogar noch besser. Denn da ist wahrscheinlich das Zepter und da müssen wir so oder so rein. Meint ihr denn, dass die beiden Riesen im Thronsaal sein werden? Davon gehe ich aus. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Was, wenn wir wollen zu Kahns Haus, weil wir vermuten, dass Kahn in seinem Haus ist. Mhm. Aber sein Haus ist weniger sicher. Dir wurde außerdem gesagt, dass Kahn gegangen ist und nicht wieder zurückgekehrt ist. Als der Thronsaal. Tagen. Warum sprengen wir nicht den Thronsaal auf? Ja. Die Türen, von denen ihr erzählt habt, schienen mir dick. Mächtig genug, möglicherweise, um Riesen abzuhalten, besonders Riesen, die sich nicht bewusst sind, hinter sie zu treten. Warum sprengen wir nicht den Thronsaal auf? Betreten das Sanktum, wo der Schatz ruht, und finden dort, wie ich glaube, möglicherweise Kahn. Hm? Er wird nicht in seinem Haus sein. Und wo sonst sollte er sich rumtreiben? Das stimmt. Wahrscheinlich, bei Gefahr zieht er sich in den Thronsaal unten zurück, weil viel sicherer kann es nicht werden. Wir brauchen den Sprengstoff, um die Türen aufzusprechen. Ja, ich selbst bin nicht mehr in der Lage, sie noch niederzubringen. Dann sprengen wir uns in den Thronsaal. Ist der Guardian schon da? Er hat ihn noch nicht gerufen. Ist wahrscheinlich auch schlauer, wenn wir den mitnehmen auf dem Weg dahin. So wie der aufgetreten ist, wird er wahrscheinlich durch die Häuser durch. Ich möchte außerdem an dieser Stelle sagen, eine Sache, über die wir vielleicht später reden, aber ich denke, dass Lucian das Amulett tragen sollte. Wieso sollte ich das Amulett tragen? Zum einen, weil ihr der Einzige seid von uns, der eine schwerere Rüstung trägt als ich. Ja. Und ihr das Amulett unter eurer Rüstung tragen könnt und es auch so nicht leicht abgenommen werden kann. Außerdem, weil, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, ihr den besten moralischen Kompass von uns allen habt. Was? Und ihr bessere Entscheidungen darüber trifft, wer angegriffen und wer beschützt werden sollte. Das stimmt. Nun gut. Ich würde es eigentlich haben, aber ich bin gierig und ich versuche, mich zurückzuhalten. Wenn ihr das für eine gute Entscheidung haltet, dann... Offensichtlich, sonst hätte ich es nicht gesagt. Beuge ich mich dem natürlich. Sass Cleric Talia. Wer hat das Amulett gerade? Der Das tust du wirklich, ne? Jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt, was passiert. Eine Person aus der Gruppe hat seine Meinung geäußert, dass später mal Lucian dieses Amulett haben wird. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Ja, und er streckt jetzt die Hand aus zu Finnen und sagt, gib her. Naja, ich warte nur drauf, was er macht. Die Skalden heben die Fässer. Ich gebe dir das tatsächlich schon mal. Dann rufe ich jetzt, besorgt uns einen Karren und ladet die Fässer auf. Seid vorsichtig. Wie funktioniert das? Und wer bist du? Ich bin derjenige, der das gesagt hat und der euch auf die Fresse haut, wenn ihr das nicht macht. Los. Gib mir einen Intimidation-Check. Ich trete dazu. Nicht besonders toll. 5. Die Skallen sind weiterhin damit. Mittlerweile sind sie dabei zu proben. Einer ist gerade dabei, sich auf der Bühne niederzulassen und atmet rauchige Substanzen ein, lässt sie wieder ausatmen. Ihr seht jetzt, wie für einen kurzen Moment Berglandschaften entstehen. Ihr seht, wie eine große Hand auftaucht und Wolken zur Seite wischt. Und er atmet einmal tief ein und macht das wieder. Der andere ist gerade dabei, seine Laute zu stimmen. Also jetzt scheinen sie ein bisschen in die Show-geht-gleich-los-Modus zu sein. Und niemand wirklich schenkt deinen Wüstenpöbeleien Aufmerksamkeit. Ich trete zu Shem dazu und schreie, habt ihr nicht gehört, was mein Chef gesagt hat? Ich bin wieder schnell. Eins. Nee. Eine 9. Ja, sie haben nicht gehört, was dein Chef gesagt hat. Gut, dann machen wir das halt selber. Gut, ich hole mir einen Karren. Lucien hat mir gerade von dem erzählt, was er gespürt hat. Ich würde versuchen, selbst noch irgendwie so ein bisschen meine religiösen Fühler auszustrecken. Okay, du konzentrierst dich so ein bisschen. Und Nichts, was du nicht gewohnt wärst. Hat mir das Divine Sense noch mehr Eingebung gebracht? Nein. Ja, Männer, ich habe eine Idee. Komm ich später dazu. Eine Idee. Ich würde tatsächlich für diesen Kampf den Guardian noch nicht opfern wollen. Wir opfern ihn noch nicht. Wir lassen ihn einfach nur... Ja gut, wenn das besprochen ist, dann ist ja in Ordnung. Ich war mir jetzt nur nicht sicher. Wir gehen mit ihm. Wir müssen die Tore des Thronsaals sprengen. Danach öffnen wir die Türen dahinter. Ehrlicherweise, dieser Plan kann nur in zwei Richtungen gehen. Entweder Khan befindet sich in dem Sanktum des Palastes und wir werden ihn dort antreffen und gegen ihn kämpfen. Oder er tut es nicht, was dazu führen wird, dass wir uns dann darin verschanzen müssen, weil jeder in dieser Stadt weiß, wo wir uns befinden und wir sterben, wenn wir einen weiteren Fuß vor diese Tür setzen. Ich hole mir einen Karren und mache mich an das erste Fass. Fimler versucht unauffällig zu sein. Die Stadt sucht nach uns. Die Skalden würden dich hindern, haben aber gesehen, was du mit Anfortas angestellt hast und scheinen dich gewähren zu lassen, als du ein Fass nach dem anderen nimmst und das anfängst. Sind insgesamt 5 Stück. Mit euch reden wir ein ernstes Wörtchen danach. Ja. Nur. Wie viel? 5 Fässer. Anfortas liegt da immer noch bewusstlos, ne? Mhm. Was hat denn der so an Geld dabei? 6 Silberstücke. Na, immerhin. Jetzt nicht mehr. Wir müssen unseren Fokus darauf legen, den Karren zu verteidigen. Ein einziger brennender Pfeil könnte das Schicksal vieler entscheiden. Ich bezweifle. Niemand weiß, was sich auf diesem Karren befindet. Hat der Karren eventuell, ist das so ein dachloser Karren? Dann. Außerdem liegen überall Decken rum, die wir da rüberlegen können. Das ist eine gute Idee. Wir haben, haben wir Seile dabei oder richtig Taue? Seile. Ich habe hier noch eine Ankerkette. Außerdem könnte sich der Rest von uns ebenso auf dem Karren verstecken, unter mehreren Decken. Dafür ist der Karren nicht groß genug. Und ihr glaubt, dass wir mit einem Karren bis zur Thronseitür fahren können? Auch das wäre... Nun, es gibt keine einzige Wache in dieser Stadt, außer im reichen Bezirk. Die Stadt steht komplett in Flammen und die beiden Riesen laufen hier rum. Und im reichen Bezirk ist Chaos gerade. Wenn wir hier noch weiter rumlabern, dann hätten wir auch einfach schlafen gehen können. So, wollen wir einfach jetzt mit diesem Karren voran da reinrennen? Frontalangriff scheint unsere Standardstrategie zu werden, also tun wir es einfach. Na gut. Ich nehme den Karren und zieh. Drauf los. Wie wäre es, wenn wir den Shield Guardian abholen auf dem Weg und den... Lucien, lass das Wesen hier hinkommen. Kann ich das von hier? Denkt daran, dass er... Ihr habt ihn bereits benutzt. Also denkt daran, er soll zu euch kommen, dann wird er zu euch kommen. Okay. Denkt an sowas wie, bitte pass auf mich auf. Oder pass auf den auf, dann wird er auf den aufpassen. Denk daran, bring den um. Du kannst ihm das sogar sagen. Das macht keinen Unterschied, ob ich denke oder ausspreche. Ich glaube, du musst es ihm sagen, wenn du willst, was er tut. Und wenn du ihn herrufen willst, dann musst du es denken. Nun gut. Schön. Und ich denke, dass er herkommen soll. Oh yeah. Du weißt genau, das ist der Kool-Aid-Man jetzt. Wartest du auf sein Eintreffen oder bewegt euch schon mal vorher? Ich habe Vertrauen darin, dass die Beratung meiner Kameraden auf Fakten ruht. Ich kann nicht jetzt rufen. Erinnerst du dich noch, wie er den Raum betreten hat bei Lortrex? Oh yeah. Der ist durch die Wand gegangen. Oh. Ich hab's schon getan. Uh-huh. Dann denk doch kurz, wartest du auf sein Eintreffen oder macht ihr euch schon auf den Weg? Ich denke, wir gehen. Wollten wir nicht den Karren beladen schon mal? Nee, das hat Film schon erledigt. Das ist schon erledigt. So, wo geht's lang? Leute, haben wir Feuer? Ich habe Fackeln. Fragen wir Feuer haben. Okay. Das ist halt. Auch Laira kann Feuer machen. Ja. Kira bestimmt auch, aber Laira ein bisschen schneller. Als Homo sapiens sapiens ist sie wahrscheinlich in der Lage, mit basalen Werkzeugen zu sagen. Ihr macht euch auf den Weg, ihr beginnt die Kolonne zu bilden, die Skalden schauen euch kratzend sich den Kopf. Erst eine neue Grammatik. Aber ich kümmere wir uns, wenn wir wiederkommen. Anfortas wurde mittlerweile einigermaßen wieder wach, guckt hinterher, reibt sich einfach nur den Kopf und sinkt. Ihr seht einen Hauch von Erleichterung in seinen Augen zurück und reibt sich einfach nur das Gesicht und schüttelt den Kopf. Ihr hört jetzt, wie sie noch Worte miteinander wechseln, aber ihr kriegt nicht mehr genau mit, worum es geht. Jetzt ist er doch froh, dass er nicht sterben muss. Als sich eure Kolonne jetzt der Hauptstraße nähert, ihr hört immer noch Klingen und Keulen, die auf Schilde prallen aus Richtung von Rikholzen. Ihr seht immer noch... Können wir, bevor wir die Hauptstraße betreten, so einen leichten Blick da reinwerfen, ob das ein schlauer Weg ist, den zu nehmen? Gib mir einen Perception-Check. Ich möchte bitte auch gucken. Gib mir einen Perception-Check mit Advantage. Geil. Puh, das war nötig. Du gibst ihm Advantage. Achso. Okay. 21. Okay, du siehst die Straße runter. Du das wäre sonst ein Natural One gewesen. Das Körper und Körperteile, bewusstlos und nicht bewusstlos, sondern tot, eine Art Anhöhe gebildet haben. Auf dieser Anhöhe steht eine Gestalt. Ein großes Schwert vor sich. Den Blick nach vorne. Aus dutzenden Wunden am Körper, blutend, übersät mit schwarzen Tätowierungen. Das Bild einer Statue. Graue, pupillenlose Augen nach vorne. Mhm. Bashtur, der vor dem Eingang zum Firnthron steht. Ja, wir sollten nicht die Hauptstraße nehmen. Es gibt nur einen Zugang zum Firnthron und davor steht er. Ich setze den Wagen ab, trete raus. Nehme meine Axt in die Hand und gehe ihm entgegen. Ist der Mann aus Metall mittlerweile angekommen? Noch nicht. Wir sollten vielleicht noch auf den Wächter warten. Er kann die Karren weiterziehen, während wir uns um Bashtur kümmern müssen. Ja. Talir, du hast mit Bashtur gesprochen, oder? Ja. Bashtur sieht verzaubert aus, oder? Bashtur sieht so aus, was seinen starken Blick angeht, wie du ihn gesehen hast, als er im Thronsaal war. Hör zu. Wir versuchen keine Diplomatie. Wir versuchen ihn nicht zu töten. Doch abgesehen davon, keiner soll seine kostbare Zeit dafür opfern, zu versuchen, mit ihm zu reden. Wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert. Lasst die innovativen Methoden fahren. Lasst ihn uns umprügeln, bis er liegt. Lasst uns dieses Schwert mitnehmen, weil Gottverdammt, das sieht besser aus als das Schwert, das ich von ihm bekommen habe. Ziemlich identisch. Lasst es uns trotzdem nehmen. Dann haben wir zwei. Ich gehe auf ihn zu und guck, was er macht. Und lasst uns auf den Mann nach Metall warten. Es liegen noch ungefähr 100 Meter zwischen euch und das Stapfen des Shield Guardians nähert sich, als er jetzt gorillamäßig dasteht, so ein bisschen seine Arme fallen lässt und auf neue Kommandos wartet. Ich denke daran, dass er den Karren ziehen soll. Er scheint nicht zu reagieren. Er kann nur angreifen und verteidigen. Als Fimler den Karren lässt und sich langsam bedachten Schrittes Richtung Bashtur bewegt. Ich werde den Karren ziehen. Lass das den Guardian übernehmen. Fimler sieht noch immer ziemlich fertig aus, oder? Nee. Short Rest. Scheiße, das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe ihm. Tritt langsam. Also sag ihm, er soll Bashtur angreifen. Er kann nur angreifen und verteidigen, glaube ich. Der Boden unter dir wird ein bisschen klebriger und ein bisschen unregelmäßiger, als du 50 Meter näher kommst und so die ersten Blutspritzer dir entgegenkommen. Genau, mit einer anderen. Trittst noch näher auf ihn, kickst den ersten Arm zur Seite, trittst noch näher auf ihn, trittst auf den Kopf von irgendjemandem, der ein bisschen wegrollt. Und langsam merkst du, wie es zur Anhöhe wird. Du siehst 10, 20, 30 Körper, die verstreut um ihn herum liegen. Auf dieser Anhöhe einfach nur die Treppe blockierend, Bashtur. Auf ein Schwert gestützt, zu dem es ein zweites gibt, das sich derzeit im Besitz von Lucien befindet. Und so trittst du vor ihn und wie ein Automat, in dem Moment, wo du einen gewissen Radius an ihn rankommst, sagen wir 20 Fuß, öffnet er sich, nimmt das Schwert und geht in eine weiterhin abwehrende Haltung, das Schwert diesmal nach oben gekehrt und schaut dich einfach nur weiter an. Also, ja, ich kick so ein bisschen die Leichenteile weg und dann so. Ich würde gern. Ist das eure Arbeit? Gut gemacht. Ich würde gern Fimler folgen, als ich merke, dass er wirklich nah dran an Bashtur gehen möchte. Mit dem Shield Guardian zusammen, der wahrscheinlich jetzt mich erstmal beschützen möchte. Ich bin direkt hinter den beiden. Ich ziehe den Karren weiter. Okay, gib mir einen Athletics-Check. Stehst vor ihm und er hält einfach nur das Schwert in eure Richtung jetzt und steht weiterhin da. Blickt dich einfach an. Ich hätte gerne Zugang zum Thron. 19. Schwiegervater. Schade, ich wollte dich gerade durchlassen, aber nein. Gib mir einen Intimidation-Check. 19. Ist das nur groß? Ich denke, beschützt Fimler. Okay. Eine 18. Du siehst, wie seine Pupillen für einen Moment anfangen zu zittern. Und er im Begriff ist, auszuholen. Ich für einen Moment anguckt. Was? Als ihn von der Seite die stählerne Faust des Shield Guardians trifft, er sich einfach nur einmal umdreht. And und nach hinten umkippt und liegt. Nicht in der Lage, sich zu verteidigen, nachdem Pimmler seine Konzentration gebrochen hat. Anscheinend die letzten zwei Lebenspunkte, die Baschtür noch in sich hatte, aus ihm rausgeprügelt hat und sich jetzt beschützend wieder vor Pimmler stellt. Pimmler, was habe ich euch über innovative Methoden gesagt? Ich pack seinen Körper auf den Karren und lass uns da reingehen. Ich schwöre, ich habe ihm nicht gesagt, dass er ihn angreifen soll. Ich will ihn nicht in die Luft sprengen, ich will ihn nur hier wegnehmen, damit ihn nicht irgendjemand absticht. Ich nehme nehm ihm sein Schwert ab. Okay. Das letzte Schwert in seinem Besitz wird ihm genommen, zusammen mit seiner Ehre, als der bewusstlose Baschtür jetzt wieder anfängt, ein bisschen regelmäßiger zu atmen, aber immer noch an Kontakt. Ja, wir laden ihn auf den Karren. Wir nehmen ihn mit rein. Okay. Auf den Karren. Da müssen wir ihn nur dran denken, ihn da wieder runterzuziehen. Ich bin mit Talia und dem Karren weitergezogen. Wenn du das sagst. Ich würde gern ein Stück Seil abschneiden. Und versuchen, so tief wie möglich in einem der Fässer zu vergraben, dass ich eine Art Lunte habe. Okay. Wir brauchen... Warte. Ja, du fertigst... I do what I ja, do. Im Gehen ja. Fertigst du eine provisorische Lunte an. Funktionieren so, nee. Aber hey, wollt ihr... Ja. Wir gehen rein. Okay. Was war denn? Geht die Stufen hoch und merkt, dass ihr einen ungefähr... Ja. 300, 400 Kilo schweren Karren habt, den ihr jetzt ungefähr 20 Meter Stufen hoch bekommen müsst. Dann müssen wir das wohl. Ui. Also gut. Ja. Beschützt den Karren. Guardian kann ich mal schieben. Er ist kein Golem. Er ist nicht dafür da, Arbeiten zu verrichten. Er kann beschützen Lucien. Und er kann aggressiv beschützen. Aber ja, wenn ihr euch oben auf die Treppen stellt, wir ihn hinter dem Karren platzieren und sagen, er soll zu euch kommen. Dann wird er rumgehen. Zerballert einfach den Karren. Haben. Ich denke, das ist ein wenig zu riskant. Na gut, ich fange an zu ziehen. Aber wir können den, Guardian hinter den... Stopp! Wie schwer ist der Karren? Sehr schwer. Pass auf, es sind 5 Fässer. Jedes Fass wiegt ungefähr 50 Kilo. So, sind wir bei 250 Kilo. Plus den Karren sind 300 Kilo. Ja, und dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Komm, wir schieben das Ding da hoch. Sonst hätten wir verschiedene Seile an dem Karren und dann an dem Schiebgarten. Ja, baut euch einen Flaschenzug. ich schiebe auf, hoch. Ich schiebe auch mit. Vielleicht sollten wir den Guardian aber hinter den Karren parken, falls wir zu schwach sind und der Karren wieder runterrollt, dass der Guardian wenigstens aufhält. Das kann, wird er nicht tun. Gebt mir alle einen Athletics-Check, bitte. Wundervoll. Immerhin. Komm. Yes. Ja. 18. 7. 23. 8. 16. Ihr seht jetzt, hebt an, eure Muskeln spannen sich und mit vereinter Kraft drückt ihr Stück für Stück. Ihr guckt nach rechts und ihr seht Laira, wie sich ihre Muskeln spannen und sie weiterschiebt. Ihr seht nach links und ihr seht Richard, wie er dir einmal zuzwinkert, mit anpackt und weiterschiebt. Seht nach hinten und ihr seht mehrere Gestalten, die sich nähern. Von hinten? Ja. Ihr seht die Schaufel, flankiert von den zwei Zwergen, wie sie sich langsam, aber sicher den Weg zu euch bahnen und langsam anfangen zu laufen, rennen, um in dem Moment, wo ihr abrutscht, mit gegenzuhalten. Stöten sie uns einfach. Stück für Stück ist scharf, die Stufen zu erklimmen. Mittlerweile versammelt sich von Westen her aus Riekholzen eine Menge, die euch zuguckt. Von Osten her seht ihr, wie immer mehr von dem kleinen Volk hinter irgendwelchen Ständen hervorguckt, die jetzt aus Smogens irgendwie geschafft haben, sich den Weg nach Trendelzorg zu bahnen. Die Zelte werden langsam wieder belebt. Ihr hört, wie Rauch aufsteigt, wie Stimmung aufkommt, als immer mehr Bewohner aus allen Ecken und Enden Richtung des Firnthrons strömen, um sich anzukacken, was gerade Um sich anzugucken, was gerade passiert. Gegenseitig anzukacken. Du Ah, nein. Und sich um euch langsam aber sicher ein Kreis aus Schaulustigen selbst. Die goldbezahnten, zahnlosen, rostiges Messer schärfenden Bewohner von Slavhafen, die jetzt wie folgsame Schafe fast schon sich umgucken und immer nach der Vibration im Boden Ausschau halten, falls sich Yonder oder Voodoo wieder entscheiden sollten, auszurücken, schließen sich um euch, als ihr eine Stufe nach der anderen den Karren hochhieft, bis ihr schließlich den Gang weiter hinunter gleitet. Als der Wagen auf dem eisigen Boden des Firnthrons nicht mehr wirklich den Halt findet, den er braucht, sie weiterschiebt und jetzt vor der ersten verschlossenen Tür steht, die das Angesicht des verstorbenen Jarls trägt. Wie er breit dasteht, in einer Hand einen riesigen Schild, in der anderen Hand eine Axt und die Arme verkreuzt. Lucien, nehmt bitte Bastur runter. Wir alle sollten einen Schritt zurücktreten. Und ich verlange, dass niemand mit dem Gesicht zu diesem Karren steht. Das ist eine komische Bitte, Talia. Wimmler, helft ihr mir? Wir sind jetzt drinnen. Ihr seid im Gang. Okay. Ja. Dann nehmen wir vorsichtig Bastu erstmal vom Karren weg. Ich sag dem Shield Guardian mental, dass er Talia beschützen soll. Mhm. Und ja. Sehe ich Jonna irgendwo in der Menge? Gib mir einen Perception-Check. Eine 7. Nö. Oh. Wie weit weg sind wir jetzt von der Tür? 10 Fuß. Haha! Ich werde versuchen, circa 60 Fuß davon weg zu sein. Okay, der Gang ist ungefähr 30 Fuß lang, sprich, du stehst jetzt wieder draußen auf der Treppe. Okay, ja gut, ich werde am Ende der... Okay. Ich werde neben ihm sein, aber so, dass ich irgendetwas zwischen mir, also sozusagen, er guckt den Gang runter, hier sind die Wände, da bin ich. Und da ist dein Kopf, okay, ich verstehe. So, und dann gehe ich wieder. Nein, ich gucke mir das nicht an, ich gucke mir Talia an zum Thronsaal. Und mach mich bereit, ihn, falls da irgendwas fliegt, ihn aus dem Weg, sobald er seinen Zauber abgelassen hat, ziehe ich ihn zur Seite. Okay. Moment, ich schaue nochmal in Bastors Taschen. Vielleicht hat er ja einen Schlüssel dabei. Ich finde es keinen Schlüssel. Das wäre jetzt geil. Was machen wir jetzt mit dem Sprengstoff? Ja, meint ihr... Verkaufen. Meint ihr, wir brauchen alle 5 Fässer, um diese Tür zu öffnen? Ja, wollen wir aufhören, darüber zu diskutieren massiv. Und einfach die Tür sprengen. Bitte. Nimm das mit dem Seil. Da haben wir Zeit. Zeit, um noch weiter wegzukommen? Also wir sind ja schon wenn weg. Ich das auf 120 Fuß auslösen kann. Stimmt, du bist ja ein Zauberboy. In Scooby-Doo-ähnlicher Manier. Auf der rechten Seite 3 Leute, auf der linken 2 Leute gucken übereinander hinweg. Die Schaufel lehnt am Eisberg, dreht sich gerade eine Zigarette. Die beiden Zwerge haben sich hinter ihre Schilde verkrochen. Oh, ich will's. Ich will's so richtig Avatar-Feuerbändiger-mäßig machen. Mit einem halben Luftspin und dann. Oh. Ich dachte, du machst jetzt so. Sobald er das losgelassen hat, ziehe ich ihn zur Seite. Okay. Mit welchem Zauber möchtest du es noch tun? Warum nehme ich die Sonne? Ich nehme meinen Sunray. Okay. Guckst einmal nach hinten und merkst, wie dich die Sonne erfüllt. Du anfängst wieder ein bisschen zu gleißen. Der goldene Punkt auf deiner Stirn anfängt, dich mit Licht zu füllen. Du eine Bewegung ausführst, eine weitere Bewegung ausführst, die Hand ausstreckst. Und in der Sekunde, wo sich der Strahl aus deiner Hand löst, du zur Seite gerissen wirst und in Shems Gesicht blickt, der dir die Ohren zuhält und dich intensiv anguckt. Ich halte ihm seine Ohren zu. Als von hinten eine enorme Explosion. Ihr hört eine Druckwelle, die euch die Trommelfelle erzittern lassen würde, würdet ihr euch nicht gegenseitig die Ohren zuhalten. 2 Räder sind das Einzige, was von der Explosion übrig bleibt, die leicht versenkt rausrollen, einmal im Kreis rollen, dann zur Seite wegkippen. Denn selbst diese Szene respektiert die Klassiker. Ihr guckt wieder rein und ihr seht, wie die Tür nach innen aufgebrochen ist. Zerschmetterte Holzstücke, Stahl schmort immer noch. Langsam fängt an, oben das Eis zu schmelzen, aber es scheint nicht einzustürzen. Durch. Es ist einfach nur die Tür offen. Rein. Okay. Rein. Das war das lauteste Anklopfen, was wir jemals gemacht haben. Ihr rennt in den Thronsaal. Läuft kleine Stücke mit dem Hand, hinter Lucien und die Hand am Heft. Motherfucker. Am Matheheft. Wer rennt vorne? Vor euch seht ihr nun das vertraute Bild des Thronsaals. 2 Throne, die Bänke, die wie Ruderbänke angereiht sind, die blaue Stoffbahn an der Seite, die ungeheuer Inseln oder andere Schiffe zeigen. Das ganze Interieur, das geformt ist wie ein langes, großes Langschiff, verkleidet mit den Holzplanken des Schiffes. Was denn? War da nicht letztes Mal noch ein Saphir mehr? Verkleidet mit den Schiffsplanken des Schiffes, mit dem Jarl Ingvald persönlich in Jarlras angekommen ist, der Würmbahn. In der Mitte, auf einem kleinen, fast schon schlichten Stuhl, seht ihr eine Person sitzen. Zusammengesunken. Um sie herum eine Blutlache, die sich langsam aber sicher in das Eis eingeschmolzen hat. Zu ihrer Rechten eine neunschwänzige Katze, die einzelnen Peitschstriemen mit getrocknetem Blut übersät und den Boden dahinter blutbespritzt. Im Thronsaal? Ja. Die andere Berater. Ihr seht Khan, wie er dort sitzt. In der einen Hand eine dunkel karmesinrote Kerze umklammernd. In der anderen Hand eine zweite, die er einfach nur nach vorne gebeugt da sitzt. Auf ihren respektiven Thronen, Thronsesseln, seht ihr Yonda, wie er halb komatös mit Blutspuren, die ihm aus dem Mund kommen, hängt. Der anderen, symmetrisch zu seinem Bruder, zusammengesunken vorne, seht ihr Voodoo, auch eine Blutlache. Ihr seht zwei Dochter in den Kerzen, eine mit dickem weißem Haar, eine mit rotem Haar. Und ihr seht jetzt Khan, wie er hochguckt und die Augen öffnet und euch anblickt. Go. Go. Ich, schieß ihm in sein Gesicht. Weil das letztes Mal so gut geklappt. Gut, dann würfeln wir. Initiative! An dieser Stelle. Initiative. Oh Mann, was ist hier los? Ich hab so das Gefühl, vom Ding hätte ich eigentlich jetzt gerne noch diesen Monolog geführt, diesen Dialog geführt. Aber so andererseits kann ich auch irgendwie nicht, deshalb. Machen's mal so. Wer ist ganz vorne? Ich. Aber ich habe dem Shield Guardian befohlen, Twindler zu beschützen. Nein, die haben wir nicht was dabei. Denn? Wenn du es irgendwie rücken möchtest, dann rücke es irgendwie. Dann finde. Achso, hier ist der. Du kannst noch einen Schwarm Ratten oder. Oder. Stimmt, oder. Stimmt. Oder. Wie heißen die langen. Tausendfüßler. Ich schmeiß ihn einfach. Lass ihn. Brauch ihn nicht. Also nicht. Damit der den hat. Ich den nicht vergesse. Du wirst ihn schon nicht aus Versehen mit nach Hause nehmen. Würfelt Initiative. Schon. Also, leider schon getan. Dann fangen wir links an. Ja, das ist hier mal. Da, plus 0. Das ist eine 3 gewesen. Okay. Gerade eben Regierung. 6. Fimler? 18. Angeber. 12. Mhm. 20, nicht natural. Mhm. Shield Guardian? Macht du Susi hast die Kontrolle über den Shield Guardian. Also, ja genau, letzter Befehl war beschützt Fimler. Ja, Initiative. Für ihn. Ja, wow, Initiative. Hat er plus irgendwas? Nope. Mm-mm. Gib ja, willst du einmal bitte die Stats dafür. Ja, das ist ja, glaube ich, ganz praktisch. Befehl war eigentlich beschützt Fimler, aber du hast Laira. 14, was? Laira hat eine 15. Ich gehe mal davon aus, dass sie alle ist, ne? Wie bitte? Dass sie spellmäßig alle ist? Ja. Aber sie kann sich noch einmal verwandeln. Ja. Das ist ziemlich cool. So mal die Sache, die ich am Paladin kriege ich jetzt einmal die Initiative vom Shield Guardian, bitte? Das war eine 13. Okay. Das ist immer das Geile am Paladin, dass sie theoretisch auch, wenn sie mit Fäusten kämpfen, immer noch ihre Smites auf ihre Waffe, nämlich ihre Faust packen können. Das heißt, echt? Du kannst halt die, ja, du kannst die heilige ja, Faust bringen. So. Ja. Du kannst sie mit Divine Smite ins Gesicht schlagen. Okay. Eine Ohrfeige wäre super. Ja, so ein Level 18 Charakter, ein Divine Smite Level 5. Vorher noch ein Thunderous Smite rein, so. Geil. Zerstörerschelle. Als erstes entfaltet sich Khan von seinem Sessel. Ihr seht, wie seine Schritte schwach sind, wie er langsam sich durch die Blutpfütze auf euch zubewegt, die zu seinen Füßen ist. Der mal tief durchatmet. Und sich die Kerze in seiner rechten Hand entzündet. Und ihr seht, wie Voodoo sich von seinem Stuhl erhebt, wie eine Marionette, mit denen die Fäden ein nach dem anderen gezogen werden. Erst das eine Bein geht nach vorne und das andere Bein geht nach vorne. Er wird praktisch ruckartig nach vorne gerissen, greift rechts zu seinem Schild, links zu seiner Axt, stellt sich hin, tritt einen Schritt nach vorne, einen zweiten Schritt nach vorne, stellt sich schützend vor Khan. Bevor Khan vor euren Augen verschwindet. Motherfucker. Für eine Sekunde seht ihr noch das Licht der Kerze. Und dann noch patsch, patsch, patsch, patsch, patsch. Hört ihr die Schritte in der Blutpfütze, seht aber nicht, in welche Richtung er gegangen ist. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Flavor-Sache. Ja, und so. Ist es. Shame, du bist dran. Oh. Sehen wir seine Fußspuren? Ja, ist es. Was? Das war nicht für dich. Okay. Ich würde gerne. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme bis zur hintersten Bank. Hier, dann ich direkt daneben. Mhm. Hier? Ach, ich bin da hinten. Ja. Dann gehe ich natürlich auf die andere Seite. Nee. Noch einen weiter und einen nach vorne, wenn das geht. Ja. Super. Ja, fuck. Fuck. Nein, da habe ich natürlich nichts für dabei. Ja, ach. Ich halte meine Action. Mhm. Bis, bis ich kann sie jetzt. Sorry, geht nicht anders. Okay. Macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Haben wir das Character Sheet von Laira? Ich habe alles hier. Fimla, du bist dran. Ich mache mich in die Mitte des. Zwischen den Bänken, ja? Wie weit komme ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hat Blatt? Ja. Ja. Da laufe ich hin. Ja, und halte meine Action. Okay. Worauf was ist der Trigger? Bis ich angegriffen werde. Was möchtest du dann machen? Zurück angreifen. Es gibt auch eine Action, die du, das ist Dodgen, sprich, du gehst in eine eher defensive Handlung und Angriffe gegen dich haben Disadvantage, falls du eher defensiv an die ganze Sache rangehen möchtest. Wäre deine Action allerdings. Wie weit kann ich denn dodgen? Praktisch, so weit, du stehst da und er schlägt nach dir, aber er macht seine Attacke mit Disadvantage. Das wäre dein Dodge-Move, so mehr oder weniger. Es gibt die Möglichkeit, so, du musst sie nicht wahrnehmen. Ist jetzt kein DM-Tipp oder so. Ich wollte dich nur, falls das eher das ist, was du tun möchtest. Nee, ich halte meine Action und warte, bis ich angegriffen werde. Okay. Laira. Laria benutzt ihre Action, um sich, wenn ich das richtig habe, Schlangen haben Blindsight, ja? Die Schlange hat das Blindsight, hat das Tremor Sense, glaube ich. Irgendwie. Off to the Monster Manual. Einmal bitte das Monster Manual, einmal bei Giant Poison Snake, nehme ich mal an, ist das, was du willst. Please. Gucken. Also ich weiß, sie hat auf jeden Fall eine der Sachen, weil sie letztes Mal in der Dunkelheit gesehen hat. Mhm. Ich weiß, was ich Blindsight 10 Fuß. Blindsight 10 Fuß. Na, immerhin. Immerhin. 10 Fuß rechts, hinten vor. So. Okay, sie benutzt die Action, um sich in eine Schlange zu verwandeln. Okay. Eine Giant Poisonous Snake. Mhm. Und dann bewegt sie sich. Ist sie das blonde Mädel mit dem Bogen? Yes, Sir. Poisonous Snake hat wie viel Movement? 40 Fuß? Wir haben die Seite. Wir blättern gerade zurück. Noch eine. Und dann da. 30 Fuß, es sei denn, sie will schwimmen, dann hat sie auch 30 Fuß. Super. Fliegen kann sie nicht. Zu der hinteren Bank. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. In der Schlangenform, die sich bis jetzt als überaus effektiv etabliert hat, schlittert Laira mit ihrem Movement hinter die Bank und schafft es sich, dahinter zusammenzurollen und guckt euch aus schlitzigen Augen an. Das war's für Laira? Ja. Action Movement. Shield Guardian. Letzter Befehl war. Beschützt Fimla. Müsste er dem jetzt nachkommen oder musste ich ihm einen neuen Befehl geben? Würde nachkommen, aber falls du jetzt sagen würdest, er will angreifen oder so, dann. Nee, in dem Moment noch nicht. Also er würde dann, denke ich mal, sich vor Fimla stellen. Gut, dann gebe ich ihm das einmal und stellt sich vor Fimla. Geht in den Verteidigungsmodus. Setzt eine Karte verdeckt. Beendet sein Zug. Beendet sein Zug. Kann sich auch neben Fimla stellen? Nein, doch klar. Das wäre besser. Komme ich zu dieser hinteren Bank? Meinst du diese hinteren Bank? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie viel Movement hast du? 25? Ja. Leider nein. Das ist 1, 2, 3, 4, ja doch, direkter Weg. Ja, ich scheiß auf die Erinnerung. Da würde ich mich gern unter dieser... Also verstecken ist ja eine Action. Ja, eine Action. Verdammt. Nein, zähl ich nicht. Glaubst du? Ja gut, dann verstecke ich mich, dann hocke ich mich einfach hinter diese Bank, mache mich so klein wie geht, bis sie da ankommt, und ready meine Action. Für? Sobald ich Kahn sehe und er sich in einem Fuß, in einem 10 Fuß Entfernung zu mir befindet. Okay. Gut. Ich hoffe, das tritt ein. Ich muss ihn sehen. Es bringt uns. Nicht hier nicht das Game Changer. Zu Wudun, der nur in schwere Schritte. Kurz. Ja. Achso, da bin ich nach ihm, weil wahrscheinlich bin ich nach ihm. Ja, du hast mit 3 gewürfelt. Der wäre schon dran gewesen, weil er sich da in die Mitte gestellt hat. Nein, das war sein. Das war vor der Initiative. Also, obwohl tatsächlich, nein, du hast recht. Dann startet er tatsächlich hier und bewegt sich 1, 2, 3, 4, 25, 30, 35 Fuß. Damit ist dein Trigger. Möchtest du jetzt angreifen oder möchtest du angreifen, nachdem du angegriffen wurdest? Als du siehst, wie er die Axt hebt. Danach. Okay. Warum? Das ist der erste Angriff gegen Fimler, das ist eine 23. Okay. Du bekommst 23 Slashing Damage, als die Axt auf dich herniederfährt. Nur zur Info, das hat jetzt nicht geholfen, aber du hast, dein AC ist plus 2, weil der Shield Guardian neben dir steht. Er trägt das Amulett aber nicht. Es geht nur für die Person, die das Amulett trägt. Ja. Ah, Entschuldigung, ich dachte. Sorry. Okay. Einmal die Axt durch dich durchzieht und du wieder das mittlerweile vertraute Gefühl spürst, wie alles in dir zerschmettert wird. Du jetzt siehst, wie er zurückwankt, praktisch wieder einmal nach vorne gedrückt wird und seinen zweiten Angriff gegen den Shield Guardian walten lässt. Das ist eine 21. Das trifft. Und das sind einmal auch 23 Slashing Damage, die auf ihn herniederprallen. Also ich meine, der Shield Guardian beschützt ja Fimla. So, jetzt wo Fimla angegriffen wurde und der Shield Guardian bis jetzt sich nur bewegt hat, greift er ihn jetzt an? Er hat nicht gesagt, er soll ihn angreifen oder so, sondern einfach nur beschützen. Und das hat er gemacht, indem er sich in seine Gegenwart bewegt hat, wodurch was passieren würde. Und zwar, wenn er das Amulett tragen würde, würde dadurch aktiviert werden, dass der Schaden geteilt wird. Aber er trägt das Amulett nicht. Interessant. Also der Shield Guardian ist primär dazu da, praktisch der Person nahe zu bleiben. Mhm. Um beschützen bedeutet, bleibt der Person nahe, die das Amulett trägt. Und angreifen ist, du darfst weggehen und die Person angreifen, die mir gerade gefährlich ist. Das ist praktisch basically, was er tut. Er ist kein Golem. Er reagiert nicht unabhängig auf irgendwelche Sachen. Sondern das ist basically it. Das war der Schaden. Als er jetzt weiter dasteht und so ein bisschen vor sich hin wankt, mit stoischem Blick gerade ausguckt und bereit wird, die nächste Attacke auszuteilen. Ich würde das gerne in dem Moment, in dem er dem Shield Guardian eine zimmert, irgendwie an ihm hoch, am Arm, ging das, dass ich Richtung Gesicht komme? Ja, klar. Gib mir ein Athletics-Check als du, mit Disadvantage, als du versuchst, einen Riesen hochzuklettern. Das ist 13. Okay. Arm schwingt einmal, schlägt dich. Arm schwingt das zweite Mal, trifft den Shield Guardian. Arm geht wieder in die Ausgangsposition zurück. Als er zurückschwingt, springst du dran und hängst jetzt praktisch an seinem Arm. Hochklettern Richtung Gesicht. Okay, halbes Movement, du hängst vor seinem Gesicht. War aber deine Action. Gut. Okay. Ich gebe dir mal, damit wir dran denken, einen rosanen, du hängst an seinem Gesicht Marker. Das ist jetzt etabliert für den Rest unserer Laufzeit, ne? Ja, klar. Das kommt ja bei Fimler öfter vor. Das stimmt. Ah. Na gut. Okay. Ja. So. Das bringt uns zu Lucien. Ich würde gerne zwischen Fimler und Laira durch, über die Bank springen und dann angrenzend. 4, 5, 6. Also du wirst auf die Bank kommen, weil die doppelt das Movement kostet, weil Difficult Terrain, dadurch, dass du klettern müsstest. Also wärst auf der Bank. Würde ich machen. Okay. Damit ich angrenze an den Schild Golem. Ja. Und dann würde ich einen Speer auf den Riesen schmeißen. Okay, tu das. Talia, du bist als nächstes. Das ist eine 17. Das trifft. Und das sind 7 Piercing Damage. Okay. Zu wirfst und sich der Speer tief in seine Brustmuskeln bohrt und da einfach stecken bleibt und sich nicht mehr rührt. Alles klar. Du merkst auch keinerlei Reaktion von Wulun selber. Gut, und das war mein Zug. Talia. Ich schieße Sunray auf ihn und vorher gehe ich in Deckung hinter der Bank da. Okay. Die oder die? Hab die Stift hingepackt. Die oder die? Die. Die. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Yo, ein Attack Roll. Stehst nicht in direktem Sonnenlicht, also nur 1d6. Und, 24. Okay. Hast du mit Advantage gewürfelt, weil Fimla davor steht? Zu Hit? Also falls du eine Natural 20 würfelst. Das sind Melee-Attacks, ja? Glaube ich. Ja? Okay, gut. Dann. I'm sorry. Fimla ist noch nicht in Rage. Das sind 3 Radiant Damage. Okay. Als ihm das strahlende Licht ins Gesicht prallt und er wieder blinzelt. Pass auf! Dann rufe ich, warum wartet ihr? Wir haben keine Zeit. Damit wären wir wieder bei Khan. Möchtest du... Ach nee, du kannst ja nicht, du hast das benutzt. Als Lucien mir bitte ein Wisdom Saving Throw gibt. Alright. Das ist eine 18. Okay. Du merkst, wie ein merkwürdiges Flüstern in deinen Kopf eindringt. Du merkst, wie sich etwas um deinen Kopf zu schließen scheint. Du merkst, wie etwas versucht, deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Wie etwas versucht, dich zu gewinnen. Wie etwas versucht, dich zum Knien zu bringen. Wie etwas versucht, dich dazu zu bringen, seinem Willen zu folgen. Atmest einmal tief durch und schaffst es, den Einfluss abzuschütteln, als du dich umdrehst und gib mir einen Perception-Check. 12. Das Geräusch einer Peitsche hörst und ein hörst und du davon ausgehst, dass sich Khan ungefähr hier befindet. Alles klar. Wieso bricht Zaubern seine Invisibility nicht? Weil es bessere Invisibility, nein, Invisibility-Zauber als Invisibility. Invisibility. Sag das nur! Das bringt uns zu Shem. Darf ich erst in meinem Zug sagen, dort hinten? Oder darf ich? Ja. Na gut. Okay. Du stehst hier. Ja. Ich benutze. Ach so, ich dachte, du meinst. Nee, insgesamt, also reden kannst du zwischendurch. Wenn du sagst, hey, ich denke erst da, ich lasse euch jetzt nicht alle einmal durchlaufen, das macht keinen Sinn. Hey, ich denke erst da. Krieg ich mit. Kriegst du mit, durchaus. Okay. Dann benutze ich meine Bonus-Action. Um zu versuchen, ich muss jetzt mal zu zeigen, eventuell hier hinzukommen. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Was denn? Ich will keine Attack of Opportunity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Würde klar gehen. Okay. Ich würde gerne meinen Wasserschlauch nehmen und dahin spritzen, wo er gesagt hat, dass er ist. Okay, gib mir Range Attack mit Disadvantage, weil er unsichtbar ist. Okay. Stellt euch mal vor, dieses Wasser würde heilig bleiben. Er trinkt jetzt aus Versehen, schluckt davon und wird einfach eine Triade. Eine 15. Trifft leider nicht. Als du das Wasser und es an der Wand zerplatzt und darunter läuft und instantly gefriert. Das war deine Action, dein Movement und deine Bonus-Action. Ja. Das bringt uns zu Fimla. Fuck. Du guckst jetzt hoch und siehst vor dir den gewaltigen, wie an unsichtbaren Ketten gehangenen Riesen, der vor dir steht und im Begriff ist, wieder auszuholen. Sonst hätte ich den Call. Und hängst an seinem Gesicht. Ich haue eine Hand an seinem Horn und eine andere an seiner Axt. Ich versuche ihm die Axt ins Auge zu treiben. Theoretisch müsstest du diese Axt mit beiden Händen führen, weil es eine Großachse ist. Würde allerdings sagen, kannst du mit einer Hand, ist allerdings nur dann 1d8. Weil es eine normale Handaxt dann praktisch ist. Und wenn ich mich fallen lasse und in dem Moment... Dann würdest du den Angriff bekommen, würdest allerdings Disadvantage auf den Angriff bekommen. Kannst du nicht auf seinen Kopf... Es ist ein Giant, bekommst du nicht eh extra Damage, weil er dann rieselt? Ja, ja. Auf den Kopf stellen, einfach von oben. Also ist ein Riese, ne? ja, mach ich. Okay, ich gebe mir einen Angriff mit Disadvantage. Oh, bitte verkack jetzt nicht. Das ist eine 13 gewesen. Oh, Jesus Christ, das ist eine 3 und das sind plus 8. Jetzt sind wir bei 11. Du lässt los, gehst nach hinten, schlägst mit beiden Händen an ihm vorbei, landest auf dem Boden, bekommst 3 Bludgeoning Damage. Fuck off, man. Und das beendet leider deine Runde. Risk, außer man. Du möchtest noch dich bewegen, weil das kannst du natürlich noch tun. Dann möchte ich mich hinter ihm bewegen. Okay. Tänzelst einmal an ihm vorbei, stehst jetzt hinter ihm. Das bringt uns zu Laira, die in Giftschlangenform hier vor sich entschlängelt. Schade, dass das mit dem Wasser nicht geklappt hat. Jetzt ist mein Schlauch leer. Laira hat die Schlangenform, um Hitpoints zu fressen und schlängelt sich. Was verzaubert sie noch? Sie kann jetzt gerade nicht zaubern, dann verliert sie nur noch Cantrips. Die Animalform. Obwohl, nee, sie kann nicht nur noch Cantrips haben. Also sie hat keine Level 2 Slots mehr, weil ich weiß, zweimal ich bin derjenige, der in einem Kampf da auf jeden Fall am meisten gezaubert hat. Jedenfalls, und ich war gerade am Ende. Sie hat keine Level 2 Slots mehr, weil sie zweimal Heat Metal gedings hat. Sie hat einmal einen Heilzauber benutzt, um Finnen zurückzuholen. Nehmen wir an, sie hat noch 2 Level 1 Slots. Mhm. Also aber sie kann nicht zaubern als... Sie ist im Moment eine Schlange und kann in dieser Form nicht zaubern. Ja. Welche Zauber hat sie denn? Das Einzige, was sinnvoll wäre Thunderwave. Das ist ein Level 1 Slot. Poison Snake hat 11 Hitpoints. Sonst, wenn sie sich verwandeln würde, zurückverwandeln würde und die Thunderwave dahin castet, wo Lucien ihn... Das wäre genau der Raum. Um das fallen zu lassen, das ist eine Action, ne? Ein Zauber zu casten ist eine Action. Nee, nein, aber die. Das fallen zu lassen, die Form fallen zu lassen. Ist auch eine Action. Och, genau. Ich weiß, ja, ey, sorry. Die letzten Male war das immer eine Action. Dann ist es auch diesmal eine Action. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Nee, wir müssen nochmal gucken. Ich meine, dass das fallen lassen eine Bonus-Action ist und das verwandeln eine Action. Wahrscheinlich würde ich das nämlich auch sagen. Bonus-Action. Okay. Ja, gut. Ja, Thunderwave ist aber nicht Shatter. Sie würde eh nicht hinkommen. Thunderwave ist der 15-Fuß-Cone von dir aus. Richtig. Oder Cube. Ja, Entschuldigung. Movement hat sie 30 Fuß, die Schlange? Ja, 30 Fuß schwimmen und 30 Fuß moven. Gelten die Banker auch als Difficult Terrain? Mhm. Okay. Ja, zack, auf den Riesen einmal reinbeißen. So. Könnt ihr einmal gucken? 1, 2, 3, 4, 6. Einmal reinbeißen, glaube ich. Oder? Und sie, ich glaube, das fast nicht. Nein, dann ein Biss. Plus 6 zu Hit. Mhm. Aber 10 Fuß Reach. Mhm. 1d4 plus 4 Piercing Damage. Also 12. Trifft nicht. Das war's schon. Okay. Verbeißt sich in seiner beinernen Rüstung. Geht wieder raus. Scheint keinerlei Wirkung gehabt zu haben. Shield Guardian. Shield Guardian Attack. Mhm. Dragon, du Kaboom! Okay, 2 Attacken. Natural 20 ist die erste. Trifft. Wow. Die würde ich sogar auch direkt auswürfen. Er kriegt 10 Trefferpunkte zurück, ne? Mhm, richtig. Mach ich gleich. Snake Eyes. Sind für den ersten Angriff sind es 12 Schaden, leider nur, trotz des Crits. Okay. Die zweite Attack ist eine 23. Okay, das trifft. Und das sind 8 Schaden. Okay. Zweimal, bam, bam, einmal gegen jede Kniescheibe. Das wird er morgen spüren. Alles klar. Und das war der Zukunftsschild, ja. Finden. Sind das Bänke, unter denen man durchkrabbeln kann? Entschuldigung, was? Sind das Bänke, unter denen man durchkrabbeln kann? Ja. Okay. Dann würde ich mich möglichst ungesehen von hinter der ersten Bank unter die mittlere Bank krabbeln, schnieken. Man sieht gar nichts von ihm, ne? Er ist also unsichtbar. Du siehst, wie gesagt, du kannst den Raum jetzt, wo du darauf hingewiesen wurdest, ungefähr sehen. Du siehst die Blutspritze an der Wand hinter ihm und du hörst halt atmen, ungefähr aus dem Raum. Ansonsten... Kann ich irgendwo wahrnehmen, wo diese Kerze ist? Von der Wärme her? Du müsstest dich auf 5 Fuß nähern und dann wild durch die Gegend schwingen und vielleicht würdest du es dann rausfinden, I guess? Aber das wäre eine Action, ne? Das wäre eine Action. Das ist kacke. Gut, ich dann hocke ich mich, bleibe ich unter dieser Bank versteckelt und ready meine Action. Für was? Die immer noch, die ist, sobald ich Kahn bzw. die Kerze sehe, habe ich den Move der Moves. Okay. Also aber die, ich brauche Kahn und oder die Kerze, also die Kerze auf 10 Fuß Entfernung. Was willst du denn machen? Damit das ich weiß, ob... Wie soll ich das sagen? Wenn es jetzt ein Zauber ist und da steht a creature you can see within 10 feet. So, ist was anderes, als wenn du sagst einfach nur a creature within 10 feet, dann würde ich nämlich sagen, du weißt das jetzt. Weißt du, was ich meine? Deshalb ja. Musst du es halt wissen. Nein, ich muss etwas, ich muss es sehen. Okay, dann weißt du es tatsächlich gerade nicht, wo er ist. Okay. Pass auf, ich sag dir, was ich machen will. Na. Aber ich denke mal, dass es sehr für sie müsste. Ich würde gern Prestidigitation auf die Kerze wirken. Mhm. Weil mich Prestidigitation dazu befähigt, eine Flamme zu löschen. Ja. Müsstest du sehen können. Dachte ich. Jetzt hab ich alles gespoilert. Sorry. Den großen Move, ey. Sorry. Das war Finn, das bringt uns wieder zu Voodoo. Voodoo, weiterhin ein Schlag gegen den Shield Guardian und ein Schlag gegen... Du bist nicht versteckt, ne? Du stehst da einfach nur. Ich? Ja. Shem? Ja. Ja. Okay. Ja. Dann ein Schlag gegen dich. Ein Schlag gegen Shield Guardian, ein Schlag gegen dich. Okay. Der sieht ihn doch gar nicht. Sehr. Sich umdreht. Boy, ey. Einmal gegen den Shield Guardian, das ist eine 18. Trifft. Okay. Minus 23. Einmal gegen dich. Das ist eine, da muss ich tatsächlich gucken. 15. Das trifft nicht. Okay. Als die Axt über dich hinwegfegt, über dir zerreißt, du jetzt nackt dastehst, dich umguckst wie ein vom Schicksal überraschtes Hühnchen, das gerade von einem Hurricane ergriffen wurde, deine gesamten Kleider und Haare und Ohren schlackern, du aber noch schnell von dir runterguckst, oh Gott, und du bist noch intakt. Der Shield Guardian bekommt... Trifft die Axt vielleicht auch Kahn? Nein. 15 Slashing Damage. Als 10 Verletzungen aufgefüllt. Ja. Als er nur halb erwischt wird und die anscheinend nicht richtig den Impact hat, den es vorher gehabt hat. Das bringt uns zu Lucien. Ist er Wecke-Move vom Shield Guardian? Shield Guardian ist ja da vorne, ne? War ja aber in Reichweite. Er hat sich auf einem Ding. Er hat einen Reach von 10 Feet. Achso, er hat sich nur gedreht, okay, alles klar. In dem Fall. Ich würde eigentlich gerne einen Speer werfen auf die Stelle, wo ich Kahn vermute. Okay, gib mir. Würde mich aber vorher noch so nah dran bewegen, dass ich in 30 Feet Reichweite komme. Mhm. Okay. Müsste ich wahrscheinlich. Von dem Punkt, sage ich jetzt mal, weil das ja. Also von dem Mittelpunkt, wo du ungefähr schätzt, dass er ist. 2, 3, 4, 5, 6. Also es wäre in dem. Ja, dann stell mich da auf die. Genau. Ja, da. Ja, steigst von der einen Bank runter, kletterst über die andere. Entschuldigung, darf ich mal? Ja, exakt das mache ich. Ja, gib mir einen Speerwurf mit Disadvantage. Triff mal. Nein, oh, fuck. Das ist eine 10. Das trifft leider nicht. Als sich der Speer hinter, oder vielleicht auch nicht hinter, ihm in die Wand bohrt. Alles klar. Talier. Ich. Kann ich an die Stelle kommen, wo er gesagt hat, dass Kahn ist? Die Stelle, auf die er gedeutet hat, in die Richtung kannst du dich bewegen, ja. Okay. Greif jetzt mal ein bisschen bei hergeholt. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang mit Feuer zu tun. Hm. Mein ganzes neues Leben. Hm. Ich werde einfach hingehen. Und ich werde versuchen, sobald ich quasi die Hitze von der Flamme spüre, werde ich einfach einmal greifen und ich werde versuchen, ihn zu packen. Okay. Ja. Gib mir einen Athletics Grappling Check mit Disadvantage. Darf ich dich auf deine Handschuhe hinweisen? Mit Advantage. Du hast also, Advantage auf Grappling Checks. Also kennst du dich aus durch Wayne's Grapscher. Athletic Grappling. Mhm. 15. Okay. Mit Advantage schon? Er hat nur einen Roll. Er hat nur einen Roll, weil er sieht ihn nicht. Ja. Fast. Und du merkst, du hast ihn. Und du merkst, wie dir die Flamme so ein bisschen dein Bart wegkokelt. Und du weißt, dass du irgendwas umschließt. Ich hab ihn! Suplex! Ich weiß, ich kann nicht angreifen, aber ich will ihm einfach wie ein tollwütiger Hund einfach ins Gesicht vor. Das bringt uns wieder zu Khan. Gib du mir bitte einen Wisdom Saving Throw. Khan! Das kannst du. Khan! Ja, 18. Okay. Auch du merkst, wie jetzt kalte Finger sich in dein Gehirn bohren. Du merkst, wie Ketten aus der Dunkelheit sich da rumketten und in dem Moment gesprengt werden, als du einen Moment durchatmest und auf das Licht in dich besinnst. Und er versucht, den Grapple zu brechen. Zaubern und den Grapple brechen? Gib mir einen weiteren Athletics-Check. Oh. Aber diesmal nur mit Advantage? Diesmal mit Advantage, tatsächlich. Das ist auch nötig. 12. Er sich weiter in deinem Griff befindet. Und du jetzt merkst, dass sich dein Griff weiter und weiter und weiter um ihn schließt. Nächste Runde suplex ich ihn einfach in die Mund. Als du merkst, wie es ein bisschen wärmer wird. Das Gefühl, dass eine zweite Kerze wurde entzündet. Und sich jetzt Yondas Gestalt vom Thron erhebt. Auf einem grünen Viech reitend. Sein Bruder ein normaler Riese, er nur ein Ork auf einem Reittier. Herrlich, die Budget-Cuts haben uns schwer getroffen, wir können uns leider nur einen Riesenmotor leisten. Das bringt uns zu Shem. Ja, ich hab ihn, tu ihm weh! Ja, ich tu ihm weh! Und ich geh zu dem guten Film war ich schon, dem guten Talir und ich tu Wudun weh. Hättest Disadvantage, weil unsichtbar. Mhm. Hast immer noch Disadvantage, weil unsichtbar und Grappling schafft es nicht, Advantage aufzuheben. Aber hätte ich Sneak Attack? Aber du hast Sneak Attack, weil er im 5 Fuß Reichweite entfernt ist. Disadvantage? Ja. Yeah. Das war eine Natural 20. Okay. Immerhin, 91. Das trifft tatsächlich. Boah, ist das bitter. Stich ihn! Stich ihn böse! Ich stech ihn so halb böse. Das ist nicht besonders viel. 11. Okay. Du stichst zu für eine Fury of the Small. Okay. Hast du das 13. Schon? Hast du 14. Short Rest? 15. Short Rest oder Long Rest? Fury of the Small habe ich noch nicht benutzt. Auch seit dem letztes Mal habe ich Fury of the Small nicht benutzt. Hat er nicht. Okay, gut, dann. Gesehen. 15. Also, 4 Level, 15. Jawohl. Merkst du, ungefähr das passiert. Der erste Stich geht daneben, der zweite Stich geht daneben. Dann merkst du, oh mein Gott. Und dann guckst du an Talir runter, Talir guckt ja, nein, weiter. Ja, du verschwindest für eine kurze Sekunde in einem Schemen von Stichen. Rostige Flocken fallen von deinem abgebrochenen Schwert ab, weiter in ihn rein. Und ihr seht jetzt Blutspritzer in die Wand hinter ihm ergeben und jetzt auch den Boden. Und ihr seht jetzt seine Gestalt so ein bisschen hervortäuschen von dem Blut, das ihn umgibt. Concentration check? Nicht bei Greater Invisibility, mein Freund. Ob er den Zauber halten kann? Welchen Zauber? Greater Invisibility. Das sind Gegenstände, die er hat. Alles Greater gut. Invisibility braucht keinen Concentration Check. Ah, okay. Dann disengage ich und gehe wieder so ein bisschen hinter die Bank. Nee, andere Seite. Bleib einfach so wegzurennen. Too late. Film da. Ich bewege mich hinter. Laira ist noch dran. Wudun oder was? Laira? Was? Laira ist auch noch dran, ja, ne? Die ist jetzt gleich dran, nach Film da, ne? Entschuldige. Ja. Ja, entschuldige. Wie lange geht der Kampf jetzt schon? Meinst du Stunden oder meinst du Sekunden? Beides. Sechs also Sekunden. Echt oder nicht echt? Ja, 6 Sekunden, ne? Ungefähr, ja. Also 12 okay. bis 12. Okay. Gut, Entschuldigung. Okay. Ich bewege mich hinter ihn. Okay. Tänzt jetzt wieder um ihn rum. Knalle ihm meine Axt in die Ferse. Okay. Gib mir einen Angriff. Das ist die Voodoo-Ferse. Ich erinnere dich daran, dass du Reckless benutzen kannst, um Advantage drauf zu kriegen. Dann hat er auch Advantage auf dich, falls er dich angreifen sollte, aber. Yes. Das sind 16. Ich bin reckless. Das trifft. Das trifft. Alter, ey. Ist ein Riese, ne? Jawohl. Der riesigste Riese, den du jemals gesehen hast. Gut. 6 Sekunden. 15. Okay. Die beiden sind schon angeschlagen von dem, was sie vorher am Tag gemacht haben, oder? You don't know that. Also sieht man, dass sie Wunden haben? Oder ja. Die haben doch auch hier. Du gräbst die Axt tief in seine Ferse und du hackst einmal durch und hackst noch weiter. Ziehst noch so ein bisschen hinterher, bis du merkst, dass die Axt selber nach diesem Blut giert und noch ein bisschen weiter treibt und zur Hälfte durchkommst und du hörst eine Sehne schnappen. Mm. Und gehst zur Seite weg, als es wirklich aus dem Fleisch rausprallt. Zur Seite schlingt, noch so ein bisschen Blut rauskommt und ihm jetzt eine Sehne runterhängt. Er auf ein Knie runtergeht und einen enormen Schmerzensschrei ausstößt. Das bringt uns zu Yonder. Kann ich ihm noch bonusmäßig auf den Rücken springen? Nein! Schade! Yonder schlendert jetzt, wie in einem Traum, auch von diesen merkwürdigen Marionettenfäden gezogen, auf dich zu. Und du kriegst zwei Angriffe ab. Alles klar. Das eine ist ein Natural 20. Du bist locker tot. Oh Gott. Und das andere ist eine 27. Oh, fucking Jesus. Tschüss. Ciao. Das hat Spaß gemacht. Du bekommst 37 Bludgeoning Damage von dem ersten Angriff. Kannst, glaube ich, aufhören. Nicht gut gewürfelt. Als du die enorme Eisenstange von rechts in den Torso reinbekommst, du für eine Zeit ein perfektes L bildest. Ich stehe noch durch und den Shield Guardian. Der zweite Angriff auf dich herniederbrisselt, das war eine 27, das trifft auch. Und nochmal 23 Bludgeoning Damage kriegst, diesmal von der anderen Seite. Deine Wirbelsäule in die eine Richtung geknackt, wird wieder brutal in die andere Seite geknackt. Und du siehst jetzt, wie der Shield Guardian eingebeult wird. Sein einer Arm mit so einem knirschenden Geräusch sich nach innen biegt, sein Rücken einmal nach vorne geht und sein einer Finger zur Seite abbricht und er jetzt nur noch ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger imposant dasteht. Du stehst noch? Nee, jetzt bin ich auf dem Bogen. Und auch wenn er die Hälfte der... Der zweite Schlag, ja, von beiden Schlägen. Krass, und der zweite Schlag, Lucien. War ein Crit dabei, ne? Ja, okay. Das bringt uns zu Laira. Ja, super. Laira lässt die Slange fallen. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, geht. Hier hin. Kommt nicht rauf, weil sie zwei Movement bräuchte. Also sie kommt nee, bleibt hinter der Bank. Aber die Bank ist jetzt nicht so hoch, dass man nicht drüber gucken könnte. Das stimmt. Und castet Gast dahin, wo sie die Kerzen vermutet. Mhm. Oh! Und wenn es aus irgendwie geht, versucht sie nicht... Ja, egal, es wird sich vielleicht nicht vermeiden lassen. Es ist jetzt Make it or break it. Gast ist ja auch kein Angriff. Also was versucht sie nicht? Gast, sie versucht irgendwie nicht Talir mitzutreffen, obwohl er ihn ja gegrappelt hält. Also es wird sich nicht vermeiden lassen. Der Wind trifft Talir, aber es passiert nichts, weil es einfach nur ein bisschen Wind ist. Nee, hast du Gast richtig durchgelesen? Ja, Gast. Strength Saving Throw. Transmutation Cantrip. Du meinst Gust of Wind wahrscheinlich. Nein, ich meine Gast. Ja. Bin ich blöd? Nein, das falsch? Ich weiß, aber... Gast. Bla, bla, bla. Tatsächlich. Strength Saving Throw. Ja. He pushed up to 5 feet away from me. Dann gib mir bitte einen Strength Saving Throw. Tatsächlich. 15. Ja. Oh boy. 8. Okay. Du, aber ich habe ihn immer noch gegrappelt, das heißt, er müsste mit mir fliegen. Du und die dünne Gestalt in deiner Umarmung prallt beide unsanft gegen die Wand, allerdings nicht doll genug, um irgendwelchen Schaden anzurichten. Und vor dir siehst du zwei dünne Rauchfahnen ausscheiden. Und ihr seht jetzt, wie Wudun und Yonder nach vorne kippen, wie Marionetten, als hätte man in die Strings durchgeschnitten. Okay, die Kerzen sind aus, aber er hat bereits bewiesen, dass er die Kerzen wieder anzünden kann. Oh, das könnte ich jetzt auch machen. Schick also, tut, was er vorher getan hat. Ich bin ohnmächtig. Laira kann nichts mehr tun, weil Bonus-Action, Movement und Action. Okay. Shield Guardian. Mhm. Ich kann ja ihm nichts mehr befehlen, deswegen tut er wahrscheinlich, was er vorher getan hat. Und das wäre... Gut, zwei Attacken. Das erste ist eine 22. Okay, das trifft. Und das zweite ist eine Natural One. Okay, das trifft nicht. Aber steht Fimla? Allerdings, wollte gerade sagen, Fimla steht unter Riesen, das heißt, er Fimla raged aber nicht, das ist das Ding. Ist er raged? Ist mit Advantage, weil er quasi restrained ist, mehr, oder was meinst du? Ja, nein, nee, ich dachte, aber dann habe ich mich dran erinnert, dass er raged, weil blablabla. Aber er ist... Erster trifft. Incapacitated. Erster trifft. Und 11 Schaden. Nicht? Okay. Eine weitere Faust. Das eine Bein ist mittlerweile fast zur anderen Seite umgedreht, als die Sehne es nicht mehr im Platz hält und sich jetzt umdreht und er weiter zusammenzuckt. Diesmal wirklich Schmerzensschreie aus ihm rauskommen. Der zweite Angriff trifft nicht, prallt einfach an seinen schweren Knochen ab. Finn, du bist dran. Hat er die Kerzen jetzt fallen gelassen? Nein, sie sind aus. Sie sind einfach nur aus? Jo. Ja, gut. Stich ihn. Ja, stech ihn. Du hast ihn ja. Ja, ich. Ich werde versuchen, ihm die Kerze wegzunehmen, aber stech ihn einfach. So. Ich komme unter meiner Bank hervor. Mhm. Meine Bank ist okay. Und. Einen Schritt noch da. Also quasi. For the matter of this. Ich ihn kurz hier wieder. Upsala. Hier wieder hinpacken, bevor er runterfällt. Ja, du kommst unter deiner Bank hervor. Und beweise mich in meiner Fechtkunst, die Talemel so schön angepriesen hat. Und okay. Ein Angriff mit Disadvantage. Und du hast es geschafft. Das ist nicht so gut. 21. Das trifft. Gib mir den Schaden. Achso. D8 plus Dex. Das sind 11. Okay. Stichst nach vorne ins Nichts. Allerdings siehst du ungefähr, wo die Form ist, dadurch, dass Talia halt sie festhält. Als du merkst, wie du auf Widerstand, dann kein Widerstand und dann wieder Widerstand triffst. Und du jetzt merkst, wie eine dünne Blutfontäne dir entgegenkommt. Irgendwann sticht einer durch. Vulun wäre jetzt dran. Guck dich um. Das passierte Tier. Und geht in die Knie und hält sich den Kopf. Macht nichts. Lucian, du bist dran. Death Save. Riecht komisch, macht nichts. Talia. Nein. 9. Also, fällt. Eingefällt. Man kann ja, während man jemanden grappelt, ihn angreifen. Mhm. Also nehme ich an, ich kann so eine Aktion versuchen, wie ihm eine der Kerzen aus den Händen zu reißen. Klar. Das werde ich versuchen. Okay. Würde ich tatsächlich sagen, gib mir noch einen Grapple-Check, also Athletics-Check, pur. Mit Disadvantage, weil du nicht weißt, wo die Kerze ist. Genau. Obwohl ich Advantage habe auf die Kerze? Du hast keinen Advantage. Auf Grapple-Checks. Ach so, ja, es ist nicht. Ja, dann mach ohne Disadvantage. Ich weiß nicht, ob Wayne das im Sinn hatte, als er seinen Gegenstand kreiert hat, aber es geht. Wayne ist also in jedem Fall eine 13. Merkst, dass du etwas in der Hand hast und du merkst, wie es eklig, wärmlich an deiner Hand herunterläuft und greifst fester zu und es wird wieder ein bisschen fester und du fällst, als würdest du Pudding in der Hand haben, der aus Blut besteht. Aber die wird jetzt sichtbar, richtig? Ja. Hm. Oh boy, Laira! Okay, das wäre allerdings eine Action, sie zu werfen, die du gerade nicht hast. Okay. Gut. Dann halte ich sie einfach mit dem einen, während ich ihn immer noch so im Schwitzkasten habe, halte ich die eine Kerze hoch. Jemand möge diese Kerze nehmen und sie anzünden. Das bringt uns wieder mal zu Khan. Khan. Du merkst wieder, wie nach deinem Gehirn gegriffen wird. Gib mir einen weiteren Wisdom Saving Throw. Okay. Schaffst es wieder. Gerade so. Du merkst schon, wie du die Kerze wieder ausstreckst. Du sie willig an das Nichts, das du vor dir umklammerst, übergeben möchtest. Ich und dann im letzten Moment so... sie zurückziehst. Ein Schrei der Frustration hörst und ja, er nichts weiter machen kann in der Situation, in der er gerade ist. Shem, du bist dran. Yes! Wieder hin zu Dings. Die Kerze zu nehmen, ist eine Bonus-Action oder eine Action? Das wäre eine Action. Echt? Ja, klar. Was für ihn auch gerade. Nimm die Kerze und rennen. Nein, von ihm. Achso, von ihm zu nehmen. Ja, ist eine Bonus-Action. Super. Ich bin Angriff. Disadvantage, ne? Yes. Nee. Oh Mann, ey, warum? Wieder eine Natural 20 dabei. Eine 14. Trifft nicht. Pling, scheinst auf ein schweres Kettenhemd zu treffen, das er unter seinen Klamotten trägt. Ja, und dann gehe ich wieder zurück und riskiere die Attack of Opportunity. Okay. Die nicht kommt, weil er keinerlei Bewaffnung trägt. Das bringt uns zu Fimna. Komme ich an Lucian ran? Achso. Du kommst nicht zwischen Shield Guardian und Voodoo. Und du müsstest über Bänke klettern, aber 1, 2, 3. Willst du eine Attack of Opportunity riskieren oder nicht? Ich dachte, Voodoo ist ausgeschaltet. Dann. Der Knie ist doch gerade auf dem Boden. Du riskierst sie. Ich wollte gerade sagen, ich kann dir nur sagen, was du weißt. Ich kann dir nicht sagen, was ich weiß. Ja, ja, ja. Ich riskiere sie. Ja, komm, ja. Du hast doch schon einen mitgenommen, ne? Als wir angefangen haben zu spielen, hatte Fimler noch Eier. Ich hau ihm die andere Sehne durch. Ich bleib hinten und hau die andere Sehne durch. Warum, oh Mann, hast du uns auch, wenn er nicht mehr... Halt die Klappe. Der soll uns mögen. Ist eine Motherfucker! Was habe ich denn? Jesus Christ. Müsste eine 12 sein. Ja, ist eine 12. Trifft nicht. Yes! Gut. Ja. Achso, Haust bricht an seinem Knöchel ab, der Angriff. Bringt uns zu Yonder. Yonder scheint ein mentales Kommando zu bekommen. Bewegt sich zu euch rüber. No. Eine Attacke gegen dich. Oh. Vorsicht, bevor ihr wieder zusammenbricht. Ist die Kerze wieder an? Nein, aber Wudels Kerze ist aus, Yondas Kerze noch nicht. Ja. Achso, ich dachte, es sind beide aus. Ich habe nur eine. Nope. Und er hat eine wieder entzündet. Achso, ah. Sieht ganz gut aus, was du da gefahren hast. Das ist eine 17. Ich habe auch 17 trifft. Okay. Und eine weitere gegen Fimla. Fimla ist der. Gegen Finnen. So. Nein. Das ist eine 12. 10. Er hat sich schon auf tiefere Ziele eingeschossen. Trotzdem schaffst du es, dich irgendwie noch tiefer in den Boden zu pressen. Komm, gib's mir, Baby. Während du. Das hat so richtiger Limbo angehört. Zack. 25 Bludgeoning Damage bekommst. Als die Eisenstange einmal in dich prallt. Und. So vielleicht auch ein bisschen macht. Du aber merkst, das erste Mal etwas Produktives mit deinem Feuerzeug. Du merkst, dass er anscheinend nicht so viel Kraft in sich trägt wie sein größerer, fetterer und einfach massigerer Bruder. Laira ist dran. Laira ist dran? Ja. Laira muss sich das Ding holen. Laira springt über die Bank. Redet natürlich nicht. Hm? Until she does. Until she does. ah, ne, da ist nichts Gutes. Warte, ich ganz kurz, das hat mich jetzt ein bisschen... Danach ist der Shield Guardian dran. Nope. Kannst du schon mal dich darauf vorbereiten, Angriffe zu rollen? Ja, ne, springt über die Bank. Wobei, du trägst das Amulett, ne? Sie hat ein... Müsste mich dann nicht... Springt die... Ne, obwohl, nein. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, wenn der Träger ankommt. Mhm. So sieht das jetzt so aus, als hätte so Talir halb den Rücken ihr zugewandt, ne? Es ist wahrscheinlich auch so. Also ich meine, ich stehe mit dem Rücken zu ihr. Ja. Sie nee, das ist ihr zu gefährlich. Sie geht zu der Bank und sie hat ein Kurzschwert. Ne, ein Dolch hat sie. Ein Dolch hat sie, das weiß ich. Und nein, sie versucht, sich die Kerze zu schnappen. Vielleicht sieht man ja noch so ein... Das sieht anders wieder an. Grapple-Check mit Disadvantage. Grapple-Check mit Disadvantage. Sie hat plus 2 auf Stärke, also... Okay, plus 2 mit Disadvantage. Das wäre immerhin eine 7. Gelingt ihr nicht. Sie greift dran vorbei, verbrennt sich kurz die Finger an einem Docht und das war's. Okay. Und einem Docht. Docht. War's. Doch. Okay. Sie ist jetzt natürlich da auch, ne? Die stehen halt alle auf einem Fleck. Ja, Shield Guardian ist dran. Das erste ist 25. Achso, du bist ja down, scheiße. Erst 27. Ich kann nicht mehr anders. Er boxt. Das zweite nur. Ist eine 21. Ich treff beides. Finn, also, du bist dran. Das erste sind 10 Schaden und das zweite sind 10 Schaden. Wir können so tun, als ob er nicht unter. Wir können sagen, dass er nicht unter unserer Kontrolle steht. Vielleicht können wir das mal mit Diplomatie lösen. Sein eines Bein ist mittlerweile praktisch Matsch. Er kniet. Das Ding während er Shield Guardian sich jetzt dem nächsten Bein zuwendet und anfängt auch einfach in die Wade reinzuprügeln. Wudun selber scheint das nicht wirklich wahrzunehmen, ist im Moment irgendwie damit beschäftigt, sich den Kopf zu halten, zusammenzusinken und immer mal wieder zu zucken. Diese Stelle ein Shoutout an KIZ. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Shem steht auf der anderen Bank, ne? Wenn er da steht, steht er da. Ich stehe auf der anderen Bank, ich sehe ihn von da. Ich, ja, okay, auf geht's. Ich caste Prestidigitation auf die rote Kerze. Die Shem in der Hand hat. Um was zu tun? Um sie anzumachen. Um sie anzuentzünden. Okay. In deiner Hand entzündet sich eine Kerze. Und truck. Wudun scheint wieder wie von Fäden in die Luft gezogen zu werden. Und steht jetzt wieder da, aufrecht, sein verwundetes Bein zu ignorieren. Du bist nicht dran. Das war deine Action. Sag ihm, er soll seinen Bruder töten. Und dann gehe ich wieder unter die Bank. Also ich bin ja quasi auf der Bank. Ich bin einfach da. YOLO. Damit ist Wudun dran. Er hat im Moment keine Befehle. Steht einfach nur da, nachdem er sich aus seiner Starre gelöst hat und in einer neuen Art von Starre ist. Lucian, du bist dran. Death is safe. Das ist eine 11. Ein weiterer Geschaffter. Weiterer ist gut. Du bist dran. Versuche ihm die zweite Kerze wegzunehmen. Okay, gib mir einen Grapple-Check mit... Normal. Wird mein Glück zu lange Oh, 21. Wow. Die zweite Kerze ist jetzt in deiner Hand. Oh boy. Oh boy. Oh boy, als nächstes bist du dran. In diesem Moment hört ihr eine Stimme. Ihr hört, die ist immer noch an. Ja. Ihr hört von Richtung des aufgesprengten Eingangs schwere Schritte. Ihr seht Bashtur, der sich die Seite hält. Eine seltsame Klarheit liegt in seinen Augen. Khan! Es muss ein Ende haben! Irgendwann! Es geht nicht! Merk es doch! Lass es sein! Noch kannst du... Und er fällt erst auf ein Knie, fällt auf das zweite Knie. Anora! Und eine der Türen schwingt auf. Der zweite Türflügel schwingt auf. Und ein widerlicher Gestank wallt euch entgegen. Das war seine Runde. Damit ist Khan wieder dran. Oh fuck. Gib mir ein Wisdom Saving Throw. 17. Easy. Selbes Spiel. Wieder versucht er irgendwie in deinen Kopf zu gelangen. Wieder schaffst du es aus dem Kopf zu begreifen. Wieder merkst du, wie er praktisch nach der Kerze greift, es nicht schafft. Du merkst jetzt, wie er in deinem Griff praktisch weiter in sich zusammenschrumpft. Weiter versucht irgendwie zu entwinden, es nicht schafft. Das bringt uns zu Shem. Kann ich in meiner Runde noch einen Befehl an die Kerze geben? Jetzt gerade nicht mehr. Weil ich sie in der Hand habe. Kannst du in der nächsten Runde. Okay. Shem, du bist dran. Erstmal in die Kerze. Geh zur Tür und pass auf und beschütz mich. Ich habe jetzt schon Erfahrung damit. Ich habe die Kerze in der Hand. Okay. In dem Moment, wo du dich auf die Kerze konzentrierst, wird dein Bewusstsein reingezogen. Du fühlst dich selber wie ein Docht abbrennen und wieder aufsteigen wie eine Rauchwolke in den Körper. Du guckst dich einmal für einen Moment um. Du siehst praktisch jetzt die riesenhaften Pranken in deiner Hand. Du siehst die Axt, du siehst dein zerschmettertes Bein. Du spürst den Schmerz nicht. Aber du merkst, dass du die Kontrolle komplett über diesen Körper hast. Allerdings, wie du weißt, als du so ein bisschen dich mit den Kerzen auseinandergesetzt hast, nur solange du innerhalb von 60 Fuß bleibst. Okay, kein Problem. Dann, das ist wahrscheinlich meine Action auch, ne? Diese ganze Nummer. Ja. Ja, ne? Also du kannst noch, also du bist jetzt in der Kerze drin und erteilst einen Befehl, das ist deine Action. Okay. Geh zwischen die beiden Throne und was immer da rauskommt, beschütze uns davor. Und trete nicht auf meinen Freund. Er hat schon den Einstieg. Geht einfach und stapft weiter zwischen die beiden Throne und steht da jetzt in einer Art Abwehrstellung rum. Wäre ja für ein klassisches Töte deinen Bruder gewesen. Fimla ist da. Der ist ja jetzt auch. Ich gehe zu Lucien und versuche zu stabilisieren. Okay. Gib mir einen Medicine Check. Ne, 12. Okay, du bist stabil. Ja! Wundervoll. Yonda ist derzeit nicht unter Kontrolle. Sie sinkt auch so ein bisschen in sich zusammen und scheint furchtbaren Schmerz zu verspüren. Laira. Das lohnt sich jetzt nicht. Deucht weiterhin. Deucht rum. Okay. Ja, also die Kerze nehmen und wegrennen. Du hast die Kerze doch jetzt. Achso. Ja, ja. Das heißt ja, dass er sie hält. Aber er kann sie theoretisch aus meiner Hand nehmen. Oder achso, ja, dann, ich möchte, dass sie dann nimmt sie die Kerze aus meiner Hand. Okay. Nimmt die Kerze, Bonus-Action. Bonus-Action. Dann deucht sie trotzdem nochmal? Klar. Mach keine Scheiße damit! Okay. Deucht. Sie kann auch gerne einen Befehl geben. Kann sie machen. Ah, immerhin. Sie deucht. Bitte? Ja, habe ich schon gemacht. Es ist trotzdem eine 18. Wunderbar. Ein D4. Halt wirklich. Nee, ich habe mit ihm geredet. 6. Okay. Gut, trip. Ja, und dann geht sie noch einen Schritt zurück. Okay. Sie soll in Reichweite von Yonda gehen. Opportunity ist sie. Hier ist Yonda. Okay. Das bringt uns zum Shield Guardian, der derzeit einfach hinterherläuft. Sein Movement. Obwohl, nee, du bist ja doch, du hattest noch nicht deine Runde. Eine Bank durchbricht. Eine zweite Bank durchbricht. Und jetzt hier steht. Wir sind glitzern in Talias Augen. Komm, er ist cool. Ist da nah genug dran, um anzugreifen. Er ist so cool. Schafft nicht ganz. Shield Guardian, Fiddlen! Oh, ach ja. Ups. Ach, das bin ja ich. Ich bin Heinrich Müller und spiele Finn in Hilltop. auf geht's. Degen auf Abwägen. Ich hatte immer auf die Kerze. Okay. Geronimo. Mit Disadvantage. Jo. Das hätte sie auch nicht so viel genommen. 12. Das trifft leider nicht. Jetzt gehen wir pling, als er es am Kettenhand ab. Wudun ist dran, steht kann ich als weiterhin da und wartet auf etwas, was rauskommen soll. Hätte ich als Bonus-Action noch was sagen können? Ja. Ja, lieber so als jetzt. Ich rufe einmal ganz laut Anora. Die Tür geht wieder zu. Die Tür geht wieder zu. Ja. Das bringt uns zu Lucien. Ich bin stabil, aber nicht bei Bewusstsein, ja, ne? Ja, das heißt, du hast die Langeweile. Du kannst nicht mal ein Death-Save. Ich kann nichts machen. Das ist traurig. Du kannst einen Befehl an den Chief Guardian geben. Kann ich nicht, weil ich nicht bei Bewusstsein bin. Was, du? Ich gebe dir eine Möglichkeit, noch irgendwas zu sagen, was wir wissen sollten, bevor ich das fröhliche Stechen eröffne. Bastur scheint wieder in seiner Trance zu sein. Irgendwo weit weg und nicht an diesem Ort. Da muss ich es gleich nehmen. Das macht uns bei Meridio. Ich eröffne das fröhliche Stechen. Und ich gebe ihm meinen Sunray. und das Kind. Gib ihm mit Disadvantage, weil du in 5 Fuß Reichweite von bist. Er ist auch unsichtbar, deshalb kann ich mir das hier tatsächlich leisten. Wird wahrscheinlich nicht, nein, das ist nett. Halt still! Und geht möglichst weit von ihm weg. Ich will nicht, dass er euch unter seine Kontrolle bringt oder diese Kerzen zurückbekommt. Karn ist wieder dran. Ja. Wer hält im Moment die Kerzen? Laira und Shem. Okay. Shem, gib mir einen Wisdom Saving Throw. Gott. Wisdom, nee. Ah, oh, immerhin 17. Blablabla, bla, bla, Ketten, blablabla, Kreuz, blablabla. Bla. Finder, du bist dran. Ich versuche... Du merkst jetzt, wie er in deinem Griff praktisch komplett erratisch ja, wird. Ja, Alter, laber mich nicht voll. Du hast mittlerweile praktisch Gefühl für seinen Körper gefunden. Du merkst, er hat mittlerweile die Kapuze abgenommen. Seine Hände wandern langsam zu seinen Augen, immer wieder. Tropft dir einzelne Bluttropfen auf die Hände, die dich festfassen. Fingernägel kratzen in dich rein, würden in dich reinkratzen, wenn du keine Rüstung anhättest. Du hast es mit einem unbewaffneten, vom Köp besessenen Mann gerade zu tun. Ich habe das Gefühl, ich habe so diesen Metal Gear Solid Griff, diesen so Amulett ab. Wem? Was? Ihm, Lucien. Okay. Das Amulett ja? Nehme ich ab und habe ich noch eine Chance, an Khan ranzukommen? Tatsächlich, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, hier ist dicht. Nicht wirklich. Kannst du das werfen? Kannst du ihm das Amulett an den Kopf werfen? Hast du nicht noch Wurfspeere? Haben wir den nicht zurückgelassen? Also mal ganz ehrlich. Nein, wir haben ein paar davon uns hingegeben und dann hat er uns später ich glaube tatsächlich, du hast auch Wurfspeere bekommen. Dann also ich habe bisher welche gegeben. Dann ansonsten, ob du jetzt nur das Amulett nimmst oder ob du das Amulett auch noch... Ich meine, der Typ sieht aus wie ein Igel, so viele Wurfspeere hat er dabei. Also ob du jetzt noch einen rausziehst, ist auch kein Problem. Ja, okay. Ich zieh ihm einen Wurfspeer raus und halte auf... Ziel! auf Talia zu. Gib mir einen Wurf mit Disadvantage und trotzdem keine Einzelwürfe. Am Ende kommt raus, dass Talia wirklich gar nicht kann. Und wenn ich einen Reckless Attack mache? An der anderen Seite des Raumes und ich tue die ganze Zeit nur so, um meinen Ring zu kriegen. Ja. Gilt das noch? Ja, eine Natural One. Ja, ich wollte sagen, macht ja nicht wirklich, oder? Oh. Würfel deinen Schaden. Nein. Sorry. Was? Obwohl, gib mir noch einen Angriffswurf, er trägt eine Rüstung. Die Natural One ist einfach, du zielst gerade auf Talia und jetzt gib mir noch einen Angriffswurf. Ich werde daran erinnern, jedes Mal, wenn ein Gegner den Das ist eine 6 plus, ja. Was hat ein Speer? Der kann nach Hause gehen. Du umklammerst, du siehst, wie Fimmler anvisiert und du hast schon so ein oh oh. Und du siehst, wie Fimmler wirft und du hast so ein oh oh. Und du schaffst es, dich einmal rumzudrehen und neben dir in die Wand bohrt sich so tief, dass noch so viel rausguckt. Ein Wurfspeer. Ein guter Wurf, aber geht trotzdem nach Hause. Großartiger Wurf. Geil. Oh shit. Das bringt uns zu Yonder, der bis jetzt noch keine Befehle erhalten hat. Das bringt uns zu Laira. Laira und er gehen auf die komplett andere Seite des Raumes. Ja, finde ich auch. Verschwinden einfach so weit sie können. Also Laira benutzt ihre Action, um Kontrolle zu übernehmen. Laira benutzt erstmal ihr Movement, um wegzugehen. Ja. Wohin? Einfach rückwärts. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, dahin. Also Entschuldigung. Das ist nicht rückwärts. In diese Richtung? In diese Richtung? In diese, quasi, dass sie in diese Ecke hier kommt. Die komplett auf der gegenüberliegenden Seite. Willst du das machen, soll ich? Ihr müsstet euch halt wirklich entscheiden, so. Ich, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Hui! Ja. Und sie benutzt ihre Action, um Kontrolle über Yondu? Übernehmen? Yonder. Yonder? Ja, ja. Du bist der Typ von Galaxy. Ja. Genau. Und ihm zu sagen, dass er sie nehmen soll und sie so weit wie möglich weiter in diese Richtung zu bringen. Soll. Okay, tut es mir, wenn du damit d'accord bist. Ja. Trag mich weg. Trag mich möglichst weit weg. Er nimmt sie und klettert den Firnturm hoch. Chick Guardian. Tut das, was er am besten kann. Obwohl, nee, du hast immer noch keine Gelegenheit gehabt, ihm ein anderes Kommando zu geben. Also, ja, aber der Besitzer weiß, du hast ein anderes. Ja, hast du was gesagt? Vorher nicht, ne? Nein, hab ich nicht. Dann macht er weiter das, was er gemacht hat. Dann das ist der letzte Befehl, den er bekommen hat. Mach ich das mal eben. Das trifft. Ja, das scheiße. Aber wie gesagt, die Riesen sind sowieso beide Wichser. Und dann würfel ich machen wir jetzt nicht einfach den Brüderkampf. Das bringt uns zu Finnen. Weil wir keine Arschlöcher sind. Halt wirklich da. Das sind einmal 15 und einmal 10 Schaden. Okay. Ich hätte gedacht, dass der einfach gar nichts macht. Schade. Aber ab jetzt ist es... Voodoo sieht mittlerweile ziemlich mitgenommen aus. Er ich hab hier nichts schafft es irgendwie, noch zusammengehalten zu werden von purer Willenskraft, die nicht mal seine eigene ist. Mit einem BMI über 40. Ja, halt wirklich. Nur durch Speck zusammengehalten. Und oh Gott, wir sind schon weit im Überziehen. Geil. Egal. Weiter geht's. Finn, du bist dran. Le Degain. Oh, oui. Le Rapier. Mit Disadvantage? Ja. Ja, ich... War vielleicht nur eine 1? Ja, nein. Es sind 8. Okay, trifft nicht. Voodoo weiterhin in seiner Position. Scheint darauf zu warten, dass was aus der Tür kommt, die mittlerweile wieder geschlossen ist. Lucien. Kann nichts tun. Talib. Nicht schlecht. Oh, sing das noch ganz einfach. Oh, yeah. Also... Weil mir mittlerweile einzige. Kann ich einen Wurfspeer. Weil ich weiß, ich habe Wurfspeer von 3 Stück. Ja. Und ich habe noch keinen davon geworfen. Ja. Hinter dir kann hängt einer an der Wand. Kann ich ihn damit stechen? Klar. Obwohl zum Wurfspeer? Ja. Weil. Das ist meine Ikone, die da steht. Steche ich ihn oder mache ich es cool und ich gebe ihm einfach eine Kopfnuss? Nein, ich steche ihn. Ich werde versuchen, ihn zu stechen. Okay. Oh ja, Cola. Dankeschön. Limonade. Das Schlechtere ist eine 22. Das trifft. Ja, eine 22, ja, 24. Das heißt, ich krieg eine 6 plus Strength. Ja. Wack. 5. Okay. 5 Piercing Damage. Mit einem gnädigen Stoß triffst du einfach genau sein Herz. Du siehst, Gott. Wie von seinem Nein. Herzen aus Farbe wieder in seinen Körper strömt, wie der Zauber gedroppt wird. Du siehst, wie er komplett blutüberströmt, die gesamte Kleidung zerfressen von Stichwunden, von aufgerissenen Wunden, die durch seine Peitsche verursacht wurden, in deinen Arm hängt, dich noch einmal anguckt und jetzt leblos in deiner Hand erschlafft. In diesem Moment hört ihr ein Beben, ein zweites Beben. Und aus den Tiefen des Firnthrons hört ihr einen Schrei. Wo sind sie? Yonda! Wulun! Ja. Khan! Wo? Und das war's. An dieser Stelle machen wir. Beenden wir die heutige Session. Super. Sehr schön. Als ein enormer Schrei widerhallt. Ich fühle mich so geil gerade. Du mit der schlaffenden Körper zu Boden sacken lässt. Nekrophil. Und mal gucken, wie es weitergeht. Für alle, die noch da sind. Alle, die von Anfang an da waren, wahrscheinlich da geblieben sind, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Alle im einstelligen Bereich. Danke, dass ihr... Hey, wir sind wieder gewachsen. Dann im zweistelligen Bereich, sorry. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Mal gucken, wie es weitergeht. Viel Planung, viel Taten, viel... Schaltet nächste Woche. Keine Ahnung. Das war lang. Ja. Ich freue mich, wir freuen uns alle. Vor der nächsten Session sehen wir uns vielleicht im Fuchsteufel. Am Donnerstag, 15.02. Donnerstag, 15.02. Um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr. Entschuldigung, stimmt, das hatte ich nicht erwähnt. Ja, ansonsten... Explored euer Life, würde ich sagen. Immer noch keine Catchphrase. Eines Tages. Und good night and good luck. Ja, aber auch den Job. Guten Abend. Let the die be forever in your favor. Ja. Können wir die Kamera sonst ausschalten, bitte?